Herzlich willkommen zu WRINT. Das Akronym zu Wer redet, ist nicht tot. Heute die Ferngespräche Nummer 7. Das heißt, der 7. Versuch, mit allen von euch mal auf die eine oder andere Weise geredet zu haben. Wenn ihr mitreden wollt, seid ihr herzlich eingeladen, euch beim halbautomatischen Einbeinigen, das ist der eure Anrufwünsche halbautomatisch entgegennimmt, anzumelden. Den halbautomatischen Einbeinigen wie auch jegliche Anleitung zu dieser Sendung findet ihr im Blog zur Sendung unter wrint.de. Wer redet, ist nicht tot.de. Wir telefonieren über Skype miteinander. Das Ganze wird live gestreamt, weltweit. Und gibt es hinterher natürlich dann auch als Podcast. Ich habe ein bisschen ein Problem, falls ihr versucht, mit Festnetznummern reinzukommen. Also rein theoretisch kann ich über Festnetznummern mit euch telefonieren, also über Skype, aber so richtig gut funktioniert das nicht. Also ich kann keine Festnetznummern in eine laufende Konferenz reinholen, was ein bisschen ärgerlich ist. Darum, wenn ihr euch mit Festnetznummer anmelden solltet, ich habe das Problem noch nicht gelöst gekriegt, aber vielleicht weiß der eine oder der andere von euch ja, wie man das in den Griff kriegt, also wie man Leute per Festnetznummer in eine bestehende Konferenz reinholt. Also ich raustelefonieren und Leute reinholen. Reintelefonieren sollte, glaube ich, gehen, aber wenn ich die Nummer irgendwie aufmache, dann kann ich mir vorstellen, dass das die laufenden Gespräche stört, beziehungsweise mich stört, weil ich ständig den Überblick verliere, weil ich ja ständig den Überblick verliere. Und bevor die großen Fragen kommen, die Intro-Musik habe ich geklaut, und zwar auf einer Seite, die ganz wunderbare Mixtapes veröffentlicht. Das ist mixotic.net heißen die, und wir hören, ich glaube, Release 170, genau, Mixotic 170 Dynamic Breaks, also mixotic.net. Das ist auch freie Musik, also frei wie in Freiheit und damit verbunden dann auch wie in Freibier, aber eben nicht ausschließlich frei wie in Freibier. Legen wir los mit dem Versuch, mit euch zu reden, weil allzu viel Zeit haben wir ja nicht. Irgendwann wird's dunkel und die Kinder wollen nach Hause, und genau darum gucken wir doch mal, ob der Manni da ist. Hallo Manni. Hallo, hallo. Ah, es funktioniert. Warte mal, ich mache die Musik aus. Test. Ach, du hörst jetzt noch Musik, ne? Ich höre Musik, ja. Das jetzt, wirklich, jetzt ist sie weg, ne? Ja. Herrlich. Hallo Holgi. Hallo Manni. Ja, das mit der Musik, da muss ich, das ist, da bin ich noch so am Tricksen. Also es ist halt doch kein richtiges Radiostudio, wo man einfach einen Regler runterzieht und es dann ausgeht. Naja. Ich muss jetzt gerade mal gucken, ich bin hier ein wenig. Der neue halbautomatische Einbeinige überfordert mich, weil es noch nicht, also es gibt noch keine Oberfläche, auf die ich gucken kann, die ich dann auch verstehe. Darum muss ich irgendwie auf der Datenbank-Oberfläche rumadministrieren. Ja, aus Jena rufst du an. Okay, dann sehe ich das so schon mal. Sag einfach, sag, was hast du für Themen mitgebracht, über die du reden wolltest? Ich muss erstmal gerade irgendwie mit meiner Nervosität klarkommen. Oh mein Gott. Milliarden und Abermilliarden von Menschen hören dich jetzt reden. Ja, also zumindest bestimmt die 68 Leute da im Chat, und das sind verdammt viele Menschen, meine Güte. Empfindest du das als verdammt viele Menschen? Naja, ich habe mal bei uns in der Firma vor 170 Leuten ein bisschen was über unser Design erzählt, und mein Gott, mein Herz ist mir fast durch den Kopf geschossen, und dann ging's eigentlich. Also ich brauche jetzt so 2 Minuten zum Runterkommen. Wobei ja so ein Live-Publikum eigentlich immer ein bisschen anstrengender ist, oder? Also, kann ich sehen. Das ist ja was ganz Abstraktes. Ich habe mal mit 4, 5 Leuten über Skype eine Konferenz gehalten, aber da habe ich andererseits, also das ist ganz witzig. Also bei mir ist es genau andersrum. Also wenn ich vor dem Publikum sprechen oder spielen soll, bin ich wesentlich gehemmter, als wenn ich irgendwo in ein Radiomikrofon spreche, obwohl ich weiß, dass da gerade, keine Ahnung, möglicherweise 150.000 Leute zuhören oder sowas. Also okay. Das ist ganz witzig. Ja. Ich mach mal hier den Chat aus, der macht einen ja... Ja, Chat, in den Chat gucken, ganz in den Chat gucken während, kannst du vergessen. Das ist auch mein erstes Mal. Das erste Mal, dass ich überhaupt einen Stream von dir zuhöre. Aha. Ich bin sonst immer nur bei dem Podcast dabei. Ja, so ist das ja eigentlich auch gedacht. Also die Leutchen, die hier anrufen, die Jungs, viele Mädchen machen ja nicht mit, das ist halt so ein Jungsmedium, ne, dieses Internet. Ja. Ihr seid ja eigentlich, seid eher nur, wie nennt man das denn? Erfüllungsgehilfen. Erfüllungsgehilfen der Podcast-Produktion. Was für ein Design hast du da vorgestellt? Ich bin Mediengestalter in einer kleinen Werbeabteilung von einer Business-to-Business-Firma, und da ging es eigentlich nur darum, dass ich den Leuten erklären wollte, welche Farben sie verwenden dürfen und welche Schriftart. Also so ganz grundlegende Dinge, damit nicht alle Leute immer nur Times New Roman und so. Ne? Business to Business. Was ganz interessant irgendwie, ich habe letztens, mit wem habe ich denn neulich noch gesprochen? Der sagte auch, ja, wir machen jetzt auch nur noch Business to Business. Dieses Business to Customer, das ist einfach, das bringt nichts. Ist das jetzt ein Zufall oder ist das tatsächlich so, dass alle nur noch Business to Business machen und lieber das Scheitern am Kunden den großen Firmen überlassen, nachdem die kleinen Firmen ihre Produkte weglizenziert haben? Naja, ich meine, das kommt sicherlich auch daher, dass unsere Sachen immer so im mindestens vierstelligen Bereich kosten, weil das eben auch wirklich sehr spezielle Dinge sind. Also so Mess- und Prüftechnik für industrielle Zwecke. Von daher völlig uninteressant für den Enduser. Mess- und Prüftechnik für industrielle Zwecke. Ich kenne Enduser, für die wäre auch das interessant. Das kann ich mir allerdings vorstellen. was für industrielle Zwecke? Ich muss einfach überlegen, wie viel kann ich denn erzählen? Ach, naja, das ist ja auch. Du kannst ja einfach also nicht den Firmennamen, sondern einfach nur die Produktkategorie. Es sei denn, du sagst, naja, Schützenpanzer, weil da gibt es nicht so viele Firmen. Nee, also denn nur ganz mittelbar, dass wir irgendwie mal Richtung Militär kommen. Nee, es sind verschiedene Sachen. Das sind elektrische Tests für alle möglichen Baugruppen, optische Tests in der Linienfertigung, also wenn die Leiterplatten montiert werden und dann angeguckt werden und Röntgen und so weiter und so fort. Alles Mögliche, was mit der Automobilbranche getestet werden kann, diese ganzen Interfaces, Bussysteme, blablub und so weiter und so fort. Eine Menge, breit aufgestellt. Bussystem ja. Hat neulich Tim versucht mir zu erklären und ich habe es immer noch nicht richtig verstanden. Fällt mir gerade auf. Ich werde jetzt aber nicht versuchen, das zu erklären. Warum nicht? Es wird scheitern. Ich bin Mediengestalter. Ja und? Wenn du das Wort Bussystem benutzt, dann musst du das auch erklären. Ne? Soll ich das jetzt wirklich oder wollen wir uns Weiß ich nicht, wenn du das kannst. Vielleicht. Also ich habe das so verstanden, dass das im Grunde, also dass man nicht, wenn man verschiedene, der hat mir das mit dem Auto erklärt, mit elektrischen Fensterhebern, ja. Dass da nicht von jedem Knopf für den elektrischen Fensterheber ein Kabel separat zum jeweiligen Fensterheber läuft, ja. Sondern dass das so ein Kabel ist, das einmal rund läuft. Es gibt verschiedene in einem Auto. Ja, ich schmeiß jetzt einfach mal ein paar Begriffe in den Gesundheit. Einfach mal ein paar Begriffe in den Raum. Was weiß ich? LVDS, Kahn-Linn, K-Line. Das ist schön. K-Line. Ja, tatsächlich K-Line. Und das sind manchmal Einzelverbindungen, manchmal serielle, manchmal parallele. Wenn ich mich nicht täusche. Moment mal gerade. Warum hast du eigentlich gehört, dass ich genießt habe? Ich habe meinen Regler runtergemacht. Vielleicht habe ich so verdammt gutes Equipment. Ich weiß nicht. Kann ja, wie geht das denn? Sollte doch eigentlich, warte mal eben. Ja! Wieso konntest du das denn hören? Warum kann man das denn hören? Das ist aber, ja. Das gehört auch nicht so. Habe ich hier irgendwas falsch eingestellt? Jetzt mal während der laufenden Sendung in den Skype-Einstellungen rumfuschen. Schön. Na, erzähl weiter. Vielleicht finde ich heraus, was ich hier komisch gemacht habe. Ja, wir sind sehr breit aufgestellt und eigentlich bin ich ja nur der die Texte nimmt und ins PDF wirft. Eigentlich. Ja. Oh Gott, jetzt aber kannst du mich auch noch sehen, wenn du jetzt... Na, warte, ich schalte das wieder aus. So, weg. Nee, war nicht an. Und nee? Mein Webcam ist hoffentlich auch aus. Ich bin ja, nee, ich finde, Webcam ist auch überhaupt keine das ist überhaupt keine Option. Nee, das mache ich nachher mit meiner Freundin und dann ist gut. Die darf mich im Schlüpper sehen, weil... Ja, ist ja warm. Man sitzt ja hier nur in Unterhose, nicht wahr? Gefällt ihr das denn auch, dich im Schlüpper zu sehen? Oder darf sie das so? Ich hoffe, sie sagt immer. Als ich sagte, hey, du hast doch erzählt, sie sagte, so rum, du willst da jetzt mal anrufen, worüber willst du denn erzählen? Und ich meinte nur, ja, ich habe doch keinen Schauwert. Und sie meinte dann nur ganz tröstend, doch, ich finde dich hübsch. Also, sie hätte in dem Moment schon mir sagen können. Was ist denn das für eine Kategorie? Habe ich auch noch nie gehört. Schauwert. Ich habe so überlegt, worüber könnten wir reden? Ich habe so viele Blue Moons und was auch immer du alles für Zeug machst, schon zugehört und dachte mir, oh, dazu möchte ich jetzt im Moment was sagen. Aber so Leute, die anrufen und über sich erzählen und wie cool sie durch Australien mit einem Moped fahren, kann ich nicht. Wieso nicht? Weil du sowas nicht machst. Richtig. Und das ist, ich glaube, ich bin ganz okay, aber doch das, was ich mache. Ich weiß, irrationale Überzeugungssysteme, nicht wahr? Ich glaube, ich bin ganz okay, ist schön. Doch recht langweilig, was ich mache. Ich meine, mein Gott, nee, ernsthaft. Ich war mal Fußballschiedsrichter, das war vielleicht mal das Aufregendste. Auf was für ein Niveau denn so? Bis Sachsen-Anhalt war das Landesliga. Was ist denn das in, ja, auf Landesniveau halt. Nicht ganz die höchste Klasse, doch mal auch so Verbands. Ja, höchstes Landesniveau, aber da in der Linie. Ist das was, lang, ja. Ist das Ehrenamt oder kann man davon, ist das ein Einkommen? Also ist das ein Also die Leute, oh, ich bin da ziemlich lange raus inzwischen. Die Leute, die das machen, könnten davon leben. Also wenn sie es auf ganz hohem Profiniveau machen, also zweite, dritte, erste Liga. Aber die haben zumeist noch einträgliche andere Jobs. Wie hieß denn der mit der Fistelstimme da? Ah, Merck, glaube ich. Keine Ahnung. Dr. Markus Merck. Ja, ich weiß, du, der ist irgendwie Zahnarzt und nebenbei Schiedsrichter und Tausende Euro pro Spiel, aber was habe ich denn da gekriegt? Ich habe 5, 6, 7 Spiele im Monat gehabt. Das war zu Zeiten, als ich Hartz IV gekriegt habe. Dementsprechend war das ganz praktisch. 200, 300 Euro konnte man damit machen. Die Hälfte davon, mehr als die Hälfte davon, waren die Fahrtkosten. Also von den, ja, Ehrenamt mit Spesen. Warum hast du nur Hartz IV gekriegt? Weil ich mal studiert habe und dann habe ich damit aufgehört und dann wollte ich mich für andere Sachen bewerben und das hat nicht so schnell geklappt, wie ich wollte und dann musste ich überbrücken. Und dann kriegt man, dann ist direkt Hartz IV, ne? Da hast du überhaupt keine so Arbeitslosengeld 1 und ohne, dass man den Waldweg fegen muss und so absurdes Zeug machen. Oh, Waldweg fegen habe ich gemacht, das war ja das Tolle. Moment, das ist nur ein blöder Spruch gewesen, um die Absurdität der 1-Euro-Jobs... Nein, es war ja ABM, ich habe viel mehr bekommen. Ich habe für einen, oh, das war ein toller Job. Entschuldigung, du hast ernsthaft den Waldweg gefegt? Wir haben auch aus Stein und Holz Treppen im Wald gemacht und Steine weggeräumt und Holz, aber ja, wir haben den Waldweg gekehrt. Das ist ja klasse. Okay, ja, da muss ich mir irgendeinen anderen Spruch einfallen lassen. Ist ja genauso wie neulich, ich sage ja auch immer, wenn ich irgendwen, also so mein Default-Name für irgendjemanden ist Schneidereit, ne? Immer wenn ich über irgendwen rede, sage ich, ja, und der heißt Schneidereit. Und neulich ist mir dann aufgefallen, es gibt Leute, die heißen echt so. Okay. Ja, wahrscheinlich fegen die den ganzen Tag Waldwege. Oh, ich sehe schon, wunderbar abschweifen. 1000 Themen. Können wir bitte eine Sendung nur mit mir machen? Scheiß Geltungsdrang. Ja, allerdings, aber machen wir ja auch nicht. Nee, gehen die einem denn dann, also hast du das Studium beendet oder einfach abgebrochen zwischendurch? Ich habe 2,5 Semester Medienwissenschaften studiert, habe dann mitbekommen, dass es hat halt nicht gepasst ganz. Das habe ich dann einfach aufgehört, bin dann wieder in die Heimat gezogen. Hab aber noch BAföG kassiert und wurde dann irgendwann geäxt, weil ich eine Matheprüfung nicht mitgeschrieben habe und dann musste ich Geld zurückzahlen und ja, ich habe mich dann halt arbeitslos gemeldet, weil ich wollte eine Ausbildung anfangen, das hat nicht geklappt. Irgendwie 30 Euro Hartz IV oder so, weil ich bei meinen Eltern noch gewohnt habe. Ja, und dann kam irgendwann die ABM, weil einem... Heißt, die gehen dir dann aber trotzdem auch auf den Keks. Selbst wenn du sagst, pass auf, Alter, ich habe gerade mein Studium abgebrochen und ich suche mir jetzt gerade einen neuen Job. Lasst mich mal in Ruhe, damit ich mir meinen Job suchen kann. Gehen die dir trotzdem mit so ABM-Zeug auf den Sack oder wie? Naja, ich bin im Januar aus Ilmenau weg. In Thüringen habe ich studiert. Und im September oder Oktober habe ich erst angefangen mit der ABM. Also da war ziemlich viel Luft dazwischen. In der ganzen Zwischenzeit habe ich mich auf diverse Stellen beworben und das war eine verdammt lange Zeit und da war ich dann auch dankbar, was zu kriegen. Zumal so schlecht war der Verdienst war nicht so wenig und deswegen habe ich es auch gern genommen dann. In dem Fall der Verdienst, ne? Ja, ich denke, weiß nicht. Oder? Weil es ist ja das ist ja Verdienst im Sinne von, das Verdienst ist doch eigentlich eher sowas, was Ehrenhaftes. Also somit, oder? Das ist dein Verdienst. Also das Verdienst ist deins. Der Verdienst. So hab ich das noch gar nicht. Also würde ich jetzt mal vermuten, es gibt ja auch einen Unterschied zwischen der Prospekt und das Prospekt. Oh, hör auf. Was ist eigentlich das Prospekt? Das ist ein gemalter Bühnenhintergrund im Theater. Da kommt das also her. Ich bin in der Firma. Moment, das ist der Prospekt. Das Prospekt das Prospekt ist der Wurfzettel. Gut. Jetzt bin ich durcheinander. Ist ja auch egal. Darum soll es wirklich nicht gehen. Ja, dann hast du eine AB-Maßnahme gemacht. So muss es ja auch heißen, wenn wir schon beim Klugscheißern sind. Ja. Und da musstest du einen Waldweg fliegen. Ja, ich bin da mit ein paar anderen Leuten durch den Wald marodiert und wir sind da durch die Gegend gewandert, immer von unserem Stützpunkt im, der hat mal gebrannt, wie heißt denn dieses Ding, wo man drin sitzt in diesem Wagen, der irgendwo hingezogen wird, aufs Feld gestellt wird? Der Wagen, der irgendwo hingezogen und aufs Feld gestellt wird? Wo man drinnen sitzen kann und wo es im Winter warm ist, weil dann... Bauwagen! Richtig, danke! Die einfachsten Begriffe, ja. Ja, von diesem Stützpunkt sind wir aus losgezogen, haben irgendwo entweder Laub weggefegt oder halt auch mal ein paar große Hinkelsteine, die hätten abrutschen können, bewusst abrutschen lassen. Und für wen habt ihr das gemacht? Für einen privaten Auftraggeber oder für die Kommune? Für was? Ich glaube, das war irgendwie so ein Kuddelmuddel aus Privat und Kommune. ich habe mich damit, ehrlich gesagt, damals noch nicht sonderlich auseinandergesetzt. Public-Private Partnership, das heißt, der private Investor kassiert die ganze Kohle und die Kommune übernimmt das Risiko. Das kann sein, ja. Mhm. Na, so die letzten Tage habe ich dann tatsächlich den Pferdestall von dem Chef von dem Laden ausgemistet. Also muss da schon irgendwas Komisches dran gewesen sein, ja. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit, sowas zu irgendwie zu monieren, sowas anzuprangern? Ich meine, weil was bildet der Saftsack sich eigentlich ein, da irgendwelche Arbeitslosen seinen Pferdestall auszumisten? Das ist sein Scheißproblem. Natürlich ist es das eigentlich, aber andererseits war ich froh, dass ich diese, was waren es, um die 750 Euro hatte ich raus. Das war weitaus mehr, als ich selbst in meinen wunderbaren BAföG-Zeiten hatte. Ja. Und ich wusste, die Ausbildungssaison geht erst im nächsten Sommer wieder los. Und da dachte ich, hey, ist cool, ich kann in der Zeit Bücher lesen. Ich habe tatsächlich, ungelogen, teilweise in einem Schlosspark gesessen, den wir sauber gemacht haben, habe zwischendurch Herr der Ringe komplett durchgelesen, neben vielen anderen Büchern. Mhm. Und habe schon frühmorgens, eigentlich müsste man sich asozial fühlen, Bier getrunken. Ja, nee, ich finde das völlig in Ordnung, frühmorgens Bier zu trinken, ehrlich gesagt. es ist ja auch, also ich finde auch aus deiner Perspektive jetzt, also ne, eigentlich ist das ja auch richtig so, dass man erst den Park sauber macht und sich dann erstmal eine Stunde hinsetzt und liest. So will man das ja auch. Also das, was, ja, natürlich. Ne, also dieses ewige 110% geben, bis man krank wird, da hat ja niemand, der bei Verstand ist, will sowas ja eigentlich. Richtig. Ich meine das jetzt eher aus so einer abstrakten Sicht heraus. Der soll, wenn der seinen Pferdestall ausgemistet kriegen will, dann soll er sich gefälligst jemanden einstellen, der das macht, und zwar zu Marktpreisen. Das ist das, was mich daran so aufregt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was wäre, wenn du dich geweigert hättest? Dann hätte der dich beim Amt angezeigt, oder? Dann wären vielleicht andere da gewesen. Ich habe in der Zeit Schotter gefiltert, große von kleinen Steinen getrennt und so. Körperliche Arbeit, das hat Spaß gemacht auch irgendwie. Und wie gesagt, das ist 5 Jahre her und zu dieser Zeit habe ich mir darüber ehrlich gesagt noch nicht so viele Gedanken gemacht. Ich habe mich zwar damals schon als aufgeklärten Menschen betrachtet, aber das war mir wurscht. Ich hab gewusst, es geht vorbei, ich habe eine gute Mark und was geschaffen habe ich eh nicht. Deswegen, was ich da mache, ob ich dann Weg fege oder einen Stall miste, habe ich wenigstens mal ein Pferd aus der Nähe gesehen, ohne dass es mich von sich runterschmeißt. Darum heißt es ja dann auch Beschäftigung und nicht Job oder Arbeit oder sowas. Ja, ja, genau. Hat sich das gelohnt, Mediengestalter zu werden? Weil irgendwie, ich treffe auf so viele Leute, die Mediengestalter sind oder werden wollen, dass eigentlich die Straßen ähnlich mit, also sagen wir mal, da wo noch kein Jurist auf der Straße rumliegt, da müssten eigentlich die Straßen mit Mediengestaltern gepflastert sein. Ich glaube, das flaut gerade ein bisschen ab. Aber das ist nur so mein Eindruck, was ich aus der Berufsschule gesehen habe, weil die Klassen halt ein bisschen dünner geworden sind. Aber nein, wir schneiden uns gegenseitig komplett den Markt ab, ja. Also wir konkurrieren und ich werde einen Teufel tun, aus dieser Stellung rauszugehen. Na, und vor allen Dingen konkurriert ihr ja auch noch mit den Leuten, die sich das mal eben selber drauf geschafft haben. Also das ist ja jetzt auch mittlerweile überhaupt keine Geheimwissenschaft mehr. Und es ist noch nicht mal mehr mit großem finanziellem Aufwand verbunden, vergleichsweise guten Videoschnitt herzustellen zum Beispiel. Ne? Das ist völlig richtig. Wobei ich Printer bin und ja. So viele gibt es dann auch nicht, die drauf drängen. Also im Gegensatz zum digitalen Mediengestalter, das machen viele aus Spaß nebenbei. Viele aus Spaß nebenbei Prospekte gestalten, machen dann halt doch nicht. Also da ist ein bisschen Gleichgewicht in meine Richtung. Ja, aber es hat eben die großen Nachteile, auch wenn man relativ gut verdient und allgemein relativ zufrieden ist, was anderes finden nach den Vorstellungen, dass es irgendwie besser werden könnte, ist halt schwer. Weil es so wenig Leute gibt, die Print machen? Also weil es so wenig Print gibt? Oder warum? Naja, ich meine, wenn man die Stellung wechselt, dann möchte man ja irgendwas besser. Man hört ja nicht einfach so auf. Und bei mir ist das beziehungstechnische Umfeld, was da für mich von Interesse wäre. Und da gibt's halt nichts. Also jetzt aus Thüringen hier, aus Jena zurück in den Vorharz nach Sachsen-Anhalt funktioniert halt nicht, weil es da niemanden gibt, der so jemanden wie mich braucht. Ja. Ganz einfach. Jetzt haben wir das durch. Haben wir jetzt noch Themen? Oh, ich könnte ganze Sendungen füllen, glaube ich. Ja, das sagst du. Ob das jetzt wirklich so ist, das wird sich dann noch rausstellen. Ne? Ich denke auch. Was sagtest du? Du hörst dich, was? Ich höre mich gern selbst reden, sagt man mir immer. Ah ja, ja, ich mich zum Beispiel gar nicht. Nee? Nee, ich mag mir selber immer nicht zuhören, also darum höre ich mir auch nicht zu. Okay. Ich gucke gerade, was du hier noch aufgestellt hast. Das Wort Schauwert finde ich ja immer noch super, habe ich mir sogar auf einen Zettel geschrieben. Rauchen und Alkohol, Behinderte auf Metal-Festivals, was ist denn in deinem Kopf nicht in Ordnung? Behinderte auf Metal, aber da war doch jetzt gerade wieder, wer hat sich denn jetzt gerade wieder in äußerst dämlicher Weise über Behinderte geäußert? Kollege von der Tagesschau war das, oder? Aha. Der irgendwie in einem Saal, also das, da gehört auch schon echt ziemlich viel Idiotie dazu. Der hat, was hat er gesagt? Behinderte und Normale? Ich glaube, es war Normale. Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Oder war es Nicht-Versehrte oder so? Also es war irgendwie komplett, also mal so richtig dummes Zeug geredet. War sehr, sehr schön. Musste ich sehr lachen und habe mir dann gedacht, vertwitter ich da jetzt noch ein paar von meinen Behindertensprüchen? Aber habe es dann mal gelassen, weil da sind so dermaßen viele Zwangsbetroffene unterwegs, die mir auch followen. Die kriegen das dann wieder alles in den falschen Hals, wenn du irgendwie so ein Dings daraus tust. Weil es ist, was ich immer ganz lustig finde, ist steif und fest zu behaupten, dass wer im Rollstuhl sitzt, ja auch dümmer ist. Ne? Das ist ja so. Das wissen ja alle. Das ist richtig. Das ist richtig. Also. Und so ein bisschen in die Richtung geht auch die Geschichte, die Anekdote mehr oder weniger, die mit dem Behinderten und dem Festival. Das hat mich tagelang betroffen gemacht. Ich muss ganz kurz ausholen. Das war ein Metal-Festival Anfang des Monats. Mhm. Partisan, ein bisschen extremer Richtung Death und Black Metal, das ganze Zeug. Und ich war das erste Mal relativ nüchtern die meiste Zeit, weil ich endlich mal vom Bier Abstand genommen habe. Und ich meine, ich war schon wieder nüchtern dann spätabends und habe so wahnsinnig viele Betrunkene gesehen, dass ich wirklich so ein bisschen desillusioniert eigentlich war darüber, über meine Peergroup, über meine Subkultur quasi. Ja. Aber egal, darum soll es nicht gehen. Wir standen dann im Partyzelt, es war um 3 Uhr, 4 Uhr morgens und es ist jemand umhergelaufen mit einer Sonnenbrille im dunklen Zelt und ist genauso seltsam durch die Gegend gesteuert wie die meisten Betrunkenen. War der blind oder was? Das habe ich am nächsten Tag erst mitbekommen. Ja, der stand mitten zwischen uns auf einmal, so eine Gruppe von 6, 7, 8 Leuten und ich dachte, mein Gott, ist der voll, der steht da, guckt super nirgends hin, steht da und ich habe ihn dann, weil ich dachte, er sucht oder weil er uns auch auf den Keks gegangen ist, ich habe ihn dann sanft weggeschoben und am nächsten Tag vor der Bühne ist er mir wieder über den Weg gelaufen und da habe ich mitbekommen, dass er sich orientiert hat, als er da herumstand und gehört hat. Ja, ist immer blöd. Weil der Typ war einfach mal blind. Ja. Und das tat mir so wahnsinnig leid. Was, dass er blind ist oder dass du dich daneben benommen hast? Sowohl als auch. Ich meine, wünscht man natürlich niemanden. Und andererseits, dass ich mich daneben benommen habe, das war wahrscheinlich der übliche, richtige Umgang mit dem... Das sind Behinderte, glaube ich, auch gewöhnt, dass man sich daneben benimmt, weil wir sind so eine Gesellschaft, die mit Behinderten überhaupt nicht klarkommt. Ne? Darum sage ich ja auch immer, das beste Indiz für eine geistige Behinderung ist, dass jemand im Rollstuhl sitzt. Das ist ja wirklich so, ne? Wenn du dir mal anguckst, wie so der normale deutsche Durchschnittsspießer mit Rollstuhlfahrern redet, da hast du das Gefühl, der redet mit einem Bescheuerten. Ja? Und da sitzt einer im Rollstuhl und vor dem steht einer und sagt, Sie müssen dann langsam über die Straße gehen. So als wird da, weißt du, das ist halt eben, so ist das. Also das kann einem höchstens peinlich sein, aber leid tun, ich weiß nicht. Also, aber ja. Weiß ich, klar hätte ich auch, also ich würde mir auch sehr leid tun, wenn ich jetzt erblinden würde oder taub werden würde oder sowas oder in den Rollstuhl käme, aber weiß ich nicht, also Mitleid, ich weiß gar nicht, ob das der richtige Trieb im Umgang mit Behinderten ist, Mitleid, keine Ahnung. Empathie mit Sicherheit. Empathie, ja, also das ist wichtig. Das ist richtig. Das Nächste, wie man Behinderten auf den Sack gehen kann, also vor allen Dingen Blinden, ist, wenn dir einer entgegenkommt, möglichst viel Platz machen und absolut ruhig sein. Das ist auch so. Also da wusste ich zum Beispiel auch nicht. Das hat mir auch vor kurzem erst ein Blinder erzählt. Der sagte, ja, das ist eben das Blödeste, was du machen kannst, weil wir orientieren uns an Geräuschen. Ja. Das heißt, wenn dir einer entgegenkommt, auch ruhig mal räuspern. Das tut nicht weh. Weißt du? Und einfach irgendwie, da ist ein Geräusch. Aber das, ja. Nee, der Umgang mit Behinderten ist eine Katastrophe in unserem Land. Ja. Also mal ganz davon abgesehen, wie wir auch staatlicherseits mit Behinderten umgehen. Aber das Krasseste habe ich neulich, wo war denn das? In der FAZ gelesen. Ein Artikel über Taubblinde. Ja, das gibt's nämlich auch. Ach, und das sind nicht viele, das sind irgendwie, weiß ich nicht, eine hohe vierstellige Zahl, glaube ich, irgendwie, also 10.000, sagen wir mal. Und das Problem ist aber, dass die in der Bürokratie nicht vorgesehen sind. Ja, weil so ein Gemeinwesen musst du irgendwie steuern und verwalten und regeln und das machst du über Bürokratie. Und die Bürokratie kennt Taube. Ja. Und die Bürokratie kennt Blinde. Aber die kennt keine Taubblinden. Und das heißt, wenn du jetzt als Taubblinder irgendwie ein Hilfsmittel beantragst, was weiß ich, Braillezeile, sagen die, was wollen Sie mit einer Braillezeile? Sie sind ja taub. So, und die kommen da nicht raus, das ist richtig dreckig. Da gibt es auch irgendwie so eine Unterschriftenkampagne gerade. Ich denke mal, dass das dann auch die Herrschaften und Damschaften, die Shownotes gerade mitschreiben, dass die das auch machen. Wir suchen übrigens immer Leute, die die Shownotes mitschreiben wollen und können. Bewerbt euch beziehungsweise hinterlasst eine Notiz im Chat auf irkfreenote.net im Channel K-Leitung. Übrigens, kann man ja auch mal sagen. Nein, aber das ist echt krass mit diesen Taubblinden. Das ist so absurd. Ne? Das hatte eben so was Kafkaeskes, ne? Weil Behörden sind ja grundsätzlich kafkaesk. Also es ist so ein großer schwarzer Kasten, da tust du irgendwas rein und dann kommt da auch irgendwas raus. Und das ist gesamtgesellschaftlich immer sehr sinnvoll, aber für das Individuum, das in der Gesellschaft irgendwie bestehen muss, ist das, was aus der Behörde rauskommt, in der Regel totaler Unsinn. Ja, und das ist an der Stelle, ist das jetzt, das mit den Taubblinden, das macht mich völlig fassungslos. So, irgendwie, ja, nee, Sie wollen ein Hilfsmittel für Taube? Nee, Sie sind ja blind. Und Sie wollen Hilfsmittel für Blinde? Nee, Sie sind ja taub. Und das ist halt nicht nur bei Behörden, sondern auch die Krankenversicherungen, bei denen ist das Problem genauso. Die können das nicht abbilden. Es gibt also praktisch keine Kostenstelle dafür und darum gibt es das nicht. Ich meine, ich bin ja selbst immer ein ziemlicher Schwarzmaler, was eigentlich alles angeht, aber... Man nennt das Kulturpessimist. Ja, klingt intellektueller irgendwie. Aber immerhin gibt es überhaupt Mittel und Wege, wie geholfen wird. Ja, du musst vor allen Dingen, aber wenn du kein Bewusstsein dafür, wenn es kein Bewusstsein in der Gesellschaft dafür gibt, dass es das Problem mit den Taubblinden gibt, dann wird halt doch nicht geholfen. Das ist richtig. Also ich bin ja, weißt du, man ist ja überhaupt kein Problem, da auch mal irgendwie, weiß nicht, irgendwo hinzuspenden oder sowas. Machen wir so, hoffentlich jedenfalls. Also ich hoffe, dass alle Vrindhörer möglichst viel spenden. Und warum nicht mal irgendwo hin, wo Taubblinde ein Problem haben? Aber dazu musst du es halt erstmal mitkriegen. Das ist eigentlich das Problem. Wir hängen den ganzen Tag am Internet rum wie die Doofen und kriegen einen Scheißdreck mit von dem, was in der Welt wirklich passiert. So ähnlich wie die Regierung, ne? Wo du auch immer denkst, sag mal, worüber redet ihr da eigentlich gerade? Naja. Das ist ja so ein bisschen so ein Brückenschlag zu einem der anderen Themen, die ich tatsächlich anschneiden wollte. Da möchte ich dich bitten, auch was auszusuchen tatsächlich. Also bei mir ist es so, mein Bruder ist in der JVA, ja. Mein Vater ist im Altersheim und macht es wahrscheinlich nicht mehr lange und meine Mutter ist in der Wiedereingliederungshilfe. Was ist das denn? Meine Mutter ist schizophren. Ah. Ja. Und da mein Vater in den letzten Jahren ziemlich abgebaut hat, er ist schon ein bisschen älteren Semesters, 30er Jahre, ging es dann irgendwann darum, eine Einrichtung zu finden, wo beide unterkommen. Also inklusive Haus verkaufen und so weiter und so fort, wie es dann mit Betreuer läuft. Ja, und es gibt eben eine sogenannte Wiedereingliederungshilfe. Da kommen vorrangig Suchterkrankte hin. Und eben solche, die den Alltag nicht komplett allein geregelt bekommen. Normalerweise läuft das über Betreuung, dass eben jemand nach Hause kommt. Aber es war eben eine Möglichkeit, es gibt da so eine Einrichtung bei uns im Harz, wo mein Vater im Altersheim ist und im Nebengebäude ist meine Mutter in dieser Einrichtung. Mhm. Wiedereingliederungshilfe ist ein bescheuerter Begriff, da wird niemand wieder eingegliedert, die werden da verwaltet. Was? Wie stelle ich mir das vor? Also gut, du hast eine Schizophrenie, du kommst in vermutlich eine geschlossene? Oder verwechsel das jetzt nicht, das ist chronisch. Weil seit Jugendalter. Ach so, bei ihr das heißt, die ist auch eingestellt und alles. Also das ist jetzt nicht so, dass sie permanent Stimmen hört und weiß der Geier. Kommt immer mal wieder vor. Ah ja. Wenn denn mal die Medikamente gewechselt werden oder wenn sie mal selbst auf den Trichter kommt, da irgendwas zu ändern, wenn jetzt irgendwas jetzt schleiche ich es mal aus. Ja. Wenn zum Beispiel sowas passiert wie der Sohn fängt an, sich die Fingernägel schwarz zu lackieren und einen schwarzen Mantel zu tragen oder bricht das Studium ab oder der andere Sohn geht ins Gefängnis. Das sind dann so Momente, wo dann eine Mutter mit solcher Veranlagung dazu neigt, irgendwas umzustellen. Ja. Und da passiert das dann, ja. Und diese Wiedereingliederungsmaßnahme, stelle ich mir das vor wie so ein betreutes Wohnen? Oder? Ja, tatsächlich schon. Ja. Nimm ein Altersheim, nimm die Anzahl an Betten ein bisschen runter, ja. Nimm den Betreuungsspiegel noch wesentlich weiter runter und lass die Leute mitarbeiten. Okay. Also in der Wäscherei und Küchendienst und so weiter und so fort. Behindertenwerkstatt. Ja. Ja. Grob so gesprochen. Mhm. Ja. Ja, das heißt 50 Cent die Stunde und irgendjemand verdient sich eine goldene Nase an den Produkten. Ich denke nicht, dass meine Mutter davon, das ist Beschäftigung. Das hat Achso, Beschäftigungstherapie. Okay. Nee. Also meine Eltern kriegen Sozialhilfe, weil beide Renten zusammen jeweils, die reichen einfach nicht, um die Heimplätze zu bezahlen. Okay. Ja. Ja, und jetzt ist es eben so, dass mein Vater immer weniger reagiert. Aha. Ist er dement oder was? Was ja, ja, ja, ja. Alkoholiker sein Leben lang. Ich hab's Ach, irgendwie. Du Scheiße, vor- ey. Ja, ja. Ich hab's vor 4, 5 Jahren kapiert, dass er Alkoholiker ist und dann. Erstmal diese Begreifphase, dann die Phase, in der man das Haus absucht und die Kornflaschen wegräumt, sich selbst schwört, nie wieder einen Tropfen Alkohol anzufassen, die Bierflaschen, die irgendwo stehen, in den Kofferraum zu stellen und irgendwo hinwegzufahren und ja, irgendwann die Einsicht, dass man es ja auf diese Weise nicht ändern kann. Und dann war die Rübe schon so weich, dass es eh keine Rettung mehr gab. Ja, okay. Ja, und dann kommt irgendwann das Aufgeben des Menschen dazu, dann der körperliche Verfall und ich weiß nicht, hast du die gefakten Bilder von Steve Jobs gesehen jetzt, die zuletzt durchs Netz gegangen sind? Nee. Gefakte Bilder von, das, nee, überhaupt nicht. Ja, nachdem er seinen Posten geräumt hat, waren auf einmal sehr schnell Bilder im Netz, dass er wirklich nur noch Haut und Knochen und von wegen wieder die Krankheit wäre wieder hochgekommen und so. Gut, wenn du das nicht gesehen hast, dann kannst du es dir nicht vorstellen, du hast aber sicherlich kannst du es abstrahieren, wenn ein Mensch wirklich nur noch aus wirklich nur noch Haut und Knochen besteht. Ja. Nicht das aus Bewegungsmangel. Ja, das kenne ich. Mein Großvater ist so verstorben dann irgendwann, der hatte Krebs und war dann tatsächlich Haut und Knochen, also das kennt man. Das ist ja eine interessante Phase. Ja. Im Leben. Ja, vor allen Dingen, wenn man jung ist und sich überhaupt nicht vorstellen kann, selber mal so zu enden, ne? Das ist eigentlich das so, wo du denkst, so, ja, was sind das für Außerirdische hier gerade? Es herzt es ab, auf jeden Fall. Ja. Aber was soll ich für eine Auswahl treffen? Du hast gerade gesagt, ich soll eine Auswahl treffen. Achso, naja, ich dachte, wie es beim Abschweifen so üblich ist, man redet über das eine Thema Achso. und kommt dann von eins aufs nächste. Nein, ich dachte, ich sollte jetzt irgendeine Auswahl treffen zwischen deinem Bruder, deiner Mutter und deinem Vater. Keine Ahnung, wer die Banane bekommt oder so. Also das habe ich jetzt irgendwie dann missverstanden gehabt. Aber warum sitzt denn dein Bruder im Knast? Ist er doof? Ist jetzt die Frage. Ja, ist er. Ich meine, ja, also, ne? Also eigentlich nicht. Also die einzigen Doofen, die einzigen Nicht-Doofen, die im Knast sitzen, sind die Typen, die 5 Millionen veruntreut haben und behaupten, sie hätten sie jetzt beiseite geschafft und jetzt einfach nur da die 3 Jahre absitzen, um danach irgendwie durch 5 Millionen zu verzocken. Ja, ich sag mal, er war mal lange Zeit der Fahrer von der sogenannten Aldi-Bande. Der was? Und die Aldi-Bande hat bei uns in der... Der Fahrer der Aldi-Bande? Das war so eine Bande, die halt diverse Elektronikmärkte und Discounter ausgeräumt hat. Und er war dann eben der meistens hinterm Steuer saß. Und einmal hat das MEK zugegriffen und da gab es einen Unfall. Er hat einen Polizisten angefahren. Ah. Ja. Naja. Ja, aber er wäre auch so in den Knast gekommen, oder? Er hätte auch nicht einen Polizisten anfahren müssen. Also die Kompagnons haben Bewährung. Ach. Ja, weil dann die ganzen Details, das war alles in der Zeit, wo ich selbst mit dem Studium angefangen habe und wo ich selbst gerade Schule fertig und Zivildienst und dann, ich hab nicht immer die Übersicht über alles gehabt. Ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Das macht nichts. Ja, ich schön. Auch. Der ist in den Knast gekommen, weil er einen Polizisten angefahren hat auf einen Fluchtversuch. Richtig. Für wie lange sitzt der? Das ist jetzt 7 Jahre her. Ja. Und es fängt jetzt an mit Lockerungsmaßnahmen. Sag mal, wie viele Jahre hat denn der gekriegt? 9. Weil er, ja gut, dann hat das Gericht das als Mordversuch. Ah, scheiße, ja. Ja. Hat er den absichtlich umgefahren oder war das Zufall? Er hat es mir mal so beschrieben, in dem Moment, wo in tiefer Nacht viele maskierte, voll eingepackte Polizisten schreiend auf dich zukommen, von allen Seiten, in einem Garagenkomplex. Da gibst du Gas. Und Blendgranaten geschmissen werden. Ach du Scheiße. Und es knallt. Da denkst du, dass geschossen wird. Ja. Und dann willst du da raus. Ja. Und dann ist noch Glatteis und mit dem Bremsen ist nicht mehr so. Und naja. Ja, das kannst du aber, ja okay, da muss das Gericht aber davon ausgehen, dass du, ja, kann ich nachvollziehen, dass sie sagen, nee, das war ein Mordversuch, ja. Und wahrscheinlich wollten sie auch noch ein Exempel statuieren, ne? Ja, bestimmt, ja, das, ja, das kann gewiss sein. Heftig, 9 Jahre, also 9 Jahre ist echt heftig, also das ist echt heftig. Wie alt ist der? Warte, ich muss kurz nachrechnen, das muss ich immer nachrechnen, sowas, 34. Aha, heftig. Dein Leben ist doch dann im Prinzip vorbei, oder? Also ich bin da immer ein bisschen zwiegespalten. Also es ist so ich mache ja durch meine Radiosendungen eben, wo ich ja schon seit vielen Jahren mit Leuten telefoniere, habe ich ja auch immer mal Knastis, Ex-Knastis, die anrufen. Und ich bin immer nicht so ganz sicher, also wenn man mit Justizpersonal spricht, sagen die, dass diese Idee von Resozialisierung eigentlich eine Schnapsidee ist, die eigentlich nicht stattfindet. Weil wenn du mal im Knast warst, hast du eigentlich keine Chance mehr, von der Gesellschaft als normales, vollwertiges Mitglied akzeptiert zu werden. Andererseits kenne ich jetzt auch mittlerweile genug ehemalige Häftlinge, die sagen, nö, ist eigentlich überhaupt kein Problem gewesen, mich wieder einzugliedern. Kannst du das beurteilen? Wird er es schwer haben oder wird er es normal haben, wenn er rauskommt? Er wird eventuell das Glück haben, bei einem alten Kumpel wieder arbeiten zu können. Was heißt wieder arbeiten zu können? Er hatte... als Fahrer. Ja, da bist du ja wieder. Das ist ziemlich cool. Gibt es unter solchen Umständen eigentlich Führerscheinverbot? Nee, er muss ihn einfach neu machen. Das weiß ich, ja, tatsächlich? Ja, er muss ihn neu machen. Ja, er hat ihn verloren. Er hatte, ich weiß gar nicht, ob er zu dem Zeitpunkt einen hatte. Das bin ich mir nicht. Achso, das kann also auch noch, ja, okay. Weiß ich gerade nicht. Nee, das ist ganz lustige Begebenheit. Lustig, wie schön. Ich hatte den Bogen gespannt zum Anfang mit ABM und mit Niedriglöhnern und so. Mein Bruder hatte zuletzt in einer Graviererei, wie auch immer man das genau nennt, gearbeitet dort. In Burg, einem PPP-Knast. In Sachsen-Anhalt. Es gibt einen PPP-Knast. Wahrscheinlich sind alle Knaste PPP, ne? Also Häftlinge werden ausgebeutet, der Chef steckt sich die Kohle ein. Vorher war er in Naumburg und da war es jedenfalls nicht so. Und da wurden dann ganz viele Leute hin abgezogen, damit der Knast voll genug wird. Naja, jedenfalls hatte er dort gut gearbeitet in Naumburg, ist dann nach Burg gekommen und hat dort auch von Anfang an eigentlich gearbeitet und jetzt haben sie die kleine Werkstatt zugemacht, weil es sich nicht mehr lohnt. Mhm. Das finde ich interessant, weil er hat 300 Euro für eine 160-Stunden-Monat bekommen. Und wie das lohnt, was haben die denn, ja, erzähl weiter. Also wenn sich das nicht mehr lohnt, frage ich mich, wer da wo noch mehr die Leute abzieht. Stimmt, ja. Das ist absurd. Das ist wirklich ein bisschen absurd. Was haben die da hergestellt? So ganz genau weiß ich nicht. Wir hatten uns vorher sehr viel drüber unterhalten, weil wir lustigerweise dasselbe gearbeitet haben. Er hat nämlich in der Schriftsetzerei gearbeitet in Naumburg. Ja. Und dann hat er halt Beschilderungen gemacht, Außenleuchtenzeugs, was so ganz genau. Wir hatten andere Themen, so viel können wir leider nicht miteinander reden. Was redet man miteinander, wenn man einen Bruder hat, der seit 7 Jahren im Knast sitzt? Oh. Ja, man redet über die Eltern, darüber, dass man die Gelegenheit hat, zum Beispiel wie letzte Woche nach einem Jahr die Eltern mal wieder zusammen zu besuchen. Da war er dann mit einem Beamten da, in diesem Heim und ich habe Urlaub genommen und war dann da und der hat meinen Vater gesehen und dachte mir, what the fuck, der kann ja nicht mehr laufen, der kann ja nicht mehr richtig denken. Naja. Als dein Bruder in den Knast gekommen ist, ging es deinem Vater dann noch gut? Ja, sicher. Mein Vater war, als mein Bruder in den Knast gekommen ist, gut ein paar Jahre in Rente, aber hatte immer noch so ein bisschen nebenbei gearbeitet, hatte noch keine Anzeichen von Demenz. Boah, das stelle ich mir vor wie die Hölle. Du kommst in den Knast, dein Vater geht draußen kaputt und du kannst noch nicht mal hin. Ja. Oder haben sie ihn rausgelassen, zwischenzeitlich mal? Er war vor 3 Jahren das erste Mal auf Besuch, so mit Handschelle in der Hose. Meine Fresse. Ja, und da dachte ich, weil der Arzt sich dumm ausgedrückt hat, dass mein Vater nur noch 4 Wochen hat. Und deswegen haben wir da irgendwie so einen Spezialtermin rausholen können. Und dann hat er so 1-2 Mal besucht, dann habe ich so letzte Weihnachten mal wieder hingefahren bei den Eltern. Ich konnte nicht rein, weil mein Ausweis abgelaufen war. Und mein Vater saß dann halt drin vor ihm, halt körperlich noch relativ fit. Was heißt fit? Er ist gehumpelt, aber er konnte laufen und hat halt die ganze Zeit zu meiner Mutter gesagt, müssen wir noch lange hier bleiben. Oh, scheiße, ey. Ja, da war dann die Rübe schon ein bisschen weich. Davor, das ist tatsächlich auch was, wovor es mir graut, dass ich irgendwie dabei zugucken muss, wie einer meiner Eltern oder beide den Verstand verlieren. Also ja. Davor graut es mir. Wie regelst du das? Also wie kommst du damit klar? So irgendeine Strategie? Lachst du dich kaputt drüber oder blendest du es aus? Ich habe keine Strategie. Man findet sich damit ab, denke ich. Mhm. Ich musste auch, als die Pubertät einsetzte, habe ich langsam begriffen, dass mit meiner Mutter was nicht so ganz in Ordnung ist. Also, dass sie eben nicht so ist wie mein Vater, nicht so ist wie die Mütter von anderen Kindern. Mhm. Gut, sie war zu Hause, war halt Hausfrau, das war die eine Sache, aber dann eben die ständige Krankheit, dass sie immer mal im Krankenhaus war, über Monate teilweise. Auch immer in diesen, hauptsächlich in den Einrichtungen, wo eben auch Behinderte untergebracht wurden. Dann eben ist sie halt nicht die Allerhellste. Einfach weil sie sicherlich so sehr damit beschäftigt ist, ihre Krankheit zu haben, dass das einfach nicht geht. Vielleicht hat auch ein bisschen die Medizin in der DDR ein bisschen was damit zu tun. Damals hat man mit Elektroschocks therapiert. Was ja gar nicht so schlecht ist, ne? Also ich weiß es nicht. Ist witzigerweise, ja. Also das ist, wenn du dich mit Fachärzten unterhältst und Fachleuten unterhältst, also auch aus der universitären Forschung, die sagen alle, nee, dieses Elektroschock-Ding ist eigentlich eine echt gute Therapieform. Die ist nur total in Misskredit geraten, unter anderem durch einen einzigen Film, Einer flog übers Kuckucksnest. Einer flog übers Kuckucksnest, ich habe so in meinem Freundeskreis so Psychologen sehr viele irgendwie, und die sagten alle, das ist im Wesentlichen, ist das wohl auf Einer flog übers Kuckucksnest zurückzuführen, dass dieses Elektroschock-Ding so einen schlechten Ruf hat. Genau wie der weiße Hai ja auch gar nicht so ein Menschenfresser ist, wie alle immer glauben. Das kommt auch aus diesem Film. Hm? Ja. Das ist also ganz interessant eigentlich, dass solche Filme dann auch realitätsprägend sich auswirken. Ach, wir haben sowieso oder zum Beispiel, kennst du Sideways? Um mal komplett abzuschweifen. Sideways ist ein Film, da geht es um Wein. Okay. Ja, und der Typ, also einer der Hauptdarsteller, ist eben der totale Wein-Nerd. Und redet die ganze Zeit über Wein. Also richtig voll Wahnsinniger. Und es gibt eben eine Szene, da bestellen alle Wein und sowas. Und in einem Interview mit dem Regisseur habe ich dann mal gesehen, dass der Typ, der hat ihm einen Satz in den Mund gelegt, der einfach nur ausdrücken sollte, wie voll vernerdet dieser Wein-Nerd eigentlich ist. Und der hat eben gesagt, wenn hier jemand Merlot bestellt, dann gehe ich. Danach ist der Merlot-Absatz in den USA eingebrochen. Das muss man sich einfach mal vorstellen, oder? Das ist sowas Absurdes irgendwie. Und das scheint auf vielen, vielen anderen Gebieten gibt es das halt auch. Ich meine, nicht zuletzt guckt ihr das Lieblingsargument der Esoteriker an. Es gibt viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die man mit der Schulweisheit nicht erfassen kann oder so ähnlich. Das ist ein Satz, den Shakespeare. Das ist ein Satz, den Shakespeare einer Rolle in den Mund gelegt hat. Ja. Und das wird von Leuten hergenommen, um heute als Argument zu gelten. Also das ist echt irre, wie die Kunst im Grunde, und das ist eigentlich Wahnsinn, wie die Kunst dann tatsächlich mit der Realität rückkoppelt, also auf die Realität wirkt. Irre. Ja, viel super. Richtig. Und die Psychotanten in meinem Freundeskreis, also ich habe eine, die macht das so richtig geile Sachen, so, weißt du, so Elektroden in Rattenhirne und gucken, wie man das Verhalten mittels elektrischer Impulse und so, ne? Also das ist, die hat den bösesten Job von allen. Also ich kenne niemanden, der einen böseren Job hat. Auch krass. Ui. Ja. Aber es ist alles sinnvoll. Also ist auch so, dass ich habe lange mit ihr drüber gesprochen, das ist alles sinnvolle Forschung, die sie macht. Also nicht, es ist sowieso alles sinnvolle Forschung. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwie Ärzte, Neurologen und so einfach so böse Menschen sind, dass sie gerne Affen Elektroden in den Schädel stecken oder so. Ich kann mir nicht denken, dass da sitzt, Terror. Und da koppelt dann wieder die Kunst zurück auf die Realität, oder weil immer diese bösen, verrückten Wissenschaftler genau das sind, was man denn im Kopf hat. Ja. Forschung kann gar nicht böse sein, weil sie ist letztlich das Medium, beziehungsweise das, was rauskommt. Sie ist ein Werkzeug, ne? Das ist so, nicht Waffen töten Menschen, Menschen töten Menschen. Ne? Wobei die Waffe natürlich den Menschen zum Töten animiert, weil ohne diese Waffe würde er es vielleicht gar nicht tun. Von daher ist es ein sehr schlechter Vergleich gerade gewesen, fällt mir ein. Nee, aber bei der ganzen Sache mit Behinderten und psychisch Erkrankten, da haben wir überhaupt, also die Mehrzahl der Leute hat überhaupt keine Ahnung davon, wie sowas abläuft. Das ist auch, wenn du sagst, ja, meine Mutter ist schizophren, denkst du, wie viele Persönlichkeiten hat sie denn? Lustig. Weil alle denken, dass Persönlichkeitsspaltung dasselbe wäre wie Schizophrenie, also eine multiple Persönlichkeit dasselbe wie Schizophrenie, was es ja auch nicht ist. Ich meine, man muss sich einfach wirklich mal darüber klar werden, dass solche Menschen dann Fernsehen schauen und der festen Überzeugung sind, nicht so ein Spinnerquatsch wie Esoteriker, sondern der festen Überzeugung sind, dass die Leute, die im Fernseher gerade sind, die ganze Interaktion, die da geschieht, ganz genau nur was mit dir zu tun hat. Ja. Du gehst über die Straße und alle sind nur wegen dir da. Mhm. Ja, und irgendwann geht's Licht aus, alles ist dunkel, ganz, ganz irgendwo in der Ferne siehst du so ein grünes Notausgangsschild leuchten, ein Typ kommt und sagt, hier, unterschreiben Sie mal hier und drückt dir 20 Euro in die Hand. Was? Geht. Ja. Und dann weißt du, dass du Komparse in einem Film warst. Darauf warte ich eigentlich nur noch oder so, ne? Ich glaube, es gab es bei XKCD mal, kennst du die, diese Comics? Nee, leider nicht. Oh. Bildungslücke. Also okay. xkcd.com, das sind so Nerd-Comics. Davon verstehe ich 10% nicht. Also tatsächlich, ich verstehe die nicht. Ich sitze da und denke, okay, das ist bestimmt total witzig, aber ja. Ich verstehe noch nicht mal diese mathematischen Zeichen, die der benutzt, um den Witz zu erzählen. Also es ist sehr, sehr geil. Warte. Aber die restlichen 90% sind so, dass ich mir regelmäßig in die Hose kacke vor Lachen. Und da war auch mal, die hatten mal so einen Pixelfehler am Himmel. Das ist auch mal die super gruselige Vorstellung. Du stehst so, guckst du aus dem Fenster und hast einen Pixelfehler am Himmel. Oh, ist das böse. Schön. Hast du The 13th Floor gesehen? 13th Floor, jetzt muss ich nachdenken. Das ist, der hieß, den gab es auch mal als deutsche Produktion. Wie hieß der denn da? Simulacron 3, glaube ich. Was für ein Name. Das ist eben, da geht es um künstliche Realität. Und also um virtuelle Welten und die Bewohner, Wissenschaftler schaffen eine virtuelle Welt, ja, ohne dass sie wissen, dass sie selber in einer virtuellen Welt existieren. Finden das dann aber irgendwann raus, als sie ans Ende dieser virtuellen Welt kommen, die Vögel aufhören zu fliegen. Das ist schon ein cooler Film mit Armin Müller-Stahl. Denn aus den 70ern, das war, ich glaube, sogar so ein Fassbinder-Film oder sowas. Kann man sowas noch gucken? Ja. Ich meine, ohne dass man total denkt, also, hier wäre jetzt CGI aber schöner. Fassbinder-Filme kann ich sowieso nicht gucken. Das ertrage ich nicht, das ist mir meistens zu wahnsinnig. Diesen 13th Floor, der ist aus den 90ern, den kannst du locker gucken. Ja, wird notiert. Da geht es auch viel stärker um die, um die psychologische Komponente dieser Idee und gar nicht so sehr um die simulatorische Komponente. Also weil eine gut simulierte Realität sieht ja aus wie die Realität, von daher brauchen wir uns ja auch nicht über CGI zu unterhalten. Das ist richtig. Also das, was du draußen siehst, ist ja nicht echt. Da gab es auch mal eine sehr schöne Herleitung für, kriege ich natürlich auch nicht mehr zusammen. Es gibt eine Herleitung, zumindest ist es argumentierbar, aber es ist ja alles argumentierbar, also Argumente haben ja nicht unbedingt was mit Realität zu tun, aber nichtsdestotrotz ist es argumentierbar, dass wir, also es ist wahrscheinlicher, dass wir in einer simulierten Realität leben, als dass wir in einer realen Realität leben. Ich krieg's nicht mehr zusammen, aber es war so, dass ich hinterher gedacht habe, verdammt, der Mann hat recht. Ja. Dann hast du den Salat, ne? Ach ja. So, und jetzt vergrößere ich den Kreis. Okay. Und hier Knöpfchen drücken. So, wie heißt er denn? MAC, da ist er. Ich weiß allerdings gar nicht, weil ich habe den gerade eben angequatscht, aber er hat nichts gesagt. Möglicherweise. Marcel heißt er und aus Köln kommt er. Mal gucken, ob er sich meldet, wenn ich es klingeln lasse. Bisher passiert nichts. Jetzt sieht es gut aus, Marcel. Ja. Ah, der Marcel. Hallo Marcel. Hallo Marcel. Hallo. Marcel, das ist Manni, das ist Marcel. Hallo Manni. Hi. Ich hatte irgendwie jetzt gerade live mitgehört und ich war noch nicht an der Stelle, wo wir jetzt sind. An welcher Stelle? Was? Ich war 20 Sekunden in der Zeit zurück, sozusagen, ich mal. Oder sogar noch länger. Cool, eine Zeitmaschine. Ja, extrem. Falsche Richtung zwar, aber hey. Ja, völlig falsch. Hallo Marcel, hast du noch Fragen an Manni? Ich weiß gerade nicht, wo ihr wart. Ihr wart gerade eben noch bei Fassbender. Und, ja, genau, wir waren bei simulierter Realität. Die Welt am Draht, genau so hieß der Film. Ja. Okay. Ah. Ja, ein toller Film. Also, kann man den gucken? Ich habe den nie gesehen. Ich kenne nur das Remake, das mit Armin Müller-Stahl, das Remake dann. Das Original ist wirklich um einiges besser. Ach. Und es gab ja auch die ganze Serie von Matrix baut ja auch auf der Grundidee von Die Welt am Draht auf. Mhm. Und die haben auch einiges genommen davon. Und eigentlich... Ist das die Urgeschichte ist eigentlich schon von Fassbinder, so wie ich das verstanden habe. Kann man das denn, also erträgt man? Mit den Telefonzellen haben die das ja auch so eigentlich kopiert, einfach nur. Erträgt man das denn, also den Fassbinder? Also ich habe das vor 5 Jahren geguckt und ich war begeistert. Also es eigentlich gehört zu den Lieblingsfilmen. Ah ja. Mal gucken, ob es das irgendwie, hier nicht. Da sieht's gut aus. Ich schmeiß jetzt nicht irgendwie eine Torrentmaschine an, weil wir streamen ja, das wäre ja auch ein bisschen scheiße. Weswegen rufst du denn an, Mas? Nee, ich hab dich ja angerufen. Ja, so, genau. Weswegen rufe ich dich denn an? Ich habe hier so ein Projekt gerade am Laufen und ich bin am Überlegen. Ach herrlich, oder mit Kölnern Telefon, immer wieder schön. Ich habe ein Projekt am Laufen, ich bin am Überlegen, super, ich stehe drauf. Ja. Ich bin ja selber Kölner, darum bin ich drauf am Stehen. Naja, es geht eigentlich so um das Bruttoinlandsprodukt, BIP, und es geht um Kultur. Und ich habe bei dir in Shownotes, in die Dings da reingeschrieben, versus BIP, Kultur versus BIP, also Gesellschaftskultur oder überhaupt kulturelle Arbeit gegenüber vom BIP und wie viel man eigentlich in Kultur investiert, die gar nicht vom BIP notiert wird, die gar nicht drin vorkommt. Da musst du jetzt mal ein bisschen ausholen. Oh cool. Wie oh ja. Cool. Das ist ein tolles Thema. Wenn okay. Nichts dagegen hast, würde ich gerne noch ein paar Minuten drinnen bleiben und eventuell ein, zwei Fragen stellen. Ja, aber nicht so vorlaut sein. Nein. Okay. ich überlege gerade, wo ich aushole. Ich habe es noch nicht mal richtig verstanden. Also dir geht es darum, dass das Bruttosozialprodukt das Kulturschaffen der Bevölkerung nicht abzubilden vermag? Auf jeden Fall nicht in der Form, in der ich so sehe. Also das Bruttoinlandsprodukt ist ja eigentlich so die Sicht der Wirtschaft auf die Leistung des Menschen. Na, die in Geld ausgedrückte Leistung. Genau. Und danach richten wir unser Leben aus. Und das ist so das Wirtschaftswachstum als die Veränderungsrate vom Bruttoinlandsprodukt wird von der Politik als Erfolgskriterium auch benutzt. Ja. Und das ist so ein Wohlstandsziel, was wir haben. Und das ist vor allen Dingen absolut absurd. Darum werde ich nicht müde, öffentlich zu fragen, warum denn die Leute sich über brennende Autos in Berlin aufregen, weil das nämlich gut fürs Bruttoinlandsprodukt ist. Ja, genau. Das heißt, wenn ich also konsequent davon ausgehe, dass Wachstum eine gute Sache und das erstrebenswerte Ziel ist, sollte ich eigentlich sehr schnell damit anfangen, Berlin in Schutt und Asche zu legen, damit wir es wieder aufbauen können, weil das macht Wachstum. Genau, übertrieben kann man das so sagen. Und es sagt nichts über den Menschen aus und wie er lebt und was für einen Wohlstand er lebt. Ja. Sagt halt nichts darüber aus, dass das Freibad geschlossen ist, ne? Und die Bibliothek. Genau. Und ich überlege halt so eine Alternative bzw. eine Ergänzung zu schaffen oder zu kreieren. Also die den kulturellen Austausch als neues Ziel hat. Und da kann man jetzt definieren, was kultureller Austausch ist und wie man das festhalten kann. Aber dass man halt ein Ziel hat, wo man eine Vision hat und sagt, hier wollen wir hin. Und wie wir da hinkommen, das ist eine große Frage. Aber dadurch, dass man ein neues Ziel hat, also einen neuen Mittelpunkt, entstehen neue Strukturen, die auch neue Möglichkeiten eröffnen. Und definier doch mal, was kultureller Austausch ist. Und vor allem, wie du ihn messen willst. Also genau, das ist ein Thema, was ja sehr tief eingeht in das Projekt. Also, definier mal Kultur. Kultur, genau. Kultur ist alles, was der Mensch geschaffen hat. Ja, jetzt muss man halt auch gucken, inwieweit unsere Kulturgesellschaft, die wir zurzeit haben, unsere Wirtschaftskulturgesellschaft, eine Kulturform hat, die wir unterstützen. Also ist dieses am Stammtisch sitzen und einen Austausch haben, ist das auch eine Kulturgesellschaft, die wir wollen, oder ist es die wir keine wollen? Also oder wer, ja, du hast das, wer, du wer hast, gestaltet die Kultur? Du ist hast das halt das nur, Problem. Du hast das Problem, dass du Kultur eigentlich bewerten musst. Ne? Du musst sagen, es gibt gute und es gibt schlechte Kultur oder wertvolle und wertlose Kultur, weil letztlich das Dritte Reich. Ja, was für eine kulturelle Leistung. Genau. Das ist eine riesengroße kulturelle Leistung, das musst du erstmal hinkriegen. Stockhausen hat zum Attentat vom 11. September gesagt, das ist das größte jemals geschaffene Kunstwerk. Und der hat recht. Aber es war es gibt keine nichts, Gesellschaftskultur. Es gibt nichts, was so unerhört war vorher. Ja, aber wie gesagt, es war keine Gesellschaftskultur, also eine Kultur, wo es wirklich einen Austausch gibt mit anderen und wo keiner eben, unterdrückt wird. Und eine Kultur, wie ich sie sehe, eine Gesellschaftskultur, hat eine internationale Gesinnung, es hat Toleranz und es gibt Kultur- und Völkerverständigung. Und darauf aufbauen kann man sich sozusagen sowas bauen, indem man ein paar Kriterien setzt. Und ein kultureller Austausch heißt in der Form dann, kann man ein paar Kriterien setzen, wo man sagen kann, es gibt einen kreativen Austausch, es gibt einen Austausch von sozialen Kontakten und darauf aufbauen muss man halt gucken, was daraus entstehen kann. Mach das mal konkret. Mach das doch mal, also wir schaffen hier ja gerade Kultur. Hm? Genau. Wir haben gerade einen Austausch, der findet jetzt statt. Ja. Das kann man in Stunden festhalten. Dieser kulturelle Austausch, wir haben einen Dialog, wir haben einen kreativen Dialog, wir haben einen Dialog, der sozusagen auch eine geistige Bildung ist oder eine Arbeit an sich selbst. Ja. Also Arbeit an sich selbst ist sozusagen eine kulturelle Bildung, die zurzeit stattfindet. Und ich würde sagen, das gehört zu einer Kultur, die ich unterstütze. Und das kann man zeitlich festhalten. Aber in dem Moment, wo wir hier sagen oder wo ich sage, dass ich Religion grundsätzlich für schlecht halte, ne? Ja. In dem Moment diskriminiere ich. Genau. Also aus Sicht der Religiösen. Wie viel Punktabzug gibt es denn dann für die Diskriminierung? Das ist eine gute Frage. Punktabzug finde ich ja grundsätzlich nicht so der Punkt. Ist die Frage, bei dem Projekt, was ich habe, wer macht da mit? Und die diskriminieren, würden ja nicht mitmachen, weil die Punkte, die man da beachtet oder die man leben muss, genau dem widersprechen, was sie tun. Also würden sie nicht mitmachen. Also dieses Projekt ist ja gerade für die, die diese Punkte leben. Verstehe, das heißt, ich könnte hier podcasten, so viel ich will und Minderheiten beleidigen, so viel ich will. Dich hört keiner. Mich hört keiner, genau. Nee, jedenfalls nicht in deiner Welt, wenn du sie designen würdest. Genau, in meiner Vision würde dich keiner hören, weil du damit keinen Erfolg hast. Also wird es auch nicht erfasst. Aber ich meine, guck dir Thilo Sarrazin an, ja, wie viel Erfolg dieser Mann hat. Und der hat nun wirklich genau das Gegenteil getan von kulturell bereichernd zu wirken, sondern der hat versucht zu spalten und zu diskriminieren. Trotzdem ist er erfolgreich. Ja, das heißt, das ist richtig. Das, und wir schaffen es doch auch nicht, die Welt umzudesignen. Oder hast du einfach die Vision, einfach ein komplettes Neudesign zu machen, in dem solche Typen wie der Sarrazin beispielsweise gar nicht mehr gehört werden? Nee. Ich bilde keine neue Struktur, sondern ich habe nur eine Vision und ich habe ein paar Elemente, ein paar Funktionen auf einer Seite. Also das Projekt heißt indiekultur.de. Das ist eine Internetseite, da kann man sich als Kulturschaffender anmelden. Und da hat man die Möglichkeit, sich zu vernetzen und ein Publikum zu finden. Und als Funktion darauf gibt es eben die Möglichkeit auch, diese unabhängige Kultur festzuhalten. Und dieses Festhalten, das geht über Stunden, wie der kulturelle Austausch ist, den man hat. Und es geht über einen Fragebogen, über einen Index, der errechnet wird. Und dieser Index hält sozusagen etwas fest, wo Sarrazin schlecht abschneiden würde. Mhm. Das heißt, er wäre auf dieser Seite und durch dieses Projekt nicht erfolgreich oder würde eben nicht so erfolgreich erscheinen. Und dadurch ist er eben, ja, würde irgendwann mal aus der Gemeinschaft sozusagen, müsste er merken, dass er sich ändern müsste, um erfolgreich zu sein. Und jetzt ist er erfolgreich, dadurch, dass er so ist, wie er ist. Aber er merkt nicht, dass er sich ändern müsste. Aber dann müsste doch jegliches Kulturschaffen sich im Grunde deiner Vision unterordnen. Weil ich kann ja auch an in die Kultur vorbei Kultur schaffen, indem ich zum Beispiel solche Bücher schreibe wie der alte Thilo. Ja. Also in dem Moment, wo ich dann von diesen Büchern auch noch 1 Million oder sowas verkauft habe, ein Freund von mir arbeitet im Verlag und sagt, wenn Verlage sagen, sie hätten 1 Million Bücher verkauft, dann waren es 500.000. Finde ich auch mal ganz interessant. In dem Moment, wo 1 Million Bücher verkauft wird, hast du aber doch dann auch als Kulturschaffender die Bestätigung, dass das richtig ist, was du gemacht hast. Ja, in unserem System ist das schon so, dass durch den großen Verkauf, durch den im Mainstream-Erfolg sozusagen auch ein wirtschaftlicher Erfolg kommt und ein gesellschaftlicher Erfolg. Das ist richtig. Das ist unser System, wie es jetzt ist. Unsere Struktur, die wir geschaffen haben, indem wir uns so verhalten, wie wir uns verhalten. Ist dir aber die Frage, ob in einer fiktiven Gesellschaft durch anderes Verhalten nicht andere Strukturen geschaffen werden, wo das einfach nicht mehr das Ziel eines jedes Einzelnen ist, eben diesen Erfolg zu haben, die er hatte. Also Das hat mit Strukturen zu tun und wie sich Strukturen bildet. Das ist ein, das ist alles ein bisschen verkopftes Geschwurbel, was ich hier mache. Ja, machst du auch, aber so langsam komme ich dahinter, was du willst. Es ist nichtsdestotrotz müsste sich aber jegliches Kulturschaffen dieser Idee unterordnen. Ne? Also wir müssten eine Gesellschaft, irgendwie einen Zustand in der Gesellschaft erreichen, wo Kultur durch einen Nutzen im positiven Sinne bestimmt wird. Ne? Also wir müssen einfach definieren, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, was für Prämissen sind da wichtig. Und ich kann jetzt einfach mal so vier Gebiete sagen, wo ich sage, wenn wir in so einer Kulturgesellschaft leben, dann leben wir in einer guten. Also in der man eben Arbeit an sich selbst, eben Persönlichkeitsentwicklung und sowas ausüben kann. In der Kultur, wo man aber auch Arbeit an der Gesellschaft und am politischen Leben teilnimmt, um das gesellschaftliche Zusammenleben zu stärken. In einer Gesellschaft, wo Reproduktionsarbeit auch ein wichtiger Teil im Leben einnimmt und anerkannt wird. Und eben als vierter Punkt Erwerbsarbeit. Und zurzeit ist eben Erwerbsarbeit die Nummer eins und fast das Einzige, was in unserer Gesellschaft sozusagen als großes Ziel anerkannt wird. In der Erwerbsarbeit sozusagen die Erfüllung zu finden und den Lebensinhalt und das Gros aller Dinge. Ja, weil nichts einfacher messbar ist, ne? Weil das lässt sich unmittelbar in Geld ausdrücken, also in Zeit rechnen und in Geld ausdrücken. Genau, ja. Und dadurch ist es so wichtig. Und mit den Funktionen, die ich da habe, versuche ich eben diese anderen drei Bereiche, die ich genannt habe, auch sozusagen mit einzubeziehen, damit diese auch nicht eine Wertigkeit bekommen, aber dass da eine Zahl steht, mit der man erkennen kann, was die bedeutet in unserem Leben und dass das mindestens genauso viel wert ist wie die Erwerbsarbeit, wenn nicht noch mehr. Es gibt ja mittlerweile auch Denkfabriken, die das Bruttoinlandsprodukt ersetzen wollen durch irgendwie so einen Wohlstandsindex. Ja, also, es sind alternative Wohlfahrtsindizes, beziehungsweise, also es gibt 10, 15 Stück von denen. Echt? Ich dachte, das wäre irgendwie eine, ach Mist, also auch wieder viele Köche. Ja, extrem viele. Und die versuchen das eben alles zu ergänzen, was sehr gute Ansätze sind. Und aber es ist halt immer noch nicht der Blickwinkel, wo ich denke, wieso setzen wir nicht den Menschen und wie der Mensch sich verhält in den Mittelpunkt, sondern eben ein Wirtschaftssystem oder eine Struktur. Beziehungsweise auch diese alternativen Indexe, die es da gibt oder Indizes, das sind ja Mittelwerte. Also wir können auch über Thema Durchschnitt und Mittelwert, wie sich sowas bildet. Und die bilden den Mittelwert, davon wird dann wieder ein Mittelwert gebildet. Und also die machen Sachen, beim Chemiker würde das einem um die Ohren fliegen. Aber beim Statistiker wird das halt einfach gemacht. Aber was da am Ende rauskommt, das kann man gar nicht mehr, also das muss man alles mal hinterfragen, was da eigentlich passiert. Siehst du deine Utopie als realistisch an? Also weil irgendwie so, ich merke einfach, je älter ich werde, desto zynischer werde ich, was die Gesellschaft angeht. Also desto eher denke ich, dass wir das sowieso nie ändern, dieses System, in dem wir leben. Naja, wenn man die Utopie wirklich so unrealistisch wählt, also dass sie so extrem unrealistisch ist, dann ist jeder kleine Erfolg schon so großer Schritt in unserer Gesellschaft, dass es schon Spaß macht, dazu zu gucken, wie sich's verändert. Von dem her habe ich eigentlich eine extrem unrealistische Utopie. Aber dafür sind die Schritte, die passieren werden, für mich sehr positiv, weil ich denke, wow. Wie siehst du in diesem Zusammenhang Flutter? Weil Flutter kommt mir gerade so vor wie so eine Mischung aus beiden Welten, also so ein Übergang zwischen beiden Welten. Genau. Also einerseits eben die Möglichkeit, dein Einkommen, also Erwerbsarbeit zu leisten. Also das, was ich hier gerade mache, das ist ein Teil, zum Teil ist das hier Erwerbsarbeit. Weil ich natürlich hoffe, dass hinterher genug Leute Trinkgeld in den Hut schmeißen, dass ich davon wieder, weiß ich nicht, ein paar Tage essen kann. Also andererseits mache ich es aber auch einfach. Ja, wobei bei dir in deinem Fall würde ich das noch nicht als Erwerbsarbeit bezeichnen, sondern Arbeit an der Gesellschaft oder in der Gesellschaft und im politischen Leben. Also weil deine Erwerbsarbeit ist, glaube ich, die Grundlage dafür, dass du auch Podcasts machst, oder? Zurzeit noch. Ja, jein, ja. Ja, im Moment bin ich jetzt an einem Punkt angekommen, wo über Flatter und jetzt gab es sogar ein paar Einzelspenden, also auch völlig wahnsinnig. Ich habe so einen PayPal-Button auf der Webseite und mir hat einer 20 Euro gespendet. Ist das nicht Wahnsinn? Das ist toll. Ich finde, das ist so unglaublich viel Geld. Also es ist überhaupt, es ist mal eben auf Flatter klicken und damit dann irgendwas zwischen 10 und 50 Cent rüberschieben von Geld, das man ohnehin schon in dieses System eingezahlt hat. Das ist ja die eine Sache. Aber ausdrücklich und willentlich zu sagen, ich nehme diesen 20-Euro-Schein und lege den dahin, das finde ich, völlig irre. Ja, also ich finde auch spannend, was für Strukturen sich da entwickeln werden. Also ich weiß nicht, zurzeit hatte ich das Gefühl, um den Gedanken eben zu Ende zu bringen. Also ich bin mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo über Flatter genug Geld reinkommt. Eine mittlere dreistellige Summe ist das gewesen im letzten Monat, wo über Flatter genug Geld reinkommt, dass wenn sich das auf diesem Niveau stabilisieren sollte, also ich sag mal irgendwo zwischen 400 und 500 Euro stabilisieren sollte, was da jeden Monat reinkommt, kann ich es mir erlauben, diese Arbeit, die ich jetzt mache, also diesen Podcast, den ich jetzt mache, bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag weiterzumachen, weil ich nicht gezwungen bin, mir an anderer Stelle Erwerbsarbeit zu suchen. Von daher ist das schon verwoben irgendwo, dieses Arbeiten an der Gesellschaft und Arbeiten an meinem Einkommen irgendwie. Das ist schon ganz interessant gerade. Ja, und also das sind jetzt zwei spannende Punkte, die mir einfallen dazu. Einmal, also Flatter ist spannend, weil es Strukturen jetzt schafft, die wir, dadurch, dass wir sie nutzen, größer werden, und was daraus entstehen kann, kann man jetzt noch nicht sagen, ob das irgendwann mal sozusagen eine Form von Bürgergeld wird, die dann sozusagen in sich Verteilsysteme entwickeln, dass jeder davon leben kann. Andererseits muss man das jetzt auch sehen, dass es jetzt noch so ist, dass nur wenige von Flatter leben können. Ernsthaft leben können davon vielleicht drei, oder? Genau. Und ich gehöre nicht dazu. Also das System ist jetzt noch nicht so, dass es eine breite Masse davon Nutzen hat. Und es gibt auch wissenschaftliche Untersuchungen, dass Kulturszenen, also gerade unabhängige Kulturszenen, irgendwie wachsen und gedeihen in der Stadt zum Beispiel und irgendwann eine Größe erreicht haben, dass die zusammenbrechen. Also eine kritische Größe, eine kritische Masse wird da erreicht, dass die in sich zusammenbrechen, rein aus wissenschaftlichen Funktionen heraus. Also da gibt es eine Chi-Quadrat-Verteilung mit verschiedenen Freiheitsgraden. Und nach dieser kann man sogar vorhersagen, wann das ist. Und das musst du noch mal ein bisschen ausführen. Das habe ich nicht wirklich verstanden. Also Ich verstehe es auch nicht, ehrlich gesagt. Also ich bin kein Wissenschaftler, ich habe es nur gesagt bekommen. Verstehe. Also wir haben hier irgendwie in Berlin rennen irgendwie, weiß ich nicht, 50 Podcaster rum und die machen so vor sich hin und das funktioniert auch alles ganz schön. Aber wenn es irgendwann mal 200 sind, dann sind das zu viele, als dass noch genügend Aufmerksamkeit für den Einzelnen übrig wäre? Genau, sowas in der Art. Und dann bricht das System zusammen. Und bei Flatter weiß ich nicht, ob das passiert oder nicht passiert, aber es könnte passieren, weil es so eine gleiche Struktur hat. Ja, davon gehe ich zum Beispiel aus. Ich habe den Eindruck, als würde Flatter, oder was heißt den Eindruck, das Gefühl, als würde Flatter irgendwann voll sein mit Geld. Also ne, jeder hat dann irgendwann gesagt, so, ich zahle jeden Monat einen Zehner für Kultur im Netz. Und dieser Kuchen wird dann immer wieder nur neu verteilt. Und wenn natürlich zu viele Kulturschaffende da sind, die sich den Kuchen teilen, sodass dann eben nicht mehr 300 Euro reinkommen im Monat, sondern nur noch 30, bin ich halt gezwungen, mir einen Job zu suchen, wo ich so viel Geld verdiene, dass ich weiterhin meine laufenden Kosten davon decken kann. Und das geht dann aber wiederum zu Lasten meines Kulturschaffens, weil der andere Job ja Zeit kostet. Genau. Ja. Aber es gibt Systeme, da kann man sich der Zins sozusagen zunutze machen. Der Zins ist ja eigentlich was Negatives. Ich fange jetzt mal ein bisschen an, auszuschweifen hier wieder. Aber wenn man jetzt Flatter sozusagen verzinsen würde, dann könnte man, dadurch, dass der Zins sozusagen eine wundersame Geldvermehrung ist, vielleicht das so hinkriegen, dass wenn Flatter auf deinem Konto eingezahlt und du flatterst keinen, du die Zinsen abgezogen bekommst. Und die werden dann der Gemeinheit zugute geschrieben. Sowas Ähnliches macht Flatter. Ne? Also Flatter sagt eben, okay, wenn du gar nichts flatterst und trotzdem Geld hier stehen hast, wird am Monatsende das an gemeinnützigen Laden super, ja, verteilt. Genau, dann machen die das ja schon. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Mittel, das System sozusagen am Laufen zu halten. Mhm. Ja, vor allen Dingen insofern am Laufen, also im Sinne der Kulturschaffenden am Laufen zu halten. Also nicht genau. Im Sinne des Systems, sondern im Sinne der Kulturschaffenden. Ja. Ja. Jetzt habe ich einen Faden verloren. Darf ich an der Stelle eine Frage stellen? Ja, bitte doch. Ja, ich würde gerne noch mal kurz an Flatter festhalten. Ja. Seit einem Monat bin ich dabei, zahle fleißig meine 2 Euro ein. Mhm. So interessant und toll ich dieses System finde und so faszinierend ich auch die ganze Szene finde, die sich ja darum gesponnen hat, ich würde mir auch wünschen, dass es sowas dann tatsächlich irgendwann mal unser bestehendes System ergänzt oder ablöst oder wie auch immer. Aber wie kann das bei einem durchschnittlichen Menschen ankommen wie mir, der zwar gerne sowas konsumiert, aber doch normale Erwerbstätigkeit macht? Also wie kann was bei dir ankommen? Ich profitiere momentan vom Flatter, indem ich Geld reinstecke und Leute, die Sachen machen, die ich toll finde, bei der Stange bleiben. Genau. Das finde ich super und das ist auch großartig. Aber davon kann ich mein Brot nicht kaufen. Richtig. Und da frage ich mich, gibt es irgendeinen Ansatz, wie man Flatter so weiterspinnen könnte, das System so erweitern könnte, damit es auf eine größere Menge an Menschen innerhalb der Gesellschaft übergreifen kann? Und noch eine Frage sofort im Anschluss daran. Dein System, Marcel, was du da errichtest. Warte, halt mal fest die Frage. Du meinst, wie kann man erreichen, dass Flatter auch für dich sich in Geld ausdrückt? Oder wie meinst du das dass es eine große Masse erreicht? Weil es schaffen ja nicht alle Kultur. Also es ist ja nicht so, dass jeder auf einmal zum Künstler wird oder zum Kulturschaffenden. Ich schaffe keine Kultur im Netz. Genau. Ich persönlich. Genau. Ich gehe so weit zu behaupten, dass ich Kultur in meinem Umfeld schaffe. Ja. Genau. Und wie kriegen wir Flatter aus den Blogs und Podcasts raus? Was meinst du mit Umfeld? In meinem persönlichen Umfeld, es gibt eine Menge an Menschen, mit denen ich zu tun habe, denen ich Unterhaltung verschaffe, auf welche Art und Weise auch immer. Verstehe, alles klar. Und ja. Also da kann ich direkt einhaken. Mhm. Wenn du auf meine Seite gehst, dich da anmeldest und Unterhaltung für wirklich deine Freunde und Bekannte terminlich wirklich wöchentlich oder monatlich machst, kannst du auch auf der Seite dann einen Flatter-Button setzen, wo man dich flattern kann. Also wenn du in die Kultur gehst sozusagen und als Kulturschaffender lebst, dann kannst du dann auch geflattert werden. Also wenn das jeder machen würde, dann würden wir in meiner Vision ja leben, in einer Kulturgesellschaft, die Kultur schafft, die sich selbst sozusagen am Leben hält. Ob das funktioniert, ist na, sie muss von außen, Frage. Sie muss halt von außen mit Geld versorgt werden. Ne? Aber das passiert ja aber, sowieso. Also es aber sind ja so, also zurzeit wird ja auch von außen mit Geld versorgt. Eben, also eben drum. Also das hört ja auch nicht mehr auf. Also es hört ja nicht auf. Also es wird ja immer weiter irgendwo werden echte Güter, also zum Anfassen, Güter geschaffen und verkauft und getauscht und da kommt Geld her. Also das käme dann von außen rein, ja. Ja, aber jetzt zur Zeit wird ja auch durch Kulturgüter sozusagen eine wirtschaftliche Leistung erschaffen, die nur nicht dem Kultur, also der Kulturgesellschaft als Gut festgehalten wird, sondern dem BIP, also dem wirtschaftlichen Blick auf dem, was passiert. Aber eigentlich ist das auch ein Kulturgut, das geschaffen wird. Und du brauchst ja auch Material, du fährst irgendwo hin zu deiner Veranstaltung. Also das ist ja eigentlich nur dasselbe, nur aus einem anderen Blickwinkel. Aus einer anderen Perspektive sozusagen. Also von dem her ändert sich die Welt in der Form nicht, nur man nimmt einen anderen Blick ein und wir nehmen dann den kulturellen Blick der Menschen auf. Würdest du Automobilproduktion auch als Schaffen eines Kulturgutes bezeichnen? Eigentlich ist es seins, ne? Das ist die Nebenwirkung davon. Also das ist einfach nur die Nebenwirkung. Wir wollen in einer Gesellschaft leben, wo wir Autos produzieren. Jetzt ist die Frage, in was für einer Gesellschaft wollen wir leben? Wollen wir in einer Gesellschaft leben, wo es eben Verbrennungsmotoren-Autos gibt oder welche mit Elektroantrieb? Und zurzeit wollen wir halt noch in der einen Welt leben und in der anderen Welt würden wir mit Elektroantrieb unsere Strecken überwinden. Also es gehört dazu, es ist die Folge von einer Kulturgesellschaft, in der wir leben wollen und Auto bauen und überhaupt Entwicklung und Fortschritt ist ja auch eine Art von Kultur, die gelebt wird, ja. Manni, du hattest noch eine Frage, ne? Ja. Du hättest mich wahrscheinlich sofort bei dem System dabei und sicherlich auch viele von Holgis Zuhörern und den ganzen Leuten, die sich für diese ganze Thematik interessieren. Und da möchte ich nochmal die religiösen Menschen dazu holen, die ja wahrscheinlich nicht so wahnsinnig groß vertreten sind unter dieser Sphäre, in der wir uns hier bewegen. Ist denn nicht die Gefahr da, dass man die ausklammert? Irgendjemand muss doch sagen, das ist ein positives Gut. Irgendwo wird ein Strich gezogen, das ist jetzt vielleicht doch eher negativ. Es braucht doch letztlich wieder irgendjemanden, den guten Diktator, der sagt, absolut gut, absolut schlecht. das ist Kultur, das ist förderungswürdig und das nicht. Beim Verbrennungsauto und beim Verbrennungsmotor und beim Elektromotor, das hat ja nichts mit einer Entscheidung zu tun, dass wir jetzt fahren wollen würden damit. Ich würde sicherlich sofort gern mit einem Elektromotor fahren wollen, aber da sind andere Umstände, die mich zwingen, mein Diesel zu fahren. Selbst wenn ich es wollte. Ich könnte mein Leben nicht mal im Ansatz mit meinen ganzen Verpflichtungen nicht so führen, wenn ich mir jetzt ein Elektrofahrzeug kaufen würde, was ich mir nicht leisten könnte. Es waren zwei Fragen, scheiße. Ja. Waren die an mich? Ja, oder? Auch, ja, ja klar. Im Zweifelsfall ja. Also du hast dann schon länger darüber nachgedacht. Du hast recht. Du lebst in Strukturen zurzeit, aus denen du nicht ausbrechen kannst. Also die Strukturen, in denen du lebst, sind stärker als deine eigene Entscheidung. Ja. Und diese Strukturen haben sich aber gebildet. Und die kann man nur mit anderen Strukturen nicht bekämpfen. Aber dadurch, dass man andere Strukturen schafft, ändern die sich, ohne dass du viel dazu machen musst. Und auf der Seite habe ich Funktionen, die Strukturen sozusagen entstehen lassen in meiner Vision, dass du eigentlich nicht viel machen musst in deinem Leben, um sozusagen in die Vision reinzukommen. Und das mit den, da waren zwei oder drei Fragen, die du gestellt hast. Ja, verdammt nochmal. Dann stelle ich noch eine. Warum sollte ich überhaupt neue Strukturen haben wollen? Mir geht's doch gut. Ah, jetzt sind mir auch die anderen Fragen wieder eingefallen. Die Beschränkung ist ja bei mir zurzeit, dass es um unabhängige Kulturarbeit geht, beziehungsweise, Mainstream ist jetzt ein blödes Wort, aber also nicht wirtschaftlich erfolgreich. Zurzeit ist es wirklich noch eingeschränkt so auf Kultur und Kulturgestalter. Und dadurch ist das jetzt so eine Einschränkung, die ich habe, wo ich sage, das geht und das geht nicht. Und die andere Einschränkung ist, Kultur und die Seite ist für Leute, einerseits, die eben Kultur schaffen, aber auch in die Öffentlichkeit damit gehen und sozusagen sie verbreiten wollen und eine öffentliche Vorstellung sozusagen haben. Und andererseits für Nutzer, die in diese öffentliche Vorstellung rein wollen. Also das sind so die Einschränkungen, die ich habe bisher vor Kopf, um zu gucken, ja, was da draus entsteht. Und die Frage von Holger war? Warum sollte ich überhaupt eine neue Struktur, eine neue Gesellschaftsordnung haben wollen? Mir geht's gut. Dir geht's gerade eben sehr gut? Ja, ich kann nicht klagen. Ich kann nicht klagen. Das Schlimme ist ja, ich kann auch nicht klagen. Mir geht's zurzeit verdammt gut. Aber wenn ich gucke, wie's meinen Kindern mal gehen wird, dann denke ich, ich bin froh, dass ich jetzt lebe. Aber ich weiß nicht, ob ich froh wäre, wenn ich in 10 oder 20 Jahren leben würde, in der Welt, in der wir dann leben, wenn das so weitergeht wie jetzt, wenn ich jetzt so ein bisschen nach vorne gucke. Und dann denke ich, okay, ich habe eine Vision, wie die Welt sein sollte in 10, 20 Jahren und ich würde gern, dass die dort leben. Und was muss ich tun jetzt, was muss ich jetzt tun, damit diese vielleicht in einer annäherungsweise Welt von meiner Vision leben könnten. Und das ist so mein Hintergrund. Also ich muss ja nicht viel tun in meinem Leben. Wenn man vor allen Dingen, wenn du wirklich Kinder hast, dann ist das absolut nachvollziehbar. Ich habe keine Kinder, ne? Von daher kann es mir auch egal sein, wie die Welt in 20 Jahren aussieht. Ne? Ja, das stimmt. Also, das ist halt immer ein bisschen kompliziert. Also das finde ich auch, um den üblichen Politiker-Bash nochmal zu machen, auch bei Politikern immer sehr schön, wenn mir Politiker, die keine Kinder haben, über Zukunft was erzählen wollen. Ne? Die sind nämlich an Zukunft genauso interessiert wie ich. Eine letzte Frage, bevor du mich rausschmeißt. Oh ja, dann schmeiß ich dich raus. Gut. Ja, ich wiederhole die Frage lieber. Eigentlich nur nochmal. Es ging um den Diktator. In meiner persönlichen Vision würden Religionen eine ganz, ganz untergeordnete Rolle spielen, irrationale Glaubenssysteme eigentlich gar keine. Wie setze ich das durch, wenn nicht als Diktator? Gar nicht. Du kannst das überhaupt nicht durchsetzen. Selbst wenn du es als Diktator durchsetzen würdest, würdest du es nicht aus der Gesellschaft bekommen. Religion ist da, die kannst du nicht wegmachen. Die verschwindet nicht. Das ist jetzt nur meine Perspektive. Vielleicht ist der Konsens über viele hinweg, dass Religion eine Rolle spielen darf und auch eine große Rolle. Aber trotzdem haben wir das Problem, irgendwo ziehen wir eine Linie zwischen guter Kultur und schlechter Kultur oder zwischen gut und schlecht. Irgendjemand muss es dann doch definieren, damit dieses Kulturvergütungssystem funktioniert. Aber das kann man doch in einem demokratischen Prozess machen. Ich glaube, man muss da gar nichts verbieten. Also Religion ist ja Wirklichkeitsgenerator, also etwas, was früher sozusagen die Wirklichkeit abgebildet hat, was zurzeit oder dann die Massenmedien übernommen haben und jetzt vielleicht irgendwann mal das Internet sozusagen machen wird. Und wir müssen jetzt einfach nur neue Wirklichkeitsgeneratoren erschaffen, die sozusagen die Religion wirklich die Religion nicht mehr so spannend wirken lassen, wie sie zurzeit jetzt vielleicht wieder wird, weil die Massenmedien jetzt doch nicht so das beste Ziel für den Menschen abgeben. Ja, das ist ja auch noch, also das ist ja, eigentlich ist das ja auch noch ein psychologisches Problem. Also das Gehirn ist eben so justiert, dass dass irrationale Überzeugung sehr leicht hat, sich im Gehirn festzusetzen. Von daher, also das ist mit Religion, finde ich schwierig. Also wenn, dann würde ich doch sagen, wir machen ein System, in dem die Religion auch einen Flatter-Button hat, und dann werden wir halt sehen, wie viele draufklicken. Ja. Das erscheint mir da tatsächlich am plausibelsten. Also wenn du das so wie in den USA, wo jeder in die Kirche gehen kann, der will, und spenden kann, wie er will, und denen geht's da, glaube ich, nicht schlecht, den Kirchen. Momentan flattern wahrscheinlich mehr Leute Fliegewasser als Wissenschaft. Ja, klar. Oh, die Sendung, die war ja hart. Oh, Leute. Ja, Jürgen Fliege ist, also das fand ich echt mal ein dickes Ding, was da, also der hat entweder hat dieser Mann seinen Verstand verloren, oder er ist wirklich der gerissenste Scharlatan, der mir je begegnet ist. Also mit was für einer Selbstverständlichkeit der da seinen Mist verbreitet hat und seine Lügen erzählt hat. Unfassbar. Ich meine, der hat auch, also das unglaublich. Ich habe ja echt gesessen und habe gedacht, Entschuldigung, ich glaube, dem hättest du sogar Belege dahinlegen können in fester materieller Form. Der hätte noch gesagt, nee, das stimmt nicht. Nee, ich verdiene da nichts dran. Und dann hatten die auch noch einen Arzt da? Ja, das war doch so. Wie ist der? Dieser Anthroposoph, ne? Ja, ich wollte gerade sagen, das war doch selber so ein Esoteriker. Und das war dann wieder der Schulmediziner, ja, der sich noch auf seine Arme... Das ist halt das Problem dieser Religion, dieser Redaktion. Entschuldigung, die sitzen da. Also der insbesondere der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der hat sowieso so ein Problem. Und das ist die haben panische Angst davor, nicht jeden zu Wort kommen zu lassen. Ja, es ist so ein missverstandener Meinungspluralismus. Ne? Also man muss ja immer ausgewogen sein, ne? Weil, also dass sie objektiv nicht sein können, haben sie mittlerweile begriffen. Und weil sie nicht objektiv sein können, versuchen sie ausgewogen zu sein. Und Ausgewogenheit in den Augen dieser Redaktion bedeutet halt, jedem gleichrangig Raum zu geben. Also jeder noch so schwachsinnigen Idee, solange sie nicht menschenverachtend ist, den gleichen Rang einzuräumen wie einer ernsthaften Beschreibung der Realität, sprich Wissenschaft. Und in diesen Redaktionen, da sitzen natürlich auch nicht, weißt du, bei Markus Lanz in der Redaktion, da sitzen keine Naturwissenschaftler. Ja, da sitzen, weiß ich nicht, ist natürlich jetzt auch eine wilde Vermutung, aber wenn ich mich in den Redaktionen umgucke, in denen ich so zu tun habe, da sitzen keine Naturwissenschaftler. Ist das Nächste, also das, was am dichtesten an Naturwissenschaft ranreicht, ja, das sind so ein paar Sozialwissenschaftler, die da sitzen. Ja, weil die haben mal Statistik gelernt. Aber im Wesentlichen hast du es da mit Germanisten allgemein und vergleichende Literaturwissenschaft zu tun. Und diese Leute sollen dann beurteilen, ob so ein Antro-Arzt noch alle Tassen im Schrank hat oder nicht. Und das können die nicht beurteilen. Ja? Und das ist diese gefährliche Mischung, also dieser missverstandene Meinungspluralismus und das grundlegende Missverständnis, ich habe studiert, mir macht man ja nichts vor. Und dadurch kommt das dann, dass da auf einmal der externe Experte, der da sitzt, im Grunde auch nur ein Esoteriker ist, allerdings mit einem anderen Scharlatanerieprodukt, also mit einer Religion. Also Anthroposophie ist ja im Grunde eine Religion. Was ich an der Stelle zum Schreien komisch fand, aber wirklich zum Schreien komisch war, da saß ja Markus Lanz, ja, als bekennender Katholik. Ja. Also irrationales Glaubenskonstrukt, ja, versus irrationales Glaubenskonstrukt. Ja. Und die arme Jutta Dittfort dazwischen. Mit dem wunderbaren Satz. Spruch? Ja. Als was? Als kritischer Geist oder als aufgeklärter Mensch oder was hat sie gesagt? Ja. Kann man nur ein bestimmtes Maß an Grütze ertragen. Nee, an Sülze ertragen. Das fand ich sehr schön, ja. Ja, das ist halt echt ein Problem. Du stößt natürlich, wenn da jemand sitzt und sagt, ja, ich bin religiös, ja, stößt du automatisch an eine Grenze, weil irgendwann musst du dem auch an den Karren fahren, denn irgendwann musst du dem auch sagen, ja, Alter, du bist nicht besser oder schlechter. Der einzige Unterschied ist, du gibst es zu. Und darum sind mir die Religionen tausendmal lieber als diese ganzen Anthroposophen, Homöopathen und was es sonst alles noch beim Heilpraktiker gibt. Weil die Religionen sagen wenigstens, ja, wir sind irrational. Und das finde ich wesentlich ehrlicher und wesentlich aufrichtiger und vor allen Dingen auch wesentlich handhabbarer als irgendjemand, der sich hinstellt und dir irgendeinen Schwachsinn von kosmischer Energie daherfaselt. Ne? Oder Gebete, die ja auch nichts anderes sind als kosmische Energie. Aber du kommst da, das ist schwer. Ne? Also im Grunde genommen muss man dem Lanz genauso ans Bein pinkeln, wie man dem Flieger ans Bein pinkelt. Weil wenn der Flieger sagt, ja, ich bete und darum wird das Wasser besser, muss der Lanz eigentlich sagen, naja, wir essen Hostien und Dingens, ne? Das ist ein Dilemma, in dem der dann da steckt. Und ehrlich gesagt verstehe ich nicht, warum die sich überhaupt diese Blöße geben, solche Leute in die Sendung einzuladen. Weil so jemanden lädt man doch gar nicht ein, so jemandem gibt man doch nicht noch ein Forum. Das verstehe ich immer nicht. Naja. Ich muss jetzt, bevor ich mich verabschiede, weil ja. Es gibt bestimmt Leute, die noch viel interessantere Sachen erzählen können bestimmt. Als ich. Stimmt. Einfach noch ein Bild in euren Kopf setzen. Ich meine, der Flieger wird es nicht machen. Er wird garantiert nirgends vor einem Container stehen und tatsächlich beten. Er wird einfach nur seinen Namen geben. Ja. Aber stellt es euch einfach vor. Ein großer Container mit Leitungswasser. Fliege steht davor und segnet diesen. Ich würde gar nicht mal glauben, dass der das nicht macht. Meinst du? Wow. Ich bin ja wohlwollend. Also wenn ich nicht wohlwollend wäre, würde ich ihm Arglist unterstellen. Bin ich aber nicht. Also ich halte mich grundsätzlich für wohlwollend. Darum bin ich erstmal, solange ich nicht das Gegenteil irgendwo feststelle, gehe ich davon aus, dass dieser Mensch arglos ist. Der ist einfach bescheuert. Und warum soll der sich nicht an Kanisterwasser stellen und Om Mani Padme Hum sagen? Ja. Also das kann ich mir durchaus vorstellen. Und wenn ich ihn dabei erwische, wie er es nicht macht, weiß ich immerhin, dass er arglistig ist und nicht arglos. So, genug Esoterik-Bashing. Manni, ich danke dir, wenn du sowieso gehen willst. Ach, ich würde noch bleiben, aber nee. Nee, ist vielleicht komm, besser. Reicht jetzt, ist gut. Ich danke dir fürs Anrufen. Und ja, gerne doch. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ciao. So, jetzt sind wir unter uns, Marcel. Ja, toll. Ich bin gerade völlig fertig. Womit, warum? Ich höre jetzt schon lange zu und mein Energieniveau sinkt gerade sehr. Ach so, ich kann ja einfach hier den Dingens, dessen Namen ich hier nicht lesen kann. Der, dessen Namen man nicht lesen kann. Wo ist denn jetzt der Einbeinige? Warte mal hier. Oh Gott, ich werde wahnsinnig. Hier steht übrigens in deiner Selbstbeschreibung, du seist Autor und Filmemacher. Genau. Was für ein Filmemacher bist denn du und was für ein Autor? Also was schreibst du und was filmst du? Ich bin unabhängiger Autor und Filmemacher. Das heißt, ja, ich bin selbstständig und arbeite in der Filmbranche und mache Kurzfilme und auch Langfilme und habe auch Serien schon geschrieben und ja, mache alles Mögliche in die Richtung. Dinge, die ich kenne? Also was ist dein Beruf in der Filmbranche? Die du kennst wahrscheinlich nicht, weil es wirklich unabhängig ist. Und das heißt, es hat eher so einen kulturellen Wert. Also ich laufe dann auf Festivals. Ach so. In Cannes oder so, weißt du, sowas. Ja, das ist zwar irgendwie, das ist jetzt total unbedeutend, ja. Weil es nicht im Fernsehen kommt, aber läuft halt in Cannes. Ja, wegen dem, ich will jetzt auch die Branche wechseln, das ist alles. Warum? Das ist doch nichts, hier so Künstler zu leben. Ich will jetzt mal was Ernsthaftes machen. Was inwiefern was Ernsthaftes? Ernsthaft filmen? Oder? Nee, das war jetzt halt ein halber Scherz. Ach so. Nee, ich bin schon glücklich, was ich da gemacht habe. Nur ich habe halt gemerkt, ich komme nicht weiter. Also ich habe sozusagen alles erreicht, was ich wollte. Ich habe vor 15 Jahren hatte ich natürlich ein großes Ziel, so Regisseur werden, Filme machen und einen langen Film drehen. So, und das am besten noch, bis man so 30 ist. Und ja, teilweise habe ich das Ziel jetzt schon erreicht und jetzt hatte ich halt so ein kleines Loch, in das ich gefallen bin. Und dann habe ich gemerkt, ja, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und ja, da ist mir halt die Idee gekommen von, in was für einer Gesellschaft leben wir und wo wollen wir hin? Und wie kann man unabhängige Kulturschaffende zusammenbringen? Und was sind eigentlich unsere Ziele? Und wie kann ich etwas tun? Also wie kann ich die Welt verändern? Wenn ich Filme mache, kann ich die Welt verändern, indem ich sozusagen irgendwelche Weine reinbringe, den schlechten Ruf verpasse oder irgendwelchen Elektroschocks-Apparaten. Damit kann ich die Welt verändern oder ich kann eben auch ja, nochmal in einer anderen Form die Welt verändern, indem ich Leute zusammenbringe und die ja, wieder auch zusammenbringe, so einen Austausch schaffe. Und das bin ich gerade am Überlegen. Und wegen dem gehe ich jetzt von der Filmbranche ins Internet und versuche da sozusagen eine Kultur zu schaffen. Wobei es im Internet natürlich noch stärker rauscht. Also da, was da heißt, ist rauscht? Naja, das, was du da machst oder das, was wir hier gerade machen, das ist ja ein identifizierbares Signal. Und wenn du aber ins Internet guckst, da rauscht es ja nur. Da ist also ein so hohes Rauschen, dass es sehr schwer ist, daraus ein Signal zu filtrieren. Sprich, wenn du jemanden erreichen willst, ist das, also das ist ja fast unmöglich, jemanden zu erreichen. Ja, muss ich mir erstmal so über die Worte so Gedanken machen, wie du das meinst. Also ich sag, ich meine Rauschen, ein Informationsrauschen. Ne? Also es gibt ja so viele Ideen sind unterwegs, dass ich die einzelne, dass ich überhaupt vor lauter Bäumen, vor lauter Wald die Bäume, die einzelnen Bäume nicht mehr sehe. Mit anderen Worten, also mit meinen Worten würde ich sagen, wir merken nicht, dass im Internet gerade eine Revolution passiert, die Welt total verändert, weil wir immer nur eine Seite sehen. Wenn die Revolutionen, die im Internet gerade passiert, auf der Straße stattfinden würden, dann wäre hier der Teufel los. So sage ich das immer. Also wir sehen nicht, was für eine Revolution, was da gerade passiert und wie groß diese Bewegung ist, die dahinter steckt, hinter diesem Kasten, vor dem wir sitzen. Welche Bewegung meinst du? Also ich sehe im Internet zurzeit, wenn ich auf die Seiten gehe, unglaubliche Bewegung Richtung Kultur, Richtung Aufklärung, Richtung Selbstbestimmtheit. Also genau die Themen, die ich auf der Seite eben auch habe, der sozialkulturelle Austausch, so nenne ich das. Also es ist ein Neologismus, den gibt es noch nicht und den kann ich jetzt besetzen. Das finde ich auch spannend, dass man einfach Wörter zusammensetzt und denen eine Bedeutung gibt und dann haben sie auf einmal eine Bedeutung. Der sozialkulturelle Austausch, aber der hat doch auch vorher schon stattgefunden. Also der sozialkulturelle Austausch hat doch auch stattgefunden früher, als ich nach getaner Arbeit, nach Drehschluss mit den Kollegen einen gesoffen und Witze erzählt habe. Das ist doch auch ein sozialkultureller Austausch. Genau, der hat schon immer stattgefunden. Nur er wurde nicht so beschrieben. Also bei Google findet man den nicht. Sozialkultureller Austausch zusammengeschrieben gibt es nicht bei Google. Den gibt es jetzt erst seit ein paar Wochen sozusagen. Und der findet andauernd statt, der wird aber nicht festgehalten. Man weiß zwar, dass man es macht, mit Freunden trifft man sich, man tauscht sich darüber aus, dass man es macht, aber es gibt keine Zahl, die ihn darstellt. Also existiert er auch noch gar nicht. So im übertragenen Sinne. Ja, er existiert, also er existiert nicht als Zahl, also genau. Nicht als Kenngröße. Keine Kenngröße, dadurch hat er auch noch nicht die Bedeutung, die ihm eigentlich zusteht, weil man ihn nicht vergleichen kann. Genau das denke ich halt nicht, sondern je besser, und das sind dann eben Begriffe aus der normalen Arbeitswelt oder aus der alten Arbeitswelt, je besser du vernetzt bist, desto größer deine Chancen, ein komfortables Leben zu leben. Ja, weil du ein entsprechendes Einkommen hast oder entsprechende Einkommensmöglichkeiten zum Beispiel hast. Und je höher dein sozialkulturelles Austauschniveau ist, desto besser bist du vernetzt. Und so gesehen koppelt das schon zurück. Ja. Habe ich was anderes gesagt? Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, das wäre noch, das wäre noch nicht vorhanden. Also ich habe gesagt, achso, der ist vorhanden. Also, der ist da. Nur er ist sozusagen noch nicht. Der hat noch kein Bild. Also der ist zwar da, aber es gibt kein Abbild davon. Ja, das ist eben das, was vernetzt sein, Vitamin B haben, ist auch so ein Begriff dafür. Genau. Aber warum sollte ich den denn dann nochmal separat abbilden wollen? Ich glaube, dass durch das Abbilden und das Erkennen, wie groß der ist, also der BIP hat ja eine gewisse Größe. Es gibt mittlerweile Alternativen und Ergänzungen dazu, also Haushaltsarbeit, Ehrenamt und so weiter. Mhm. Die wurden zusammengefasst und die haben dann einen Anteil von 30% am BIP. Und die bekommen dadurch eine Bedeutung. Also Haushalt, Hausarbeit und Ehrenamt und so das Familiäre, diese Arbeit. Und die bekommen eine Bedeutung dadurch. Stimmt. Und jetzt ist die Frage, der kulturelle Austausch, wie groß ist der im Verhältnis zum BIP? Ist das mehr als 30, weniger als 30? Ist das vielleicht das Doppelte vom BIP? Und so welche, meinst du, welche Bedeutung hat der für uns? Und das will ich wissen. Und jetzt habe ich es kapiert. Ja. Dadurch, durch diese Erkenntnis, entsteht ein Verhalten, ein Selbstvertrauen. Und dadurch entsteht wieder eine Struktur. Und diese Struktur ist vielleicht so stark, dass sie die Struktur, die gerade existiert und die uns sozusagen diese Finanzkrise bringt und alles andere Mögliche, was wahrscheinlich daran hängt, weil die meisten wissen ja nicht, also auch die Fachleute wissen nicht, woran es liegt, woran die Krise liegt, die finanzielle. Vielleicht schafft das eine andere Struktur, die sozusagen das System sozusagen selbst bekämpft, ohne dass wir sozusagen kämpfen müssen, Strukturen schaffen müssen, von denen wir nicht wissen, wie die aufgebaut sein müssen, sondern die bilden sich von alleine. Da gibt es wissenschaftliche Untersuchungen auch dazu, zur Koordination und Selbstorganisation von Strukturen. Und sowas habe ich da im Hinterkopf. Also das bildet sich alles von alleine. Wir müssen nichts tun, nur unser Leben sozusagen leben in einer kulturellen Gesellschaft. Und was daraus passiert, das ist das Spannende. Und also das, da könnte ich jetzt auch mal Stunden. Das Tragische ist dann wahrscheinlich, dass wir es nicht mitkriegen werden, wenn es sich dann mal verändert hat, ne? Weil das solche Brett Veränderungen, zu dick ist, die ziehen Bohren. Sich halt hin über mehrere Jahre und vielleicht auch Jahrzehnte. Aber ich glaube schon, dass man solche Veränderungen sieht, weil wir sehen jetzt, was das Internet macht. Und wenn man zurückguckt, wie die Welt strukturell sich verändert hat durch das Internet, ist das eklatant. Also vor 20 Jahren habe ich davon geträumt, was wir jetzt leben. Ach echt? Ja. Also auch richtig konkret, dass du gesagt hast, ich möchte gerne überall, weiß ich nicht, ja, in einem großen Informationsnetzwerk mit theoretisch zumindest allen anderen Menschen stecken? Also die technischen Sachen, die habe ich auf jeden Fall irgendwie so gedacht, ach, wieso soll ein Kassettenplayer eigentlich nicht so groß oder kleiner sein als so ein Feuerzeug? Also das wäre doch super praktisch, stimmt. Sowas. Ja, stimmt, eine Uhr, mit der man telefonieren kann, das haben wir uns alle gewünscht, als wir klein waren. Ja, also stimmt. Davon haben wir alle geträumt. Ja, ja, ja. Und das Internet in der Form konnte man es sich nicht denken. Also, nee, da habe ich wahrscheinlich jetzt nicht so weit gedacht ans Internet. Aber irgendwie so in die Richtung habe ich da wahrscheinlich auch schon gedacht. Also man hat so Visionen und manchmal passieren die ganz schnell. Also ja, da Nordafrika, wer hätte gedacht, dass das so schnell geht? Keiner. Stimmt, von denen. Ja. Der Fall der Mauer, wer hätte gedacht, dass das so schnell geht? Und die Strukturen, die sich daraus entwickelt haben, was daraus geworden ist, das hätte man sich auch nicht denken können. Aber es gab eine Vision davor, ja, die man hatte. Und ob die Vision sich erfüllt hat, weiß man nicht. Und wie die Strukturen sich ergeben haben, weiß man auch nicht. Aber man hatte eine Vision. Und ja, ich finde, wenn man eine Vision hat, dann sollte man versuchen, da hinzuarbeiten. Wie die aussieht, das kann man ja auch mit anderen Leuten bereden. Und was man da für eine Vision hat, kann man ja teilen und dann gucken, ob die anderen Leute dieselbe Vision haben. Ja. Ja. Wenn man die Vision dann gemeinsam hat, dann lebt man danach und was sich dann ergibt, das ist alles Automatismus. Das ergibt sich von alleine sozusagen. Wissenschaftlich erwiesen sogar. Ich hatte auch geschrieben in einem Konzept, das sehr, sehr professionell ausgesehen hat, mit wissenschaftlich, wie war das nochmal, Konzept für Netzwerk von unabhängigen Kulturschaffenden mit empirisch erhobenem Revolutionspotenzial. Empirisch erhobenes Revolutionspotenzial, das gefällt mir. Ja, in dem klingt Konzept allerdings auch ein bisschen, auch sehr gut. Klingt ein bisschen nach Geschwurbel natürlich, aber Schwurbel, genau, tun sie alle, ne? Ja. Ich habe es dann nicht auf der Seite geschrieben, weil es auch spannend ist, solche Formulierungen, also die Fallhöhe von dem Konzept, vom Aussehen und der Formulierung war halt so groß, dass es lustig wirkt. Auf der Internetseite wirkt es eher so unpassend, weil die Fallhöhe nicht so hoch ist. Und es wirkt dann auch so ein bisschen aufgesetzt und man denkt sich, Also es ist auch je nachdem, in welchem Zusammenhang man Sätze und Wörter stellt, wirken die anders. Ja, klar. Und das ist auch das Spannende, was mir bei dem Projekt so auffällt. Das heißt, für jedes Medium muss man neu schreiben oder neu erzählen. Und ich weiß noch nicht, ob es jetzt ob das passt, was ich jetzt erzählt habe zu Vrindt, aber ja, muss ich nochmal gucken. Das werden wir merken. In jedem Fall taugt es dazu, die Idee zu verbreiten, weil ein paar Leute hören ja zu. Genau. Und das finde ich ja eigentlich immer ganz spannend daran, dass im Grunde, wer weiß, was wir heute schon alles wieder erzählt haben, was dazu führt, dass irgendjemand in eine andere Richtung läuft, als er eigentlich vorhatte zu laufen. Das ist ja immer das Tolle daran, Massenmedium zu machen. Ja. Und also Masse haben wir. Vierstellig sind die Downloadzahlen. Und das ist doch mal was. Das ist sowieso völlig faszinierend, wenn ich mir das überlege. Wahnsinn. Das ist. Apropos Podcasts, gibt es auch bei mir so eine Rubrik. Das heißt, ich erzähle auch Podcasts dazu. Ja, ein Glück. Ja. Glück gehabt. Ich tue jetzt mal den Luis dazu. Super. Oh, du hast die Kamera an, sehe ich gerade. Wenn du willst, kannst du dich auch verabschieden, ja? Ja. Gruppenvideo erwerben, was? Hä? Was ist das denn? Was? Sie benötigen ein Abonnement für... Ja, ja, du hast das Video an. Jetzt hast du es wieder aus. Nee, aber mir macht das nichts. Also, solange ich meins nicht an hatte. Also, falls du mich jetzt auch die ganze Zeit gesehen hast, wie ich in der Nase gebohrt habe, dann hat das aber auch nicht richtig funktioniert. Warte mal. Jetzt habe ich... Luis? Ja. Ah, der Luis ist schon da. Ja, ich wollte erstmal leise sein. Also, das ist nett. hallo, Luis. Hallo. Hallo Luis, ich verabschiede mich mal kurz und werde gleich wieder reinschalten, aber ich brauche mal kurz eine Pause. Alles klar, Marcel, ich danke dir. Bis dann. Tschüss. Ciao. So, jetzt sind wir unter uns, Luis. Ja, endlich. Ach, endlich. Als wäre es so schlimm gewesen, oder war es so schlimm? Ja, aber ich kuschel nur gern zu zweit. Achso, verstehe. Okay. Was willst du von mir? Quatschen. Ja, das geht doch. Worüber? Hatte ich ja schon reingeschrieben. Du hast die Wahl. Achso, ich muss ja immer, das Interface, über das ich auf den Einbeinigen gerade zugreife, ist das unübersichtlichste, was ich je gesehen habe. Und da stehen ganz komische Sachen. Blob Viewer steht daneben. Das ist ganz schlimm. Was steht denn hier? Zur Auswahl stehen bei mir das Gespräch über eine sehr bewegte Kindheit. Wie alt bist du? 21 geworden vor einer Woche. Da ist aber die Kindheit gerade mal... Ich möchte keinen Videoanruf akzeptieren. Ich glaube, irgendwas drückst du da. Ich drück gar nichts. Nein, ich glaube, das lag noch an Marcel, weil der versehentlich sein Videodings eingeschaltet hatte. Und Skype jetzt denkt, wir würden eine Videokonferenz machen wollen, aber das wollen wir nicht. Und das wollen wir wirklich nicht. Nein, wenn ich Video machen wollte, dann hätte ich vor Jahren schon abgespeckt und wäre zum Fernsehen gegangen, als ich dazu die Gelegenheit hatte. Aber die haben doch so tolle Kameras, habe ich mal gelesen. Kameras machen fett. Echt? Ja, man sagt so 5 Kilo. Oh. Also Kameras machen 5 Kilo ins Gesicht. Ja. Darum sind diese ganzen Ansager und Ansagerinnen auch so mager. Manchmal merkt man das, wenn die so neben anderen stehen, die man vielleicht irgendwie aus einem anderen Kontext kennt. So Anne Will zum Beispiel. Die ist spindeldürr. Das ist echt krass. Und das merkst du dann manchmal, wenn die so neben Politikern steht, die du vielleicht auch schon mal auf einer Bühne gesehen hast. Aber ich habe es auch mal ganz andersrum festgestellt. Ich habe mal Rainer Kallmund in Köln getroffen. Ja. Der sieht im Fernsehen echt noch human aus, im Gegensatz dazu, wenn man ihn mal neben sich stehen hat. Ja, kann natürlich auch sein, dass so ein Wicht mit 1,60 ist. Kann natürlich auch sein, dass das, was du im Fernsehen gesehen hast, vor einem halben Jahr war und er zwischenzeitlich wieder gut was frittiert hat zwischendurch. Ja, sein linkes Bein ist aber nachgewachsen. Sein linkes Bein frittiert? Gab es da nicht mal eine Comedy irgendwie im WDR? Das war 1Live, glaube ich. Ich glaube, 1Live hatte immer die ganzen... Semi-Prominenten da. Ja. Die haben aber auch sehr gute Stimmimiteure. Ja, und Imitatoren. Was auch immer. Vor allen Dingen haben die, also vor allen Dingen ist der WDR einfach mal so ein fettes, riesiges, stinkreiches Dickschiff, dass sie sich alles erlauben können. Das ist so, weißt du, wie der stärkste Junge in der Klasse. So, halt die Fresse, wir machen jetzt Witze über dich. Das ist echt toll. Ja, und dann hast du so, das ist echt toll. Und wenn du dann bei so einer kleinen Anstalt arbeitest, die sowieso immer pleite ist, da ist das Ganze dann doch wieder ein bisschen anders. Obwohl, nee, eigentlich bei Fritz haben wir uns immer am meisten erlaubt. Ey, was für Fritz? Ich glaube, in meinen ganz jungen Jahren gab es auch noch die Kanzler-WG, damals noch mit dem Kohl. Geil. Da habe ich schon mit 10 Jahren gebrüllt. Vor sehr Lachen gebrüllt. Irgendwie diese Durchsagen vom Kohl, irgendwie wer wieder Kaugummi unter die Tische geklebt hat und so. Super, die kenne ich gar nicht. Ja, die kenne ich nicht. Das ist dann, da hab ich dann, sich aber. Ja, da habe ich dann schon nicht mehr in Köln gewohnt, denke ich mal. Ja, das gab es aber auch nie im Radio. Doch, gab es es im Radio? Es gab es wahrscheinlich auch im Radio. Ich hatte es als CD. Ach so. Ich habe es auch immer noch. Das Lustigste, was ich ja jemals an Radio-Comedy hatte, also es ist auch das Einzige, wo ich wirklich mir früher den Wecker gestellt habe, also ich musste nicht so früh raus und habe mir trotzdem gestellt, das war früher auf SWF 3, die Älteren unter euch kennen das noch, SWF 3. Südwestfunk? Genau, war vom Südwestfunk, ist dann irgendwann mit SDR 3, vom Süddeutschen Rundfunk haben die fusioniert zu SWR 3. Das kennt man jetzt, genau. Und früher gab es dann eben SWF 3, das war wesentlich, wesentlich rock'n'rolliger alles. Die hatten eine, das war noch nicht mal eine richtige Comedy, das war eine Ärztin, die Gesundheitstipps gegeben hat. Frau Dr. Eberlein hieß die. Und das war dann immer mit so einer komischen... Das klingt schon. Ja, genau. Die war alt. Also eine alte Ärztin, die Gesundheitstipps gegeben hat. Und das Ganze so eingepackt in so eine da-dap-dap-da-da-da-da-da-da-da-da-Musik. Und Frau Dr. Eberlein hat dann eben immer gesagt, positiv sollten Sie Ihren Tag beginnen. Essen Sie täglich Quark. Quark ist Salbe für die Leber. So, also sowas. Und das waren immer so, das hat nicht länger als 1,5 Minuten gedauert, dass sie so ein bisschen referiert hat, so ne, Gesundheitstipps so für den Alltag. Mit und anschließendem Heizkissen verkaufen. Nee, überhaupt nicht. Aber das war in seiner Ernsthaftigkeit so absurd. Morgens um 6:20 oder sowas im Radio. Die Renten wach sind. Ja, das war. Das ich habe als Kind schon doof geguckt, dass meine Oma 6 Uhr in der Küche sitzt. Ja, stimmt, das können die. Rente. Ne? Ja, warte mal ab. Senile Bettflucht. Naja. Aber das war wirklich, das war so unglaublich lustig. Also, ja. Herrlich. Die sagt mir gar nichts, das muss vor meiner Zeit gewesen sein. Ja, Himmel, da war ich irgendwie, keine Ahnung, da war ich vielleicht 12, 13, 14 oder so. Also das ist weit über 20 Jahre. Bitte? Wie alt bist du jetzt? 40? Ich werde nächste Woche 42, übernächste Woche. Oh. Naja. Also das war echt witzig. Mein Gott, war das witzig. Und das habe ich dann mal versucht bei Fritz hier in Potsdam, also meinem Heimatsender, meinem Heimatradiosender, sowas Ähnliches nachzuahmen. Und zwar gab es mal, den gibt es immer noch, der ist mittlerweile auch im Fernsehen zu sehen, Bruder Paulus Terwitter heißt der. Der ist ein Kapuziner, glaube ich, ist er. Ein Mönch. Und der hat vor, ich weiß es gar nicht, 8 oder 9 Jahren hat er damit angefangen, als das Internet ein bisschen schneller geworden ist, hat er sich morgens, ist er aufgestanden, hat sich die Bildzeitung geholt, hat die Schlagzeile sich angeguckt und hat eine 1,5-Minuten-Predigt daraus gemacht und die per MP3 ins Netz gestellt. Podcast vom Klo. Podcast, genau. Was aber irgendwie eine echt coole Idee ist irgendwo. Und ich dachte mir, hey, Moment mal, also du hast als öffentlich-rechtlicher Rundfunk, die Christen erheben ja besonderen Anspruch, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk gut wegzukommen, also stärker als alle anderen Religionen. Die rufen dann noch an, oder wie? Ja, die beschweren sich halt auch. Ne? Also es sind die intolerantesten, muss man sagen. Oh, also egal auf welchen. Das lauter. Nee, also wenn ich mich über Juden lustig mache, ruft ein Jude an und diskutiert mit. Wenn ich mich über einen Christen lustig. Was? Ich bin irgendwie über 10 Ecken. Siehste? Nein, aber tatsächlich, wenn ich mich über einen Juden lustig mache, ruft er an und diskutiert mit. Wenn ich mich über einen Moslem lustig mache, ruft ein Moslem an und diskutiert mit. Wenn ich mich über Christen lustig mache, beschwert sich ein Christ schriftlich beim Rundfunkrat. Das ist mehr in deinem Einzugsgebiet. Naja, das ist eigentlich, ich sende ja fast bundesweit mittlerweile und das hat sich durch so eine Kooperation unter mehreren ARD-Anstalten. Das ist, woher kommst du? NRW, Köln, die Ecke. Ja, okay, dann kriegst du das nicht mit, dann auf dem WDR verbreiten wir nicht. Aber, ja, ist so nervig. Das ist aber, also die Christen sind tatsächlich immer die intolerantesten. Also die beschweren sich immer am heftigsten. Und die Moslems sind die tolerantesten. Ja, also denen nachgesagt wird, sie würden hier mit Feuer und Schwert das Abendland zum Untergang bringen. Immer wenn ich Moslems auf den Sack gehe, ist der übernächste Anrufer ein Moslem, der mit mir darüber reden will. Und das finde ich cool. Ja, das ist auch gut. Das ist eine sehr gesunde Haltung. Eben, immer wenn ich Christen auf den Sack gehe, gibt es eine Beschwerde bei irgendwie einem Chefredakteur oder einem Rundfunkrat oder sonst wo. Ist auch interessant, ne? Naja, wie kam man jetzt dahin? Keine Ahnung. Ich auch nicht. Hat aber Spaß gemacht, genau. Damals habe ich gedacht, okay, die Christen, die erheben immer den Anspruch, möglichst viel Einfluss zu haben, möglichst gut wegzukommen, keinen Spott einstecken zu müssen. Die hätten gerne eine Sonderbehandlung für sich. Und dann habe ich mir gedacht, da kann man doch jetzt eigentlich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens kriegen die Christen einen Bonbon, nämlich jeden Morgen im Radio, im Jugendradio, kriegen die jeden Morgen 1,5 Minuten Predigt von einem echt coolen Priester. Ja. Oder wie man das dann nennt, aus einem echt coolen. Bei euch jetzt auf dem Sender, oder? Genau. Und das hat eben so einen doppelten Effekt. Also ich hatte dann Paulus angerufen oder angemeldet und habe gefragt, ob das okay wäre, wenn ich einfach das MP3 nehme und versende. Und er meinte, ja klar, ist völlig in Ordnung, kein Problem. Die Hälfte der Leute, habe ich ihm gesagt, wird sich drüber kaputt lachen, ja, weil die es völlig absurd finden. Die andere Hälfte wird es erbaulich finden. Und er meinte auch, ja, ist völlig in Ordnung. Mir ist doch scheißegal, wie ich das Wort Gottes verbreite. Hauptsache, ich verbreite es. Und, ja, eben. Und das hat super funktioniert. Also wir haben eine kleine Verpackung drum gemacht, also Jingle davor, Jingle dahinter und haben dann irgendwie morgens Bruder Paulus gesendet. Das hat aber leider Gottes, in der Redaktion haben das zu wenig Kollegen verstanden, dass das ein sehr, sehr schöner Running Gag auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite auch was ist, was für sehr viel Wohlwollen in den Gremien, in den Rundfunkgremien sorgt. Und dann ist das so nach anderthalb Wochen ist es eingestellt worden. Was ist denn das für ein Lärm bei dir da im Hintergrund? Na, Sekunde. Meine Boxen sind gerade wieder angesprungen. Ich habe hier so ein Funk-Headset gedöst. Ist gut, achso. Ja. Und das dann nach anderthalb oder zwei Wochen ist das Ding dann leider wieder eingestellt worden. Aber das habe ich auch versucht. Ich habe versucht, so was Legendäres zu schaffen wie Frau Dr. Eberlein. Es ist aber leider Gottes damals an der Inspirationslosigkeit der verantwortlichen Redakteure gescheitert. Das ärgert mich in der Tat noch heute. Leider Gottes, so schließt sich der Kreis. Ja, leider Gottes. Wir haben das aber auch hier auf dem, wir haben ja 1Live, sagt ihr wahrscheinlich was, klar. Hier dieser Jugendsender in Gänsefüßchen. Und die haben auch Kirche am Morgen. Ach echt? Bumsfallera. Ja, tatsächlich. Da spricht dann der, keine Ahnung, Erzbischof von Köln oder Schlag mich tot zum Volke. Mhm. Kommt aber tatsächlich ganz gut an, wenn man bedenkt, dass es jetzt bestimmt schon, wann habe ich das erste Mal mitbekommen, dass es läuft? 5 Jahre? Das also ist ja auch. Scheint das, zu laufen. Ja, solange sich da nicht irgendwie so jemand hinstellt wie dieser widerliche, wie hieß dieser Typ, Mixer? Ja, und Minderheiten diskriminiert und also so im Grunde im Grunde sich da hinstellt und Nazi-Reden schwingt irgendwie. Der hatte echt schwer den Arsch offen. Also haben die den abgesägt oder? Ich weiß gar nicht, ich glaube, der ist dann abgesägt gewesen. Also sowas will man natürlich nicht haben, aber warum sollte denn, also ich meine, weißt du, nur weil jemand an Gott glaubt, ist der ja nicht automatisch bescheuert. Und wenn der seinen Glauben als Basis nimmt, irgendwie die Geschehnisse auf der Welt zu beurteilen, finde ich völlig in Ordnung. Im Zweifelsfall hat der ein bisschen mehr zu sagen oder ein bisschen was Konkreteres zu sagen als irgendwie, weiß ich nicht, Richard David Precht, der aus so einer philosophischen Haltung herauskommt und sich in der Differenzierung der Differenzierung ergeht und verliert. Ja, klar. Also dann habe ich lieber einen Mönch. Genau. Dann habe ich lieber einen Mönch da stehen, der sagt, nee, Moment mal hier, erschießen ist nicht. Weil, ja. Das find ich, also ich habe da überhaupt kein Problem mit. Aber womit ich ein Problem habe, ist Radiogottesdienst. Das krieg ich nicht gepasst. Und das ist, also ich bin auch grundsätzlich wach, wenn im Deutschlandfunk der Radiogottesdienst läuft am Wochenende. Ich weiß auch nicht warum. Und ich denke mir, oh, mach mal Deutschlandfunk an. Und dann hast du wieder. Belastet. Das belastet. Das macht schlechte Laune. Das finde ich echt erstaunlich. Ich finde Fernsehgottesdienst aber noch schrecklicher. Echt? Vor allem, dass sie das Mikrofon immer an der Eingangstür gefühlt aufstellen. Hab und ich noch nie gesehen, dass sich es anhört, als ob irgendwie Vater Benedikt das Morgengebet aus der Tropfsteinhöhle spricht. Auch schön. Das ist total für den Arsch. Das ist komplett für den Arsch. Man erkennt auch nichts. Sobald die aufstehen, ist die Kirche. Ich habe noch nie einen Fernsehgottesdienst angeguckt, fällt mir da mal auf. Musst du mal um Weihnachten rum den Fernseher morgens anmachen. Die wahnsinnigste Sache, die ich je mit Radiogottesdienst erlebt habe, das war, da habe ich in einem Hochhaus gewohnt, in Berlin-Charlottenburg. Und hatte eine Nachbarin, die total ruhig war. Von der hast du nichts gehört, nie. Außer. Folterkeller. Außer, wenn Radiogottesdienst war, dann hat die den Hahn aufgerissen, dass ich in der Wohnung nebenan fast in Zimmerlautstärke hören konnte, was da bei der im Radio gelaufen ist. Und zwar jeden Sonntag. Und ich dachte, naja, so 2-3 Mal dachte ich, ja, weiß der Geier, was da los ist. Und das war aber jeden Sonntag hat die ihren Radiogottesdienst so aufgerissen. Und meine damalige Freundin hat die auch einfach schlecht gehört und sonst nichts gehört. Meine damalige Freundin meinte, naja, vielleicht kommt die genau dann in Wallung und möchte nicht, dass die Nachbarn das mitkriegen. Oh nee. Ja, kann doch sein. Na, das möchte ich nicht wissen. Jetzt hast du das Bild. Sachen, vor denen möchte ich verschont wissen. Jetzt hast du das Bild im Kopf. Das hast du gerne. Ja. Was war denn jetzt mit deiner Kindheit eigentlich? Was hat denn deine Kindheit bewegt? Ja, keine Ahnung. Ich habe mich heute ziemlich spontan entschlossen, dass ich darüber eigentlich mal quatschen müsste. Und dann ist mir das eingefallen. Meine Kindheit war sehr bewegt. Mhm. Das hat angefangen, dass ich eigentlich aus einem sehr wohlhabenden Umfeld stamme. Mhm. Mit mütterlicherseits einer Familie, die sehr offen und, sagen wir mal, problemlösungsorientiert ist. Und einer Familie väterlicherseits, die zwar nicht weniger nett ist. Das sind sehr, sehr freundliche, tolle Menschen. Aber mitten aus Rheinland-Pfalz kommt, wo man Probleme unter den Teppich kehrt, bis er voll ist und dann den nächsten Teppich kauft. Okay. Sprich zwei Welten, die völlig nicht zueinander passen. Ja. Und genauso wenig dann auch meine Eltern im Endeffekt zueinander woher kommt das Vermögen? Du sagtest, es wären sehr wohlhabende Verhältnisse. Woher kam das Vermögen? Nichts irgendwie geerbt. Also ich meine jetzt mit sehr wohlhabend, dass mein Vater sehr gut verdient hat. Ach so, also jetzt nicht so sowas im Sinne von, nee, wir haben ausgedehnte Ländereien in Pommern oder so. Wir besitzen tatsächlich Weinberge, aber das würde ich jetzt nicht als ausgedehnte Ländereien bezeichnen. In meinem Universum also sind das ausgedehnte Ländereien, aber ja, okay. Es ist nicht dramatisch, irgendwie 20.000 Stock oder so. Okay. Also es geht. Übrigens von der A, ich habe irgendwo mal, meine ich, mitbekommen, dass du gerne Wein trinkst. Ich trinke gerne Wein. Kann man sich gerne mal umgucken. Ja. Auf jeden Fall haben meine Eltern dementsprechend wenig zueinander gepasst. Und es hat dann so ungefähr mit, sagen wir mal, grob 10 Jahren angefangen. Kinder kriegen alles mit. Auch wenn Mama und Papa sich streiten, sogar wenn sie die Tür zumachen, das glauben die wenigsten. Kinder kriegen auch mit, wenn Mama ausschließlich auf dem Balkon raucht. Das ist ja auch ganz interessant. Ja. Hm. Und irgendwie wundert sich Kind dann auch nicht mehr, wenn die Eltern plötzlich in getrennten Betten schlafen. Und ich irgendwie immer ein sehr, ich würde es mal sagen, aufgewecktes Kind bin. Das heißt, auch viel persönlich für mich hinterfragt habe. Und deswegen auch ziemlich schnell auf den Trichter gekommen bin, dass da was ganz gewaltig falsch läuft. Aber in meiner Kindlichkeit völlig überfordert mit dieser Information war. Es heißt ja immer, dass Kinder sowas dann gerne auf sich beziehen. Hast du das auf dich bezogen? Gedacht, du wärst schuld daran? Ja, definitiv. Ich gebe mir bis heute sogar noch die Schuld daran. Ach. Das hat mit einem Mann zu tun, auf den ich später kommen würde. Okay. Darf ich einfach drauf losquatschen? Ja, quatsch einfach. Wenn es okay ist, wenn ich dir ab und zu ins Wort falle, oder soll ich lieber versuchen, das Maul zu halten und mir aufzuschreiben, was ich fragen will? Nee, ins Wort fallen ist total in Ordnung. Okay, danke. Und ja, dann ist es so gekommen, dass ich immer mehr, sagen wir mal so, radikal geworden bin. Nicht jetzt im Sinne von irgendwie, ich habe mir eine Glatze rasiert oder so. Aber ich habe angefangen, über negative Aufmerksamkeit irgendwie noch ein bisschen Liebe abzubekommen. Sprich, habe angefangen, zu Hause Terror zu machen, so bei ganz banalen Sachen. Wenn meine Eltern irgendwie abends weggehen wollten oder irgendwo eingeladen waren, also sie waren ja noch weiterhin verheiratet, Terror gemacht, dass sie sich quasi nicht mit gutem Gewissen aus dem Haus begeben konnten und was weiß ich, und bin weggerannt und keine Ahnung was. Was dann in einer extremen Verschlechterung in der Schule resultiert hat. Und auf der einen Seite mit steigendem Alter auch, dass man sich an ähnlichen Schrottköpfen orientiert. Ich weiß nicht, wie man das genau... Viele Leute sagen immer, in die falschen Kreise gekommen. Das gleich ist und gleich gesellt sich gern. Ja. Ich würde noch nicht mal gleich und gleich sagen, aber wenn du im Prinzip so eine mir alles scheißegal, es ist eher alles total für eine Arschhaltung hast, dann lernst du die Leute kennen, die ihren Eltern scheißegal sind, die prinzipiell den ganzen Tag nur Unsinn machen, keiner interessiert sich dran. Bei mir war es genau andersrum. Meine Eltern sind krankversorgend geworden. Ich bin dann so mit 11, 12 Jahren regelmäßig nachts ausgerissen oder abends ausgerissen, hab mich mit den Leuten getroffen, wir haben uns irgendwo was zu trinken gekauft, haben uns irgendwo auf einer Parkbank die Hucke weggeknallt, sind durch die Stadt gelaufen, haben irgendwelche Autos von ihren Emblemen befreit und was man halt so für Scheiße baut. Das Ganze ist immer extremer geworden. Also wir haben am Ende haben wir wirklich heftige Sachen gemacht, was dann auch bis zum Molotow-Cocktail selbst bauen ging oder in, keine Ahnung, Häuser einsteigen. Also wirklich extrem viel Scheiße gebaut. Um der Scheiße willen oder also in Häuser einsteigen, weil man mal in ein Haus einsteigen will oder um da tatsächlich auch den Laden leer zu klauen? Nein, geklaut eigentlich nie. Okay. Also muss man sagen, geklaut habe ich tatsächlich in meinem Leben wissentlich noch nichts. Wow. Cool. Das ist irgendwie so eine Sperre, die mir sehr früh eingetrichtert wurde. Und im Prinzip war es eher so Scheiße bauen um Scheiße bauen willen. Einfach nur Aufmerksamkeit haben. Ist irgendwie genossen, wenn man, ich habe es genossen, wenn ich nach Hause gekommen bin, angeschrien wurde, in mein Zimmer gesperrt, eine drauf bekommen habe und mir die Türklinke abgeschraubt wurde. Weil ich irgendwie noch ein bisschen Zuneigung von meinen Eltern bekommen habe, egal in welche Richtung. Hast du das damals auch so verstanden oder ist dir das erst später klar geworden? Halbwegs. Also ich habe nicht verstanden, warum das so ist. Ich habe aber verstanden, wenn ich Scheiße baue, stehen Mama und Papa in meinem Zimmer. Klar. Und streiten sich wenigstens mit mir, nicht mit sich selber. Und irgendwie haben sie dann auch nebeneinander gestanden. Die haben in getrennten Betten irgendwann geschlafen. Ist da eigentlich nichts mehr irgendwie an großartiger Zwischenmenschlichkeit gewesen, aber dann haben sie da zusammengestanden und irgendwie eine Linie vertreten. Okay, also es war sehr komisch, ja. Und dadurch, dass meine Eltern jetzt aber nicht unbedingt aus so einem, sagen wir mal, sozial schwachen Feld kommen und dann halt auch über Lösungsmöglichkeiten oder Möglichkeiten aufgeklärt sind in so einem Fall, kam es dann, wie es kommen musste. Erst der jämmerlich gescheiterte Versuch, das Jugendamt hinzuzuziehen als Beratung mit einer anschließenden Familientherapie bei einer Frau vom Jugendamt. Die Frau tut mir bis heute wahnsinnig leid. Ach, weil du ich Scheiße. Jetzt, ja, ich habe ihr ihren Job zur absoluten Hölle gemacht. Also die Frau war ein wenig korpulenter. Ja. Ich möchte das jetzt nicht so ausdrücken, wie ich es damals ausgedrückt habe. Auf jeden Fall sollte ich die fett, Anwesenden... Oder was? Sie war scheiße fett. Okay. Eine Hose von mir hätte bei der für den Zeh gereicht. Okay. Und dann hat sie, also jetzt nur um ein Beispiel zu nennen, ich war früher wirklich extrem kacke drauf, hat sie mich gebeten, die anwesenden Personen im Raum darzustellen. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie noch eine Kiste Klötzchen für ihren Arsch hätte. Oh Gott. Ja, mit 12. Und... Also es war schon echt hart an der Grenze. Ich hatte da auch so eine echte harte Scheiß-drauf-Mentalität drin und den Respekt vor sämtlichen Personen, vor denen man vielleicht Respekt haben könnte, verloren. Das Ganze wurde dann abgebrochen. Dann war erstmal Ruhe. Ich habe weitergemacht. Das ist eigentlich immer weiter eskaliert. Weißt du, mit welcher Begründung das abgebrochen wurde? Ja, also ich denke mal, man hat da keine Aussicht mehr gesehen. Es wurde ja nicht mit mir abgesprochen, dass es abgebrochen wird. Achso, ihr seid einfach nur nicht mehr hingegangen. Wir sind einfach nur nicht mehr hingegangen, okay. Ja. Und das Ganze ist dann quasi gegipfelt, also meine Kindheitskarriere in einer Klassenfahrt, auf der ich mit war und auf dieser Klassenfahrt wirklich extrem viel Scheiße gebaut habe, weswegen ich auch lustigerweise nachher eine Klassenkonferenz bekommen habe, aber nur... Wegen, das ist mein voller Ernst, ich habe das auch noch eingescannt. Die Klassenkonferenz wurde am Ende anberaumt wegen dem Zertreten fremder Schneeburgen. Das ist kein Witz. Okay. Weil der Lehrer mich für den Rest nicht an den Arsch kriegen konnte. Ja, weil das wollte gerade sagen, das hat so ein bisschen was von Al Capone gerade, den sie ja auch wegen Steuerhinterziehung dann verknackt haben. Ja, bloß, dass da die Polizei dann besoffen war. Also mein Lehrer ist den ganzen Tag besoffen auf der Klassenfahrt rumgetingelt mit seinem Suffkumpan. Okay. Und der stillschweigende Deal war dann halt, bring das hier nicht zur Sprache und der Rest des Kollegiums muss nicht hören, wie du da rumgelaufen bist. Ne? Weil ich halt auch meine Leute in der Klasse hatte. Ein, zwei Schrottköpfe hast du immer da, die ja, das ohne zu zögern sofort vor versammelter Mannschaft bestätigt hätten. Ja. Und dann bin ich da im Endeffekt mit 2 Tagen Pickdienst, sprich Schulhofräumen, rausgekommen, was man dann so verbracht hat, dass man sich auf eine Bank gesetzt hat, geraucht hat und dann am Ende der Stunde den Müllsack unter den Mülleimer gehalten hat und den umgedreht. Echt? Wenn ich ja, Hofdienst sicher. Hatte, muss, habe ich immer ernsthaft Hofdienst gemacht, weil ich fand das irgendwie entspannend. Ja, unser Hof ist auf der Schule extrem weitläufig gewesen. Deswegen ist man irgendwie gar nicht auf den Gedanken gekommen, weil es keiner überprüfen konnte. Alles klar. Hätte einer irgendwie erwischen können. Es war ja eh keiner mehr da, außer dem Hausmeister. Hm. Und ja, keine Ahnung, das Ganze ist dann halt auf dieser Klassenfahrt gegipfelt und dann wurde der Entschluss gefasst, einen weiteren Therapeuten aufzusuchen. Und diesen Mann finde ich bis heute, dass er durchaus das Potenzial hätte, so eine grausame Person zu sein wie unser lieber Herr Hitler. Oho. Dem schreibe ich das definitiv zu. Ja, also wir sind zu diesem Mann in die Therapie gekommen. Mhm. Der sitzt in Bonn. Darf ich den Namen von ihm sagen? Nee, ja, wahrscheinlich. Lass mal. Der praktiziert auch immer noch, der war sogar im Fernsehen. Der hat auch irgendein Buch geschrieben, wo es einen riesen Shitstorm gab. Echt? Ja. Ich kann es dir nachher mal reinschreiben. Ja, vielleicht. Also, aber weiß ja. Nicht, müssen jetzt nicht... wir müssen ja nicht Werbung machen. Nee, ja. Vor allen Dingen hinterher kriegen wir Ärger dafür und dann habe ich das Problem, dass ich einen Anwalt mir besorgen muss. Oh. Weil ich ja sende. Das stimmt. Nee, auf jeden Fall sind wir dann zudem in die Praxis. Das Ganze hat relativ harmlos angefangen mit so banalen Sachen wie irgendwie IQ-Tests oder beschreib deine Familie oder was weiß ich. Im Prinzip habe ich bei diesem Mann 2-mal die Woche während der Schulzeit lustigerweise, ich habe das permanent attestiert bekommen, ich bin 2-mal die Woche knappe 4 Stunden zu spät zur Schule gekommen, weil ich morgens da Termine hatte, gesessen und habe mit diesem Mann über Belanglosigkeiten geredet. Ich kann auch heute nicht irgendwie irgendeinen psychologischen Sinn dahinter feststellen. Es ging diesem Mann darum, wahrscheinlich meiner Vermutung nach darum, irgendwas zu haben, was er vorzeigen kann, von wegen, ich habe mich so und so viele Stunden mit ihrem Sohn unterhalten und es sieht so und so aus. Ich bin in diesen Stunden zu dem und dem Schluss gekommen. Mhm. Effektiv bin ich da hingekommen, habe noch 2 Stunden im Wartezimmer gesessen, habe 10 Minuten da drin gehockt, mich einmal im Kreis gedreht, wurde auf die Waage gestellt und bin wieder raus. Ja, bis dann der große Knaller kam. Das ist so ungefähr ein Vierteljahr gegangen, würde ich mal sagen. Wie alt bist du jetzt gerade? Also in der Erzählung? In der Erzählung bin ich jetzt gerade 13 Jahre alt. Okay. Jetzt, ja, also gegen Ende der Behandlung da in Anführungszeichen war ich 13 Jahre alt. Und ja, das Ganze hat dann darin resultiert, dass dieser Mann meinen Eltern die Trennung nahegelegt hat. Und aus dem Grunde, dass ich diese Scheidung zu verantworten hätte und er bei mir keine Hoffnung auf irgendwelche Besserungen sehen würde, würde er stärkstens empfehlen, mich in ein von ihm geleitetes Kinderheim zu verfrachten. Ah, daher weht der Wind. Ja, der hat sogar auf Provisionsbasis Scheidungsanwälte vermittelt. Ach was. Boah, ist das asozial. Das ist das größte Arschloch, was ich jemals kennengelernt habe. Also, das weiß ich nicht, wenn du das, also schreibst mal irgendwo, ich weiß nicht, bloggst du irgendwo, dann würde ich die Geschichte genau dahin schreiben. Ich kann sowas nicht, ich habe kein Publikum. Ja, aber wenn du so eine Geschichte hast, jetzt hast du gerade Publikum, also wenn du so eine Geschichte hast, jetzt habe ich das Publikum, ja, aber. Dass sich die gut verbreitet dann irgendwie. Wem sollte ich sowas schicken? Irgendwie meinem Freundes- und Bekanntenkreis, bei dem habe ich kein Interesse, dass da zu viele Leute irgendwas wissen. Ich habe mir den mühsam neu aufgebaut, da wissen die wenigsten irgendwas und da habe ich kein Interesse dran. Ja, aber es wäre ja schon ganz praktisch, irgendwo an irgendeinem Ort den Namen von diesem Mann stehen zu haben und deine Geschichte dazu als Warnung für alle, die sich vielleicht nochmal mit dem einlassen, weil du sagst ja, der praktiziert ja noch weiter. Ich behaupte, ich bin einer der harmlosen Fälle. Oh, scheiße. Ich wurde dann, nach einer gewissen Zeit haben meine Eltern zu mir gesagt, komm, wir fahren was Schönes essen, wir fahren in ein schönes Städtchen. Ja, sind dann mit dem Auto losgefahren, haben uns da in ein Café gesetzt, was gegessen und sollten dann auf dem Rückweg noch in einem Park vorbei. Fuhren irgendwie, ich weiß es nicht wie lange, ich habe kurz geschlafen im Auto. Und als wir anhielten, stand ich vor diesem Kinderheim und man holte eine Reisetasche hinten aus dem Kofferraum raus. Man muss dazu sagen, dass ich nichts davon meinen Eltern bis heute übel nehme, weil ich weiß, wie dieser Mann sie um den Finger gewickelt hat in ihrer Not. Der hat die Psychologie auch studiert und weiß, wie er Leute manipulieren kann. Und gerade verzweifelte Leute sind da echt gute Kunden. Dazu muss man das noch nicht mal studiert haben, das ist ja das Schlimme. Ja, eben. Und auf jeden Fall stand ich dann da. Es hieß, ich könne mir aussuchen, ob ich hier bleibe, was ich dann mit Nein beantwortet habe. Dann wurde mir die Wahl doch nicht gelassen. Ich habe eine fürchterliche Randale da betrieben. Ich behaupte mal, es war schon wieder eine unglaublich dicke Frau, die da meine Aufnahme leiten sollte. Ich habe irgendwie so ein Händchen für die. Ja, jetzt redest du mit einem unwahrscheinlich dicken Mann darüber, wie es war. Ist ja auch nicht schlecht. Unwahrscheinlich dick? Naja, schlimm genug. Ich glaube, dicke Menschen klingen noch tiefer. Ich habe den Bass rausgedreht. Aber ja, gut. Du knackst übrigens auch die ganze Zeit im Hintergrund. Ich knacke? Inwiefern? Ja. Wie ein altes Radio. Wie ein altes Radio? Das ist aber irgendwie, das finde ich aber seltsam, weil selber höre ich das nicht. Ich frage mal den Chat, lieber Chat, knacke ich oder? Nee, auf dem Stream ist es nicht, nur im Skype. Auf dem Stream ist es nicht, ja, dann ist Skype doof, behaupte ich jetzt ja, mal. Ja, das kann sein. Naja, wie dem auch sei, habe ich da eine fürchterliche Randale veranstaltet. Was nennst du fürchterliche Randale? Sachen kurz und klein schlagen oder auf dem Boden rumwälzen eher? Nee, nicht auf dem Boden rumwälzen, da war ich nie so der Typ für. Das Ganze ist dann mit einem Polizeieinsatz geendet. Und es wurde nochmal überdacht, ob das Heim wirklich die ideale Lösung für mich wäre. Also wir sind jetzt immer noch in dem Zustand, wo deine Eltern mit dir vor dem Heim angekommen sind und gesagt haben, du gehst da jetzt rein. Richtig. Okay. Bin dann im Endeffekt wieder nach Hause gefahren. Und habe mich dann in meiner totalen Verzweiflung, also ich wusste ja auch nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe das ja nicht gemacht, weil ich Spaß dran habe, sondern einfach nur ein völlig verzweifeltes Kind war. Was keine Ahnung mehr hat, wie er irgendwie noch sein Leben irgendwie vernünftig leben möchte, habe ich dann gesagt, okay, ich gehe 2 Wochen in dieses Heim. Und man hört viel, was so in Heimen abgeht Und ich behaupte, das war noch eins der Oberschicht-Kinderheime. Aber was da abgegangen ist, das traue ich mich gar nicht mehr zu erzählen. Also da wurde geschlagen, da wurden Sachen geklaut und zwar von den, jetzt nicht von den Bewohnern des Heimes. Das waren durch die Bank eigentlich gute Jungs, ja, die unter ähnlichen Umständen da gelandet waren, die unter Betreuern gelitten haben, die dieser Mann, von dem ich eben erzählt habe, definitiv selbst gecastet haben muss. Also da war ein Personal, da war vorne und hinten alles dran. Das Taschengeld, was von zu Hause geschickt wurde, ist ohne Umschweife in die Kaffeekasse gewandert. Wer nicht gespurt hat, wurde auf dem Zimmer kurz mal blau und grün geprügelt. Da sind Sachen passiert, das ist unglaublich. Also ich weiß es nicht, ob Vergewaltigung da gefehlt hat. Da war ich wahrscheinlich zu kurz für da. Wahnsinn. Auf jeden Fall habe ich irgendwie diese zwei Wochen da rumgebracht. Ja? Bist du irgendwie in der Lage, oder warst du zu irgendeinem Zeitpunkt in der Lage, das auch nachzuweisen? Also bei solchen Leuten muss man doch das Handwerk legen. Nein, absolut nicht. Wir reden ja auch vor einer Zeit, wo zum Beispiel so eine Handykamera undenkbar war. Stimmt, ja. Die wurden auch abgenommen. Also es gab schon so rudimentär Handys. Ich hatte relativ früh auch eins. Aber das war absolut noch nicht so weit. Und ja, sprich, also du hast auch keinen Kontakt zur Außenwelt gehabt. Dieses Ding liegt mitten im Wald. Ja. Die allgemeine Meinung, die da vertreten wurde, renn doch und sieh zu, wie du durchkommst. Du hast noch nicht mal irgendwie eine grobe Orientierung gehabt, wo du da überhaupt bist, also in welche Richtung du rennen möchtest. Mhm. Naja. Auf jeden Fall waren meine Eltern so gnädig, mich nach diesen zwei Wochen da rauszuholen. Hast du deinen Eltern das erzählt über die Zustände da im Heim und haben sie dir das geglaubt? Selbstverständlich, das haben sie mir auch geglaubt. Okay. Also die hatten ja teilweise die Leute da auch kennengelernt bei der, nennen wir es mal, Einweisung. Ja, dann bin ich wieder nach Hause. Nach ungefähr zwei Wochen. Nachdem das Ganze so weitergegangen ist und mir das Ganze komplett, also ich bin während der Zeit dann auch irgendwann gar nicht mehr wirklich zur Schule gegangen. Das war das war in den Sommerferien tatsächlich. Das war meine Versetzung in die 10. Klasse, dann die Sommerferien. Und nach ungefähr auch zwei Wochen, als ich aus diesem Kinderheim raus war, folgte dann ein Selbstmordversuch tatsächlich. Wo ich mir mit einer Nagelpistole in den Bauch geschossen habe. Das hat mein Cousin mal gemacht, versehentlich. Der ist Tischler. Der hat sich mit so einem Ding, ja. Und der hat das also ganz gut überlebt, weil der so einen Bauch hat wie ich. Also das ist einfach im Fettgewebe dann im Wesentlichen passiert, was da passiert ist. Ja, Fettgewebe habe ich nicht wirklich. Okay, dann ist, ach Gott, ey. Also du weißt aber ungefähr, was diese Dinger. Ja. Also es ist unglaubliches Glück gewesen. Ja. Und was passiert, wenn man sich in Deutschland versucht umzubringen, wissen wir wahrscheinlich alle. Psychiatrie. Richtig. 100 Punkte. Am Anfang auf der geschlossenen, wo du standardmäßig hinkommst, volles Programm, Schnürsenkel abgenommen, nennen wir es mal Uniform. Ne? Mhm. Und dann hängst du da erstmal und siehst erstmal, was für Abgründe es in der Gesellschaft gibt. Und man fühlt sich wohl da. Du hängst da mit irgendwelchen komischen Heroin-Junkies. Dazu muss man sagen, ich habe die eine oder andere Droge mal ausprobiert, aber eigentlich so gut wie nichts öfter als einmal. Und das war eigentlich nie für mich so ein Thema. Also Drogen waren irgendwie nie wirklich auf meinem Radar irgendwie so als Lösung, in Anführungszeichen. Und dann hängst du da mit irgendwie Heroin-Junkies, Leute, die in der extremsten Psychose kleben, Leuten, die irgendwie die kompletten Arme nur noch aus Narben bestehend haben. Und du fühlst dich da wohl. Weil du irgendwie echt denkst, so, die Leute verstehen dich. Es ist total krass. Verstehen sie dich denn wirklich oder sieht es nur so aus, als würden die dich verstehen? Okay. Ach Quatsch, auf gar keinen Fall. Das hält auch nicht lange. Du kommst dann in die nächste Station. Also ich war ja in dem Sinne nicht so der typische Psychiatriekunde. Okay. Aber merkt die Psychiatrie denn, dass du nicht der typische Psychiatriekunde bist? Oder, das scheint sie gemerkt zu haben, ja. Als ich dann nach einer guten Woche auf die halboffene Station verlegt wurde. Wo es dann auch so gewisse Ausgangsregelungen irgendwann gibt, wenn du gezeigt hast, okay, ich bin nicht derjenige, der hier abhaut. Und dann habe ich da tatsächlich ein halbes Jahr meines Lebens verbracht fast. Ja. Hat's was genutzt? Ist das krass? Nein, würde ich nicht sagen. Mhm. Ich hatte einen tatsächlich sehr netten Therapeuten da, dem ich aber auch von Anfang an gesagt habe, ich möchte eigentlich nicht reden. Wir können uns hier hinsetzen und über Gott und die Welt reden und unsere Stunde rumbringen, die wir jede Woche machen müssen. Das war auch der Chefarzt da. Also wirklich ein sehr intelligenter Mann. Und mit dem habe ich dann da gesessen, jeden Tag eine Stunde und habe Kekse gegessen. Konntest du mit denen über diesen externen Therapeuten reden, der dich da so über den Tisch gezogen hat? Nein, das wollte ich auch gar nicht. Okay. Also das habe ich, bis ich ungefähr, sagen wir mal 18 geworden bin, komplett verdrängt. Mhm. Also ich befinde mich im Prinzip, ich habe nie irgendwie wirklich aufgearbeitet oder so. Mhm. Ich habe das bisher 3 Leuten erzählt. Und also ich habe dann auch kein Interesse dran gehabt, darüber zu reden. Im Prinzip habe ich Urlaub gemacht, wenn man es mal ganz krass sagen will. Okay. Ich habe mit den Leuten da im Prinzip nichts zu tun haben wollen, weil sie durchaus auch relativ unterbelichtet waren. Ich meine, wenn man sowieso wahrscheinlich nicht unbedingt immer die hellste Leuchte war und sich dann auch noch die Birne komplett mit Drogen wegschießt, bleibt nicht so viel übrig. Nö, Hasch macht Lasch, ne? Ja, eben. Ja, und wegen Hasch war da keiner, ne? Genau. Wegen Hasch landest du nicht in der Psychose. Wenn du mal mit Leuten irgendwie in einem geschlossenen Raum warst oder teilweise auch in einem Raum schlafen musstest, die, keine Ahnung, total im Jesus-Film waren und irgendwie meinten, sie müssten irgendwie allen Ungläubigen den Hals umdrehen, dann hast du schon eine andere Sicht auf die Dinge. Und so lief das irgendwie. Und ich habe dann da echt irgendwie gar nichts mitbekommen. Also meine Eltern hatten eine totale Kontaktsperre. Ich muss auch zugeben, eine der Sachen, die mich heute bisher in meinem eigentlich noch jungen Leben, aber ich glaube nicht, dass es noch großartig getoppt werden kann, am heftigsten verletzt war, dass ich mir irgendwann, nachdem ich da 3 Monate war, ein Handy bekommen habe. Mhm. Also irgendwer hatte halt irgendwoher ein Handy. Scheiß drauf, woher. Es ist wirklich wie im Knast. Und obwohl da halt offener Ausgang ist, die meisten Leute sind zu dumm, Sachen vernünftig zu verstecken. Okay. Und dann habe ich halt mal mit diesem Handy telefoniert und habe meine Schwester angerufen. Ja. Die mit meinem Vater im Urlaub in Italien war. Meine Schwester hat am Telefon geheult, als sie mich gehört hat. Die durfte ja auch keinen Kontakt aufnehmen. Aha. Und dann hat sie das Telefon meinem Vater gegeben mit den Worten, Papa, Papa, der Louis ist dran. Und er hat aufgelegt. Wow. Ja. Das hat mich echt aus den Socken gehauen. Hast du mit deinem Vater schon mal drüber geredet? Ja, also mein Dad hat sich auch extrem verändert. Das kann man nicht vergleichen. Okay. Also ich hätte nicht gedacht, mein Dad ist relativ, sagen wir mal, relativ alt. Ist jetzt 60. Das ist relativ alt, ja, doch. Hm. Ja, also meine Mutter war fast 10 Jahre jünger, als sie sich, also ist jetzt auch noch 10 Jahre okay. jünger. Mhm. Soll es auch anders sein. Und ich hätte nicht gedacht, dass sich ein so alter Mensch noch so grundlegend ändern kann. Was er aber getan hat. Also ich würde sagen, der hat aus der ganzen Geschichte von vorne bis hinten mehr Erkenntnis gezogen als ich. Und das finde ich sehr, sehr beachtlich. Kann er die formulieren, die Erkenntnis? Schlecht. Schlecht. Dafür kommt er auch aus der falschen Familie. Mhm. Das hatte ich ja ganz am Anfang gesagt. Also da formuliert man nicht viel, da redet man auch nicht viel über seine Sorgen oder so. Also da, ne, da wird eine gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Und wer ein Problem hat, ist schwach. Mhm. Im Prinzip. Und keine Ahnung. Und dann ist es irgendwann so gekommen, ich war völlig am Boden, ich war wirklich völlig am Arsch, ich habe nichts mehr auf die Kette bekommen, wochenlang, bin quasi komplett wieder bei Null gewesen, bis er irgendwann vor der Tür gestanden hat, vor dieser Psychiatrie. Dein Vater. Mein Vater, mhm. Ja. Mit den Worten, ich halte es nicht mehr aus, ich kann meinen Sohn nicht weiter hier lassen, pack deine Sachen, ich nehme dich mit nach Hause, jetzt sofort. Ja. Und seitdem habe ich bei meinem Dad gelebt. Ach, deine Eltern waren dann getrennt schon? Ja, räumlich. Weil du sagst, also die offizielle Scheidung ist dann auch anders durchgegangen, ja. Ja, klar. Meine Mutter ist während dem Urlaub meines Vaters ausgezogen. Ah, okay. Aus der gemeinsamen Wohnung, ohne sein Wissen. Was auch eine sehr deftige Aktion war, wie ich bis heute finde. Und auf jeden Fall ging es dann weiter. Mein Dad hat seinen sehr gut bezahlten Job gekündigt. Also wir reden ja von einem Gehalt von knappen 35.000 Euro im Monat. Oho. Ja, wirklich ein sehr guter Job. hat nicht direkt gekündigt, sondern hat sich wegen Burnout krankschreiben lassen. Ja. Ein Jahr lang. Und hat sich kündigen lassen. Aha. Hat ein komplettes Jahr nur zu Hause verbracht, um mir quasi den Wiedereinstieg zu ermöglichen. Wow. Hat sich jeden Tag mit mir hingesetzt, hat mit mir den Stoff für die Schule nachgeholt, hat einfach nur dafür gesorgt, dass ich jeden Morgen aus dem Bett aufgestanden bin, dass ich auch zur Schule gegangen bin und hat nebenbei noch seine Selbstständigkeit geplant und aufgezogen. Hat auch noch eine entsprechende Abfindung gehabt, also hatte dann auch die Möglichkeiten, sich da aus dem Stegreif selbstständig zu machen. Mhm. Und in was für einer Branche? Der war in der Druckerbranche. Ah, okay. Und hat das echt komplett durchgezogen. 1,5 Jahre lang. Hat mit mir auch so weit gepaukt, man muss sich das mal geben. Ich habe die komplette erste Hälfte der 10. Klasse nicht mitbekommen. Mhm. Eigentlich sogar mehr. Und der hat das so weit mit mir auf die Reihe bekommen, dass ich, obwohl ich ein durchaus technikaffiner Mensch bin und in diesem jämmerlichen Fach Informatik seitdem nichts anderes als eine 1 hatte, wegen einer 6 in Informatik sitzen geblieben bin. Ansonsten hatte ich einen Zeugnisdurchschnitt von 2,4. Respekt. Ja. Also das liegt aber auch nicht nur an mir. Also ich bin jemand, der relativ gut lernen kann. Ich bin nicht komplett auf den Kopf gefallen. Aber das war vor allem das, der mir permanent in den Arsch getreten hat. Hast du das denn von Anfang an angenommen, dieses permanent in den Arsch getreten kriegen, oder hast du weiter rebelliert? Scheiße, ich habe da fünf Jahre insgesamt fast gehangen und habe einfach nur darum gekämpft, dass irgendwie meine Eltern mir Zuneigung zeigen. Für mich war das wie jeden Tag Weihnachten. Okay. Also mein Dad war auch sehr viel unterwegs, der war relativ viel im Außendienst, Kundenbesuche. Mhm. Und deswegen war der auch im Prinzip nie zu Hause. Und das war für mich halt so der krasse Wandel, so einmal von der Vater, der nie zu Hause ist und dann quasi immer nur da ist, um zu bestrafen, weil er halt physisch die eindrucksvollere Person ist, zu dem Weihnachtsmann quasi, der immer coole Sachen hat, immer für einen da ist. Aber hast du dem Frieden überhaupt vertrauen können? Ab dem Moment, wo er mich da rausgeholt hat, ja. Okay. Das war für mich so ein Moment, wo ich gemerkt habe, okay, doch, das ist schon, also ich kann das jetzt nicht so beschreiben, wie die Gefühle, die man in so einem Moment hat. Aber es ist schon, das ist ein Vertrauen, das kriegst du nie wieder weg. Ich weiß nicht, was der sich jetzt leisten müsste, dass ich ihm nicht mehr vertrauen würde. Wohnst du noch bei dem? Jein. Meine Eltern haben sich dann ja getrennt. Mhm. Meine Schwester und ich standen dann halt vor der Entscheidung, was tun wir jetzt? Also, ne? Ja. Kinder trennen sich ja quasi auch mit. Und meine Schwester und ich waren irgendwie, haben wir es nicht übers Herz bringen können, einen von den beiden alleine zu lassen. Mhm. Und so ist meine Schwester zu meiner Mutter gezogen und ich zu meinem Vater. Mit dem Vorsatz, dass wir 3,5 Jahre so wohnen und dann tauschen. Ah ja. Und das ist jetzt, wann sind wir hier eingezogen? Meine Mutter hat in Bonn gewohnt danach. Mhm. Die ist nach Bonn gezogen, da hat da mit meiner Schwester gewohnt. Meine Schwester ist da auch auf die Schule gegangen, beziehungsweise geht. Und meine Mutter ist dann jetzt vor 1,5 Jahren ungefähr, hier wieder nach St. Augustin gezogen, wo auch mein Vater wohnt. Und in dem Zuge bin ich dann bei ihr eingezogen, meine Schwester bei meinem Vater. Mhm. Ja. Ich habe dann, wie gesagt, das steht auch im Rest von meinem Beschreibungsding da. Hab ich jetzt gar nicht mehr reingeguckt. Ist auch egal. Ja. Es ist ein halber Satz. 2010 mein Abitur gemacht. Wollte dann eigentlich Zivildienst machen. Dann kam der schmierige Karl Theodor und hat da einmal die Keule durchgezogen. Und dann war erstmal Arschlecken mit Zivildienst. Bei mir kommt auch noch dazu, ich hatte einen sehr langen Musterungsprozess, weil ich noch Blutuntersuchungen machen musste. Mhm. Da haben die beim Bund richtig viel Zeit für. Also ich habe nach meiner Musterung einen Termin drei Monate später beim Arzt bekommen dafür. Aber warum musstest du eine Blutuntersuchung machen? Ich hatte als Kind eine diagnostizierte Blutgerinnungsstörung. Ah, okay. Und die wohl auch immer noch existiert. Also es ist nicht so, dass ich jetzt der Bluter bin, der da eine Fontäne aus dem Arm ziehen hat. Aber mein Blut trocknet quasi nicht und ist sehr dünn, allgemein auch. Mhm. Und deswegen hat das halt ewig gedauert. Im Endeffekt nur, also ich wollte sowieso nicht zum Bund, ich wollte Zivildienst machen, ich hatte tierisch Bock drauf, ich wollte einfach mal mit den Händen machen. Mhm. Und dann habe ich da bis zum knapp August, Abi habe ich im Mai gemacht, gewartet, nur für ein Nein. Da, weil dann halt auch noch diese Gutenberg-Sache ins Rollen kam, dann haben sie sowieso jeden ausgemustert. Ja, klar. Ansonsten gab es für mich keinen plausiblen Grund. Ich weiß noch nicht, bis heute nicht, warum ich so dumm war, das überhaupt anzugeben. Dass ich das überhaupt habe, wenn ich verweige. So. Verstehe ich auch nicht. Das habe ich jetzt wahrscheinlich auch noch irgendwo in so einer dummen Akte stehen. Ja, aber im Zweifelsfall ist das vielleicht irgendwann mal hilfreich, wenn du irgendwo, weiß der Geier, blutend gefunden wirst oder so, ist ja vielleicht gar nicht schlecht. Ja, aber dann sehen die doch eh, dass ich blute wie Sau. Ja, das stimmt auch, ja. Und keine Ahnung, dann habe ich halt überlegt, was gibt's für Alternativen. Ich hatte halt tierisch Bock drauf, hatte mir auch schon eine Stelle ausgeguckt, wo ich das machen wollte. Also wo ich mich von Zivildienst melden wollte. Und bin dann auf die Möglichkeit beim Deutschen Roten Kreuz gekommen, ein freiwilliges soziales Jahr zu machen. Also den Mädchen-Zivi. Mhm. Und habe das dann spontan einfach mal gemacht, habe bei der Stelle angerufen, mit der ich telefoniert hatte wegen Zivildienst und so, habe denen die ganze Situation geschildert und so. Die haben ja da auch gehangen und meinten, ja, kommt da noch was, Herr Josten? Ne? Das würde mal später. Und habe denen das dann halt erklärt, wie es aussieht und was ich jetzt machen möchte. Die haben mich dann da dankend aufgenommen. Ja, und dann habe ich 9 Monate in einem Wohnhaus für geistig Behinderte verbracht. Was eine extrem coole Zeit war. Was war daran cool? Es ist total die Subkultur einmal. Mhm. Also ich fand es peinlich, wirklich peinlich, dass das ist wirklich bei mir in der Nähe. Das ist kein Kilometer. Und ich habe davon überhaupt noch nicht mal mitbekommen, bis ich mich dafür interessiert habe, ob es da, dass es da so ein Wohnhaus gibt. Mhm. Ich wusste nicht, sagt dir Troisdorf was, wenn du aus dem Raum Köln kommst? Da gibt es eine, es gibt die sogenannte Werkstatt für Menschen mit Behinderung. Mhm. Da arbeiten wie viel 100 Leute? Und die fertigen jeden Scheiß. Jede Lampe im Aldi, die du siehst, kommt daher. Ach. Ja. Nee, das riesige Subkultur. Ekelhaft, dass man sowas... Das kenne ich gar nicht. Also ich hab damals meinen Zivildienst in Hürth gemacht und wir haben Behindertenfahrdienst gemacht und haben dann eben auch so für die Lebenshilfe und so sind wir gefahren. Ja, genau, also Lebenshilfe. Aber Troisdorf, also die Ecke, die haben wir überhaupt nicht bedient. Also ich war dann immer nur so Köln, ja, im Wesentlichen Köln und Erftkreis halt. Mhm. Aber dass da irgendwie so eine riesige Werkstatt ist, wo also eine Produktionsstätte... Hör mal, eine? Drei. Drei? Ja. In der direkten Umgebung. Und das ist jetzt nicht irgendwie so von wegen die komischen Topfdeckchen, über die man gerne so lacht, die da gehäkelt werden und so. Nee, ne? Also da wird jeder mögliche Krempel produziert. Die sind unschlagbar, was quasi die Fertigungsqualität, Geschwindigkeit und Produktionskosten angeht. Also da kann selbst Taiwan und Indien nur den Hut vorziehen. Wie kommt's? Ja, wie kommt's? Effizienz. Das sind die besten Arbeiter, die du haben kannst. Aber warum sind das die besten Arbeiter, die ich haben kann? Weil es im Prinzip die besseren Menschen sind. Da gibt's zum Beispiel so Sachen wie, es ist im Prinzip, es ist böse, das zu sagen, aber es sind im Grunde schon alles irgendwo noch Kinder. Mhm. So. Das führt aber auch dazu, dass sie von ihrer Arbeit begeistert sind. Die stehen da und sind froh. Die sind richtig froh, was zu machen und freuen sich, morgens zur Arbeit zu fahren. Okay, verstehe. Und ich glaube, das gibt's so in der restlichen freien Marktwirtschaft, ist der Prozentsatz der Leute, die auch nach 20 Jahren morgens noch aufstehen und gerne zu ihrem Job fahren, auch weil sie sich freuen, da Leute zu sehen und was weiß ich, ist verdammt gering. Ja, du hast halt, du lebst halt unter diesem Bedürfnisdruck die ganze Zeit. Du bist ja ständig unzufrieden. Eben. Klar, und wenn du. Eben. Ja, sicher. Werden die ausgebeutet da, Behinderten, die geistig Behinderten? Nein, das würde ich nicht sagen. Also wenn man bedenkt, dass diese Werkstätten sich irgendwie tragen müssen, da ist nichts subventioniert oder so, unter Anbetracht dessen, dass die auch ein gewisses Personal brauchen, und so, ne? Mhm. Also du brauchst ja im Prinzip keine Betreuer für normale arbeitende Leute. Stimmt, du musst ja auch immer noch mal Fachkräfte zusätzlich und du brauchst noch eine total Infrastruktur und du willst nicht wissen, was es kostet, überhaupt mal eine Firma behindertengerecht zu machen. Mhm. Kriegen die echt noch ein gutes Gehalt. Also wir reden jetzt hier von dem, es gibt einen Teil, der wird an die Wohnhäuser überwiesen oder klar, an die Wohneinrichtung. Ja. Und es gibt einen Teil, der denen frei zur Verfügung steht. Und bei diesem Teil, der denen frei zur Verfügung steht, reden wir über knappe 270 Euro im Monat. Okay. Wenn man jetzt davon überlegt, ich glaube, verpflegt es ist. Verpflegt und sowas werden die ohnehin. Verpflegt werden die schon, auch. Ne? Die Fahrdienste sind mit drin, alles. Mhm. Okay. Also, was soll man sagen? Ja. Im Prinzip kann man das so mit einem mit einer Aushilfskraft vergleichen. Mhm. Und ja, eine Aushilfskraft, sagen, die sich selbst ernähren muss, ne? Im Zweifelsfall. Ja. Und wenn du guckst, was hier bei uns in Berlin-Brandenburg so Wachpersonal verdient, diese 6 Euro, die da die Stunde haben oder sowas, da kommt auch nicht mehr rum. Ich tippe, das Wachpersonal bekommt im Endeffekt weniger. Ja, vermutlich. Ja, also ich würde mal so sagen, wenn da nichts abgehen würde, irgendwo in irgendwelche Richtung, sprich Betreuung oder was, wären die irgendwo bei 1,8 im Monat. Ja, ja. Das ist weit weg von Ausbeutung. Na, okay, dann ist gut. Also das ist doch okay. Ja, eben. Und es macht halt auch Spaß da. Da wird auch richtig für Entertainment gesorgt, sprich da ist Disco in der Werkstatt und keine Ahnung, das ist sowieso die größte Single-Börse der Welt. Also das kann man, ich nenne es immer Fleischbörse. Das kann man sich echt nicht vorstellen. Das ist, unter den geistig Behinderten ist das mit den, sagen wir mal, wie soll man das nett ausdrücken? Da ist die Sexualmoral nicht so verkrampft. Ja, richtig. Ja. Richtig, das ist sehr schön formuliert. Also da gibt es schon heftige Knutscherei. Mhm. Eine Werkstattmitarbeiterin, mit der ich mal geredet habe, hat das ja, ich habe sie immer Tarantula genannt, sie kommt irgendwo aus Spanien. Mhm. Und die hat das irgendwie mal so beschrieben in gebrochenem Deutsch, irgendwie, wenn die Tore aufgehen, zur Pause gehen die Staubsauger an oder so. Da wird da wohl auf heftigste rumgeknutscht. Naja. Tja, das hatte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja, denkt man nicht. Und sich nicht dafür interessieren. Das ist eigentlich doof. Ja, gibt's in deiner Vergangenheit irgendwie eigentlich einen Punkt, an dem du die Kurve gekriegt hast? Also gibt's irgendwie einen Moment, wo du gemerkt hast, ey, Moment mal, mein Leben war scheiße und jetzt wird's anders? Jetzt wird's besser? Oder ist das so ein schleichender Prozess gewesen? Ich wusste ja die ganze Zeit, dass ich scheiße mache. Also ich wusste ja die ganze Zeit, dass ich das mache, was ich mache, eigentlich total sinnlos ist und scheiße ist. Hm. Ich habe ja auch gemerkt, wo ich damit gelandet bin. Ne? Also gibt ja durchaus schönere Orte. Naja, aber du hast selber keine Gelegenheit gesehen, da rauszukommen, ne? Nee, man ist auch machtlos. Was kannst denn du mit 13 anstellen? Nein, ich meine auch aus deinem Verhalten rauszukommen, oder? Nee, absolut. Also weil das Einfachste wäre doch gewesen, du stellst einfach dieses Fehlverhalten ein, aber das hast du ja nun auch nicht gemacht. Es war ja so bitter, dass es funktioniert hatte. Ja, stimmt. Es ist ja wie eine Droge im Prinzip. Du sehnst dich total nach dieser Zuneigung und Aufmerksamkeit und dann bekommst du sie. Hm. Und da hast du echt keinen Nerv auszuprobieren, ob es auch anders geht. Vor allem, weil es ja vorher auch nicht ging. So, als ich war ein sehr guter Schüler. Vor allem braucht man ja auch nicht, also nur ist ja das Gehirn will ja überhaupt keine Veränderung. Das Gehirn will ja so, wenn irgendwas funktioniert, dann bleibt man dabei. Ne? Eben, da ist man sehr konservativ im Kopf. Naja, also so einen speziellen Wendepunkt sehe ich da nicht. Also ich habe halt irgendwann gemerkt, dass es mir so jetzt besser gefällt. Klar, mir gefällt es jetzt wunderbar. Ich habe ein total tolles Leben im Moment. Aber irgendwie bereue ich auch nichts, weil es halt alles irgendwo dazu geführt hat, dass ich so bin, wie ich heute bin. Oder ja, dass ich das habe, was ich heute habe. Und wenn du das okay findest, dann ist es genau richtig gelaufen, so blöd es klingt. Aber ja, eben. Was mich halt extrem ärgert, ist dieses verlorene halbe Jahr. Man dümpelt da nur rum, man hat nichts zu tun. Ja. Also ich hatte das Privileg, in ein Fitnessstudio zu dürfen, was es da auf dem Gelände gab. Es gab zweimal die Woche da so eine Art Sportkurs. Und was anderes gab es da nicht. Es gab wirklich nichts. Du hast da dein Arschblatt gesessen und von Mahlzeit zu Mahlzeit Däumchen gedreht. Mhm. Deswegen. Das ist echt verlorene Zeit gewesen. So unproduktiv war ich in meinem Leben vorher und nachher nicht. Ja, wobei selbst das relativiert sich mit den Jahren. Also das ist jetzt tatsächlich, da werde ich jetzt irgendwie altklug. Was, du bist 21 bist du, ne? Mhm. Mit 21 kommt ein halbes Jahr einem sehr, sehr lang vor. Wenn man doppelt so alt ist, also so alt wie ich, mit 42 ist ein halbes Jahr, ist ein Witz. Ja, was hast du denn so im letzten halben Jahr gemacht? Ja, nix. Nix? Also, ja, eine doch. Komplette Sendung aufgezogen. Ja, okay, also total viel, aber trotzdem ist das nicht, das ist nichts, was man irgendwie sechs Monate nehme ich so wahr wie du sechs Wochen. Ja, das, klar. Das meine ich. Und wenn du dann älter wirst und dann zurückguckst, denkst du dir auch so, ja, war halt ein scheiß halbes Jahr, aber ist ja eigentlich auch egal. Na gut, das ist irgendwie, das relativiert sich mit der Zeit. Das ist irgendwie das Praktische. Das ist eigentlich das Schöne am Älterwerden, ist, dass Zeit sich verkürzt. Das ist irgendwie ganz angenehm. Ich habe die Tage noch irgendwie einen Podcast von dir gehört über eine Sendung, über das Älterwerden. Das ist irgendwie mal. Ja, das war letztens. Bei dieser Late-Line gemacht. Ja, genau. Über auch die Alten. Mhm. Ja, die Knacker. Genau. Wobei, da kann man eben, leider kann ich da nicht so lange mit Leuten sprechen, wie ich das gerade mit dir mache. Das ärgert mich ja immer sehr. Ja, wir sind eigentlich ewig am Quatschen. Ich weiß ja, gar nicht, wie viele Leute wir damit schon auf den Senkel gehen. Aber das weiß ich nicht. Also bisher, ich kann ja mal an die Hörerzahlen gucken. Also wir sind ja live. Hast du so einen Chat nebenbei? Es gibt noch einen Chat nebenbei. Ich will gar nicht wissen, was die schreiben. Was schreiben die denn da so? Also eben haben sie wild spekuliert, wer denn dieser Psychologe sein könnte, der auch das Buch geschrieben hat. Kann ich sie in Skype schreiben? Du schreibst in den Chat, dann haben wir es nicht gesagt. Ja, das können wir machen. Schreib es mir in Skype, dann schreibe ich es in den Chat. Der Chat beschwert sich nicht, die finden es interessant, lese ich da. Und Live-Hörer im Stream haben wir gerade so ungefähr 300. Das ist doch schon mal was. Sehr cool. Ja. Ich glaube, so vielen Leuten bin ich noch nie parallel auf den Sack gegangen. Na, das Schöne hier ist ja, dass wenn wir Leuten auf den Sack gehen, können die Leute halt einfach ausmachen. Das ist eben das Tolle an Angeboten machen. Ja. Ja, der Chat hat richtig geraten, übrigens. Welcher tatsächlich? Ist es? Tatsächlich, ja. Ich bin erstaunt. Ja, die haben das ist halt Schwarmintelligenz, ne? Irgendeiner kennt immer irgendwas und hat schon mal was gehört. Das ist super. Stehe ich drauf. Ich habe auch tatsächlich mal ein weiteres Opfer von ihm so im weiteren Verlauf des Lebens getroffen. Ach was? Was ich auch extrem lustig fand. Ich war früher als Kind bei den Pfadfindern. Ja. Weißt du, wie viele Pfadfinder ich in der Psychiatrie wieder getroffen habe? Was? Ja. Das ist aber auch Also in einem Komplex, wo, keine Ahnung, auf den verschiedenen Stationen eine echt überschaubare Menge waren. Wir waren da, wenn es hochkommt, 50 Leute. Wenn da 10 Pfadfinder bei sind, ist das ein Zeichen. Zumindest ist es bemerkenswert. Hast du das mal weiterverfolgt irgendwie? Also, Quatsch, nee. Okay. Wollte ich also, nichts mehr mit zu tun haben. Also die Korrelation finde ich super. Pfadfinder werden macht verrückt. Ja, oder nur Verrückte werden Pfadfinder, kann natürlich auch sein. Ja, so rum würde ich es fast eher sehen. Da gab es echt schon ein paar extreme Gurken bei. Oben wie unten. Menschen fragen, ob du bei Twitter erreichbar bist. Ich habe so einen Account, ich bin A, zu blöd für Twitter und B, habe ich keine Freunde. Okay. Man braucht keine Freunde zu haben, um zu twittern. Nee, ich kenne niemanden, der Twitter benutzt. Ich folge da dir, um die Sendungsankündigungen zu haben. Ich folge dem Kollegen Tim von dir, um dem seine Sendungsankündigung zu haben, und dem Schalke 04. Alles klar. Und ansonsten meinst du, hast du nichts mitzuteilen, weil das Interessante an Twitter ist ja, dass man einfach der Welt was mitteilt und irgendwann kommen Leute vorbei, die finden das interessant und bleiben dran. Ja, aber meine 3 Follower Reiseerlebnisse, jumpit.de und Berlin Sex wollten bisher noch nicht allzu viel von meiner Weltwahrnehmung hören. Deswegen sagst du jetzt auch nicht, wie du da heißt. Habe ich dir gerade ins Skype-Gedöns geschrieben. Ach Mensch, das habe ich sogar schon mal gelesen. Da hast du mir aber auch schon mal irgendwie was. Ich habe dir mal auf irgendwas geantwortet. Ja, das kann gut sein. Hin und wieder. Ich glaube, ich habe 3-mal was geschrieben. Oder? Nee, 12-mal. Wahnsinn. Über einen Zeitraum von 12 Tweets, tatsächlich. Ja, und das. Viele gingen an mich. Die Hälfte, um genau zu sein. Ja, eben. Wer anders schreibt ja auch nicht. Stimmt. Ah, der Safttante hast du auch mal geschrieben. Ich sehe schon. Ja, aber auch nur, weil das irgendwie dann auf den ihrer komischen Seite steht. Was ich ganz lustig finde. Ich habe dann irgendwie reingeschrieben, links neben mir redet eine Frau oder so. Da war dann die Safttante irgendwas am Erklären. Auch schön. Ich sag dem Chat jetzt mal, wie du da heißt, wenn es recht ist. Ja, gerne. Dann können die ja mal gucken. So, da habt ihr es. Das war wirklich mal sehr aufschlussreich. Ja, freut mich. Also, hast du mich auch echt lange in der Leitung gelassen. Ja, ist ja auch interessant genug. Ich meine, und vor allen Dingen ist es meine Sendung. Ja? Hier kommt jetzt nicht hinterher eine Mail, wo drin steht, du hast aber nur 8 Hörer in 2 Stunden am Telefon gehabt. Das heißt, du hast im Schnitt 15 Minuten mit einem gesprochen, aber du weißt doch, dass du längstens 10 Minuten mit einem reden darfst. Das und total die einseitige Darstellung. Genau, das passiert, genau, und die einseitige Darstellung. Das passiert hier halt nicht und das ist eben ganz schön. Ja. Sagen deine Kollegen da vom Öffentlich-Rechtlichen eigentlich was dazu? Wozu? Wissen die, was du nebenbei machst? Die wissen, zumindest ein Teil der Leute weiß, was ich nebenbei mache. Und die Entspannten von denen, also ich weiß nicht, ob sie alle wissen, was ich hier nebenbei mache tatsächlich, keine Ahnung. Mein Chef bei Fritz weiß das. Ja. Der hat mich auch unter verschärfter Beobachtung. Oh. Weil der sagt natürlich, und das sagt er zu Recht, und die Schere habe ich auch im Kopf, der sagt natürlich auch, Alter, vergiss nicht, du bist immer noch eine Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Also ich bin immer noch ein Repräsentant dieses Systems öffentlich-rechtlicher Rundfunk und kann jetzt hier... Ja, aber bist du das auch, wenn du den Hut zu Hause aufhängst? Das bin ich zumindest dann, wenn ich publiziere. Ja, das schon. Ne? Und im Moment da kann man einfach seinen Rand halten. Ja klar, und im Moment publiziere ich ja. Also das ist ja, ne, ich sende ja gerade und das ist ja, wenn ich die Traffic-Zahlen auf meinem Server richtig interpretiere, senden wir in einen mittleren vierstelligen Podcast-Bereich. Ne? Also das sind so zwischen 4.000 und 5.000 Downloads, die ich da... Ey, warte mal, ich habe gerade 17 Follower bekommen. Siehste? Ha! Das nennt man, die Twitter-Pelle. Das ist Impact, hier. Alter. Ne? Impact. Nee, und solange ich mich öffentlich äußere, muss ich halt immer ein bisschen gucken, dass das irgendwie noch vereinbar bleibt mit damit, dass ich Repräsentant oder eine Stimme des öffentlich-rechtlichen Rundfunks bin. Aber das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, weil man neigt sonst dazu. Also es ist immer sehr leicht, Leute zu beleidigen, anzupöbeln und zu bashen. Ne? Und solange ich aber diese Schere im Kopf habe, dass wenn ich zu sehr beleidige, zu sehr bashe und zu sehr pöble, dass das dann auch Rückwirkungen auf meine Erwerbsarbeit hat, die ich sehr, sehr gerne mache, weil ich liebe es nach wie vor sehr, auf UKW zu senden, dann hindert mich das daran, den einfachen Weg zu gehen und vielleicht dann doch mal eher zu spotten als zu bashen. Und Spott ist immer ein bisschen komplizierter herzustellen als Pöbeleien. Die Rente wird kommen. Die Rente wird kommen, ja, für mich nicht. Ja, zumindest das Rentenalter. Das Rentenalter wird kommen und dann können wir machen, was wir wollen. Falls uns dann noch jemand zuhört, das glaube ich dann allerdings nicht, weil dann haben das längst andere übernommen, Aufmerksamkeit zu erzeugen. Ich habe das schon ganz anders geregelt. Also ich werde total unproduktiv sein, aber ich habe mir mit ein paar Kollegen schon überlegt, dass wir auf jeden Fall ins gleiche Altersheim gehen werden, um dann da mal richtig schön die Pflegerin mit dem Stock auf den Arsch zu hauen. Und irgendwie Zahnpasta unter die Türklinken zu kleben. Ja, Zivis, das wäre eben schön gewesen, Zivis schlecht behandeln, ne? Außerdem macht man nicht Zahnpasta unter die Türklinken. Man macht nicht Zahnpasta unter die Türklinken, sondern Finalgon. Ach so, was ist das? Das ist so eine Hitzesalbe für auf die Muskeln, so, weißt du? Und wenn du davon das stärkste Zeug nimmst und das in der Kneipe unter den Herrentoilettengriff machst, ganz dünn. Autsch. Ja, anpullen, mal rumpullen. Genau. Und dazu muss man dann natürlich wissen, dass gefühlte 99% aller Männer sich die Hände waschen, nachdem sie pissen waren. Ja, was ich irgendwie ein bisschen seltsam finde, also ich wasche mir die Finger, bevor ich pissen gehe. Weil, aber danach auch nochmal, oder? Ja, sicher, aber ne, also ich frage mich dann halt immer so, Leute, ey, was ist mit eurem Schwanz, dass ihr euch die Finger ausschließlich waschen müsst, nachdem ihr den angefasst habt und vorher aber nicht. Also, ich freue mich schon, wenn sich die Leute überhaupt die Hände waschen. Stimmt. Wenn ich Leute vom Klo kommen sehe, ja. Die mir dann die Hand geben und die irgendwie total trocken ist, also so furztrocken. Da kriege ich die Krise. Nee, das geht halt echt nicht. Ich bin immer kurz davor, vorher nochmal in meine reinzuniesen. Ja, also. Genau. Das ist echt. Naja, jedenfalls, du hast also gefühlte 99% der Männer waschen sich die Finger halt nicht, bevor sie ihren Schwanz anfassen, um zu pissen. Und mit diesem Finalgon-Trick hast du dann hinterher wenigstens noch Spaß an der Theke. Weil, ja, und lustigen Gang. Genau. Ja, das heißt, wann immer ihr mich jetzt in der Kneipe seht und aufs Klo geht, wascht euch die Finger, bevor ihr euren Löres anpackt, Freunde. Es könnte hässlich enden. Doch, das ist gut. Das ist wirklich gut. So, jetzt hole ich den Wolfgang dazu, wenn es recht ist. Ja, gerne. Guck mal, vielleicht will der ja auch noch mit dir sprechen. Ja, gibt's eigentlich, wenn ich nochmal so unvermittelt dazwischen quatschen darf, so ein Chat-Log oder so? Jetzt interessiert es mich auf einmal. Ein Chat-Log? Irgendwie scheint es ja echt Leute zu interessiert zu haben. Ein Chat-Log, weiß ich gar nicht. Haben wir einen Chat-Log? Also ich logge nicht. Beziehungsweise, wo gibt's den Chat überhaupt? Nicht, also Wolfgang, du hast eine Rückkopplung. Mach mal deinen Lautsprecher aus, bitte. Wolfgang sitzt im Tunnel. Den Chat gibt es auf irc.freenote.net. Oh Gott. Und der Channel heißt K-Leitung. Kleidung. IRC ist doch hier... Warte mal, Wolfgang, mach mal gerade gar nichts, bitte. Okay. Was sagst du, IRC? IRC ist doch hier irgendwie Knuddels für Nerds, oder? IRC ist eigentlich das gewesen, was mal Chat war und irgendwann ist das dann auf so Webinterfaces ausgeweitet worden und sowas. Ich kenne es nur von meinen Zeiten, als ich noch am PC gespielt habe. Ja, genau, damals hatte man einen Client, der hieß Mirk. Mirk, genau. Ja, das ist irgendwie lustigerweise das Programm, was am öftesten benutzt wurde und am seltensten bezahlt. Immer mit dieser hässlichen Presse von diesem komischen Inder da am Anfang. Stimmt! Den werde ich nie vergessen. Stimmt, was das lange her. Mit dem 30-Tage-Balken, der sowas von bedrohlich hat. Stimmt, Mirk. Naja, jedenfalls, wenn du einen Mirk hast, oder ich weiß es gar nicht, gibt es ein Webinterface, mit dem ich auf IRC zugreifen kann? Kann der Chat sich mal äußern? Ich weiß es leider nicht. Also wir haben einen Channel, der heißt eben Raute K-Leitung, K-L-E-I-T-U-N-G, also Kleitung. Das finde ich auch sauer geil. Was? Hast du mal im iTunes angeguckt, wie deine Sendung aussieht? Nee. Inwiefern aussieht? 5 Namen, irgendwie 30 völlig unzusammenhängende Nummern. Ja, das ist halt alles, irgendwie komme ich da mit der Sendungsnummererei nicht so richtig klar. Da muss ich, ja, wir üben noch. Also wir haben ja gerade erst angefangen. Scheiße. Ja. Eigentlich sollte diese Sendung ja auch Nummer 17 sein. Und der Server hat schon wieder Nummer 18 draus gemacht, was ich dann hinterher, ich weiß es alles nicht mehr. Schade. Ich habe lange den Überblick verloren. Aber immerhin Ferngespräche 1 bis 7 kann man einigermaßen mitzählen. Ah, es gibt hier. Du hast ein Alleinstellungsmerkmal. Genau, die Sendung mit den vielen Namen. Webchat.freenode.net. Dann bist du direkt auf dem richtigen Server. Und der Channel, in dem wir sind, heißt eben K-Leitung. Tatsache. Ne? Funktioniert. Wir schmieren jetzt eh wieder die Kiste ab. Ja, aber da kannst du mit denen ein bisschen quatschen, mit den Herrschaften. Hallo Wolfgang. Ja, hallo Holger. Ist die Rückkopplung weg? Die Rückkopplung ist weg, ja, genau. Okay. Sehr schön, was, woran lag's? Ich habe vorhin an der Stereoanlage mitgehört und habe so einen Splitter angehängt gehabt. Die Stereoanlage war jetzt eigentlich nicht mehr dran, darum war ich etwas überrascht, aber ich habe diesen Splitter rausgenommen, dann geht's. Ah, okay. Möchtest du mit Luis noch was bequatschen, Wolfgang? Irgendwelche Fragen vielleicht? Nein, Fragen, aber allergrößten Wünsche. Fragen, Anregungen, Wünsche. Allergrößten Respekt. Oh, danke. Für das Rauskommen aus dieser schwierigen Situation. Boah, schreib meinem Vater eine Karte. Macht dein Vater eigentlich, Luis, hat der sein Geschäft noch oder ist er mittlerweile im Ruhestand? Der ist selbstständig. Ja, aber der macht jetzt sein Geld in einem ähnlichen Bereich, ist damit aber sehr zufrieden. Mhm. Also er ist im Prinzip Monopolist. Er sagt auch, für 3 Leute auf der Welt, die das machen, was er macht, wäre kein Platz. Wow. Aber er fühlt sich da sehr wohl, kann das auch nur machen, weil er halt aus seiner vorherigen Tätigkeit die ganzen Kontakte hat. Und ja, macht da seine Euros. Sehr gut. Und was willst du mal werden, wenn du groß bist? Hatte ich reingeschrieben. Ich gucke da dann nicht mehr rein, weil irgendwie... Also ich hab echt den unglaublichen Luxus, dass ich im Prinzip im Leben nicht einmal arbeiten müsste. Wie? Sollte ich vielleicht auch mal dazu sagen, ja. Wie? Meine Familie hat so unglaublich viel in Immobilien investiert. Wie geil, ja super. Und Häuser in Köln und also wirklich Hochhäuser und Mehrfamilienhäuser, also Gelddruckmaschinen. Ja. Und deswegen kann ich machen, was mir Spaß macht. Und deswegen fange ich jetzt im Wintersemester an, sonderpädagogisch zu studieren in Köln. Ach deshalb, also weil du hattest nicht reingeschrieben, dass du das für dich eher gesorgt ist. Hier steht eben nur Studium der Sonderpädagogik. Ja, damit geht man nicht hausieren. Och, warum denn das nicht? Wenn du da nur wegen dem Geld anrufst. Ach so. Aber das ist auch das, was mich so ärgert, dass ich zu spät rausgefunden habe, dass man mit Immobilien dafür sorgen kann, dass man ab einem bestimmten Zeitpunkt in seinem Leben nicht mehr gezwungen ist, bestimmte Erwerbsarbeit zu leisten. Klar, und wenn du dann das ohnehin auch noch ererbt hast, dann hast du eh gewonnen. Aber man kann sich das aber selber aufbauen. Und das ist das so, was mich ein bisschen ärgert, weil ich bin ein bisschen zu alt dafür, um da nochmal das große Rad zu drehen. Auch. Sehr ärgerlich. Jetzt komme ich wieder ins Grübeln. Wie könnte ich das doch noch anstellen? Nein, aber wenn ich mir überlege, ich habe mit 22 angefangen zu arbeiten. Ich arbeite seit ich 16 bin. Ja gut, also so nebenbei, neben der Schule und so weiter, das ja. Aber ich meine jetzt richtig im Sinne von regelmäßiges Einkommen und also Erwerbsarbeit. Und wenn ich damals schon hingegangen wäre und gesagt hätte, okay, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen, ich hau jetzt mal ein bisschen Kohle in Immobilien und fange mal an mit dem Abzahlen. Dann wäre ich einfach jetzt mit dem einen Investment durch und es würde komplett mir gehören. Also es wäre jetzt bezahlt. Ja? Also so 20, 22 Jahre, da kriegst du so ein Ding ja abbezahlt, zumal ich immer gut verdient habe. Und auf diesen abbezahlten Immobilien könnte ich jetzt aufbauen. Und je nachdem, in welcher Größenordnung das macht, wäre ich dann vermutlich, also ich habe das auch schon mal durchgerechnet und so alles, weil ich auch keine Rentenversicherung habe, also ich, ne, Sozialrente. Nee. Genau. habe ich das mal so einigermaßen durchgerechnet und das wäre hervorragend gegangen. Also ich hätte mit spätestens so 55, 58, hätte ich mich einfach ausklinken können aus allem. Und das ist eigentlich eine ganz coole Perspektive, die kriege ich jetzt nicht mehr so hin. Das heißt, ich muss irgendwie was mit dir anfangen und mich von dir adoptieren lassen. Nein, ich habe schon ein Adoptivkind. Mist. Sulimane in Nigeria oder so. Auch malt gut. Seit Jahren die gleichen Bilder, hat eine 6 in Handschrift, geht wahrscheinlich nur von den Moneten auf den Bolzplatz, der kleine Bengel. Ist zum Kotzen mit den Kindern. Furchtbar, ja. Aber so ist es. Kinder und anständiges Personal sind so schwer zu finden. Das ist ja. Grauenhaft. Ja. Das stimmt. Mein lieber Luis, das war ein sehr schönes Gespräch. Ja, ich danke dir. Ich danke dir. War auch lustig, mal drüber zu reden. Vor allem mit einem, der wirklich gar nichts damit am Hut hat. Das ist wahrscheinlich auch der Trick, den ich mache, ohne dass ich weiß, dass ich ihn mache, mit nichts was am Hut haben. Ja. Ja, Mensch, melde dich wieder, wenn du magst. Gerne, mach weiter so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Okay, tschüss. Und hallo, Wolfgang. Ja, hallo, Holger. So, ich hoffe, du hast was Erfreuliches mitgebracht. Ja, ich war jetzt relativ down, wie ich die Geschichte vom Luis gehört habe, zwischendurch. Echt? Einmal. Ja, es zieht einen immer ein bisschen runter, sowas. Ja, genau. Warum eigentlich? Weil man hat es doch selber nicht, das Problem. Der Luis ist rausgekommen aus der Nummer. Ja, das haben wir halt auch mittendrin irgendwie nicht so ganz mitgekriegt, dass er schon so raus ist. Man war halt so mittendrin in der Geschichte. Und hat das richtig mitgelebt. Wie beim guten Film halt. Sehr gut. Weswegen rufst du an? Ich muss gerade mal in den halbautomatischen Einbeinigen gucken. Ihr schreibt da immer rein, worüber ihr reden wollt und ich gucke nicht rein. Ist ja auch doof, ne? Ein Haus bauen in einem 2500 Seelendorf in Oberösterreich? Ja, genau. Das ist das, was Mitte nächstes Jahr wahrscheinlich losgeht. Warum willst du in einem 2500 Seelendorf wohnen? Warum nicht? Da ist der Hund begraben. Da ist nix. Also nix ist da. Gar nix. Ja, genau. Momentan wohne ich ja außerhalb. Also es ist 6 Kilometer entfernt von dort, wo ich jetzt aktuell wohne. Ja. Das ist ein ehemaliger Bauernhof, so ein Vierkanthof mit 22 mal 25 Meter sowas, schöner Innenhof. Und es ist halt einfach die totale Einöde. Also der nächste Nachbar ist 300 Meter entfernt. Und hat natürlich auch seinen Wert, ne? Hat schon was, ja. Ja. Ich würde wahrscheinlich irre werden, also weil du musst immer fahren, ne? Du kannst noch nicht mal schnell raus einen Liter Milch holen, oder? Ja, 1,5 Kilometer ist das entfernt, der nächste Nahversorger. Der ist halt auch in so einem 50-Seelendorf. Obwohl, ich meine, wenn du sowieso schon so wohnst, dann hast du ja überhaupt nicht den Luxus einer städtischen Infrastruktur. Der kann dich ja noch gar nicht versaut haben dann, ne? Ja, wahrscheinlich. Ja, es ist irgendwie, also ich könnt mit der Stadt nicht wirklich sowas anfangen. Bei mir, wo ich jetzt wohne, bin ich das gewohnt, da gehe ich halt abends raus mit der Familie oder mit Freunden, zünd ein Lagerfeuer an, mach mal ein Bier dazu auf und drehe die Musik laut auf, zum Beispiel. Das geht halt in der Stadt überhaupt nicht in der Form. Doch, aber bei jedem davon kommen garantiert die Bullen. Ja, genau. Und bei uns kein Bier trinken, halt, kein Lagerfeuer, leise sein. Ja, stimmt. Genau, und unsere Lagerfeuer sind dann üblicherweise so 2 Meter hoch, halt mit dem ganzen Holz, das anfällt vom Grundstück halt. Das ist schon sehr entspannend einfach, dieses Leben. Aber du bist auf ein Auto angewiesen. Ja, definitiv. Ich versuche zwar auch möglichst viel mit dem Fahrrad zu fahren, sofern die Witterung das zulässt, aber ja, sobald man irgendwo hin will, ist man angewiesen auf ein Auto, das stimmt, ja. Kaufst du anders ein? Also ich weiß noch, als ich auf dem Land, also in einer Kleinstadt, so 20.000 Einwohner gewohnt habe, aber da gibt es eben auch nicht den Spätkauf, den es jetzt so in einer Großstadt gibt, wo du stehst und ständig was bekommst. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe dann eben auch nicht 2 Liter Milch gekauft, wie heute, sondern gleich 10. Das denke ich nicht. Ich fahre nach der Arbeit öfter Lebensmittel holen, wenn es halt noch schnell was gibt, was ich brauche. Also da denke ich nicht, dass ich so viel anders einkaufe. Du bist auch auf dem Land groß geworden wahrscheinlich dann, ne? Größtenteils. Ist ja so, ich weiß jetzt nicht, wie viele Einwohner Wels hat, da habe ich die ersten knapp 10 Jahre meines Lebens verbraucht. Aber das ist halt auch in der Erinnerung schon sehr weit zurück. Wie kommt es denn, dass du so weit in die Pampa gezogen bist? Meine Eltern haben viele Kinder, also wir sind insgesamt 8 Personen. Wow. Also 8 Kinder, 10 Personen. Und es ist das Haus, in dem wir gewohnt haben, ist mit der Zeit zu klein geworden. Und mein Vater hat damals die Gelegenheit bekommen, bei seiner Firma zu kündigen und ordentlich Abfindung davon zu bekommen und hat halt eben diesen Vierkanthof da gekauft und die folgenden Jahre ordentlich Zeit und Geld investiert, das Ding zu sanieren und auszubauen. Hast du, wenn du sagst, du kannst mit der Stadt nichts anfangen, hast du jemals so eine Sehnsucht nach der Stadt gehabt? Also man hat ja immer so, also ich wohne in der Stadt seit vielen, vielen Jahren mittlerweile und ich sehne mich oft nach dem Land. Und als ich auf dem Land gewohnt habe, habe ich mich eben oft nach der Stadt gesehnt, was jetzt einigermaßen leicht regelbar war, weil ich gerade mal 20 Kilometer von Köln entfernt gewohnt habe und schnell in die Stadt konnte. Mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich oft denke, so Mensch, so ein Häuschen auf dem Land wäre ja auch nochmal eine schöne Sache. Hast du das überhaupt nicht? So gut wie nicht. Was mir schon abgeht, das ist halt, wenn ich jetzt meine Schwestern betrachte, die eben in Wien wohnen, beziehungsweise eine Schwester wohnt nähe Mannheim, dann ist halt schon der Vorteil, man kann einfach rausgehen und in die nächste U-Bahn einsteigen und ist halt sofort, wo man hin will. Genau. Das ist halt bei mir irgendwie, ja, Autofahren in meinem Fall dann meistens auch noch die Kinder zusammenpacken, das Ganze koordinieren mit der Frau, ist halt was anderes. Mhm. Aber so, also wirklich vorstellen könnte man es eigentlich überhaupt nicht, in der Stadt zu wohnen. So ständig Leute direkt rund um dich. Wobei natürlich schon, also der Grund, weswegen wir jetzt beschlossen haben, ein Haus zu bauen, ist halt schon, weil es sehr einsam ist zeitweise. Also meine Frau ist mit den Kindern daheim und ich arbeite tagsüber. Und schön langsam findet sie so ihr soziales Netzwerk, das sie ein bisschen aufbaut mit auch jungen Müttern und so, die halt in ähnlicher Situation sind. Aber das war halt lange Zeit sehr schwierig für sie auch. Da hilft dann das Internet, ne? Beim Finden dieser sozialen Kontakte auf jeden Fall, ja. Also bei ihr sind es größtenteils alte Schulkolleginnen oder so. Ja. Was halt bei uns zum Beispiel am Land auch geht, das ist halt, ja, da steht irgendwo ein Storch aufgestellt. Ich weiß nicht, ob der Brauch bei euch auch bekannt ist. Ein Storch aufgestellt? Nee. Ja, also. Wenn man ein Kind bekommt, dann kommen Peergroups, welcher Art auch immer, sage ich mal, Vereine, bei denen man ist, oder Arbeitskollegen oder so, kommen vorbei und feiern ein bisschen mit dem Vater. Die Mutter ist ja meistens noch nicht zu Hause und stellen eben so Holz- oder Plastikstörche auf und hängen da Babygewand drauf und so. Das kann sein, dass es das hier auch gibt. Es ist mir aber noch nie wirklich aufgefallen. Aber auch alle, die ich kenne, die so Kinder kriegen, wohnen eher im städtischen Milieu. Vielleicht ist das auch wirklich ein Landding. So wie die Maibäume, diese Birken aufstellen im Mai. Das macht man in der Stadt ja auch nicht. Ja, und was halt da funktioniert, das ist halt, ja, wenn da irgendwo ein Storch steht, einmal anläuten und gratulieren. So haben wir schon die eine oder andere Bekanntschaft, entweder neue Bekanntschaften gemacht oder wiederbelebt. Mhm. Was habt ihr überhaupt für Internet da draußen? Eigentlich müsst ihr doch dann irgendwie auch so gerade mal so ISDN haben, oder habt ihr vernünftiges Internet auf dem Ja, wir haben lange Zeit ISDN gehabt. Da hat es ein bisschen komische Sachen gegeben von Seiten Telekom. Da war irgendwie, wir sind 6 Kilometer außerhalb vom Ort und normalerweise ist lange Zeit DSL nur bis 4 Kilometer gegangen. Und ich habe aber immer wieder probiert anmelden und irgendwann ist es dann durchgegangen, haben wir 2 Megabit gekriegt. Und dann ISDN-Anschluss haben wir halt als Notfallprogramm behalten und das läuft auf die Firma vom Vater, der eben da auch im Haus angefangen hat. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, ISDN braucht man nicht mehr, meld mal ab. Und dann hat das die Sekretärin von meinem Vater, hat der Telekom geschrieben, Internet abmelden. Und zack, war der DSL-Anschluss weg. Naja, dann habe ich angefragt, habe ich gesagt, das war ein Irrtum, habe als Antwort erhalten, das gibt's nicht, Sie haben kein DSL gehabt, weil bei Ihnen ist DSL nicht verfügbar, das ist nicht möglich. Ja, super. So wie mit den Taubblinden vom Anfang der Sendung. Ja, das gibt's genau. Halt nicht, genau. Und darum gibt es das halt auch nicht. Ja, ich hab's immer wieder probiert, ich glaube ein Jahr lang. Und jetzt haben wir irgendwann wann den DSL-Anschluss wieder gekriegt. Jetzt haben wir 4 Megabit Downstream und ein halbes Upstream oder so. Ja, das reicht ja. Das reicht für das meiste, ja. Ja. Besser könnte es immer sein, aber. Ja, klar, aber für Fernsehen kannst du dann immer noch die Satelliten, was hast du, in digitalen Satelliten dann irgendwie und. Ja, das sowieso. Von daher geht es ja wirklich. Du hast in deine Bio im halbautomatischen Einbeinigen geschrieben, du würdest Embedded Systems Design machen. Was ist das? Im Prinzip alles, was irgendwie mit kleinen Computern zu tun hat. Also, sage ich mal. Ja, das typische Beispiel ist immer die Waschmaschine oder der Elektroherd oder diese ganzen oder der Home Trainer, diese ganzen kleinen Computer halt. Wobei stimmt, da sind ja überall Computer drin, das ist ja nicht irgendwie, ja. Wobei der Bereich, in dem ich jetzt tätig bin, ist eher weniger so das, was man im alltäglichen Bereich sieht, sondern Messgerätetechnik. Zum Beispiel, also mach mal konkret. Konkret ist ja immer besser. Die Wahrheit ist immer konkret. Also ja. Was für Messgeräte? Konkret geht es bei uns um Prüfgeräte für die Papierindustrie. Also einerseits Qualitätssicherung, andererseits Produktionssteuerung. Wenn jetzt da Papierproduktion läuft, dann muss natürlich immer geschaut werden, ob die Werte passen, ob das Papier beispielsweise dick genug ist, reißfest genug, trocken genug, was auch immer. Und das ist die Produktionssteuerung, wo halt dann einfach die Werte gemessen werden und die Produktions Parameter entsprechend nachjustiert werden. Und das andere ist natürlich Qualitätssicherung, dass man Protokoll hat, um gegenüber den Kunden beweisen zu können, wenn es irgendwie Reklamationen gibt oder so, welche Werte, dass man da gehabt hat. Mhm. Wie viel, also wenn so jemand wie ich, ja, also so, ich bin so der fast voll DAO, wenn ich Computer höre, dann habe ich sofort im Kopf so das, was ich hier so benutze. Ne? Also das Gerät, was vor mir steht, also hier mein iMac oder eben mein Handy oder sonst wie. Wie stelle ich mir einen Computer vor, der so ein Embedded System ist? Also ist das auch ein Computer, wo im Grunde nur eine Tastatur dran müsste und auch ein Bildschirm und dann würde er dasselbe machen können wie meiner hier? Prinzipiell ja, wobei die Leistungen, also die Rechenleistungen sehr stark schwanken. Also im Prinzip Mobiltelefone zählen ja auch zu Embedded Computern, würde ich mal sagen. Je nachdem, wie man die Definition fasst. Bitte? Ich sagte, ach so. War mir nicht klar. Ich dachte, das wären eigenständige Computer und nicht embedded. Ja, es ist natürlich, es kommt drauf an, normales Mobiltelefon, herkömmliches, also ein Feature-Phone, ist definitiv näher am Embedded-System dran als ein so aktuelles Smartphone. Mhm. Aber auch die Embedded-Systeme, sagt man mal, werden immer leistungsfähiger. Und was designt man da? Im Prinzip hat man üblicherweise mehrere so kleine Computer, die zusammenarbeiten. Beispielsweise eben im Smartphone ist da ein Chip, der die ganze Oberflächenanzeige und Touchscreen-Eingabe und so verarbeitet. Und dann ist noch ein oder zwei oder mehrere andere Prozessoren drin, die halt dann beispielsweise die Kommunikation mit dem Mobiltelefonnetz übernehmen oder die WLAN-Kommunikation, diese Sachen. Mhm. Und was man jetzt designt, das ist, wofür spendiert man einen eigenen Chip, mit welchen Protokollen, also simpel gesprochen, mit welchen Sprachen sprechen die miteinander, welche Datenmengen müssen die hin und her schaufeln können und ja, diese Sachen halt. Ist das das, was du immer machen wolltest, auch als du noch klein warst? Als ich klein war, habe ich natürlich die typischen Traumberufe gehabt, Pilot, Astronaut, zeitweise auch Arzt. Aber seitdem ich den ersten intensiveren Kontakt mit Computergeräten gehabt habe, war das eigentlich immer mein Traum. Also das ist auch so weit gegangen, dass ich unsere Eltern wollten uns das natürlich immer verbieten, mit dem Computer zu spielen, und wenn meine Eltern dann einmal nicht zu Hause waren, dann haben sie halt diesen Schlüssel rumgedreht, der am Gehäuse von den Computern damals war, um die abzusperren. Und ich habe natürlich das Gerät aufgeschraubt und drinnen den Kontakt am Schlüsselloch kurz geschlossen. Und das war eigentlich das, wo ich angefangen habe, so mich dafür zu interessieren, ursprünglich aus der Motivation heraus Computer zu spielen. Aber dann ist halt auch die Zeit gekommen, wo die Computer immer leistungsfähiger geworden sind und jedes neue Spiel hat im Prinzip schon eine neue Generation von dem Rechner erfordert. Und wir haben halt nur ein älteres Gerät zu Hause gehabt und dann habe ich halt angefangen herumzubasteln und zu tüfteln, um das Spiel doch irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und das war so mein Einstieg, das hat so mein Interesse geweckt. Wenn das nicht geklappt hätte, was wärst du dann geworden von den Dingen, die du als Kind noch werden wolltest, also Arzt und so? Ich könnte es wirklich nicht sagen, aber wahrscheinlich irgendwas Technisches. Also ich habe schon immer, seit ich kleines Kind war, immer Sachen zerlegt und eine Aussage von mir als Kind war zu meiner Mutter: Mama, schau, ich weiß schon ganz genau, wie das funktioniert und das ist noch gar nicht kaputt. Ja, okay, da kann man dann irgendwie nur Ingenieur werden oder sowas. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du hast eben gesagt, du hättest selber Kinder. Wie alt sind die? Der Ältere ist jetzt 2,5 und der Jüngere ist jetzt 2 Monate. Ah ja, nee, dann ist das ja noch. Sonst, ich hätte jetzt gerne gefragt, was soll denn mal aus denen werden, aber das kann man ja echt noch nicht sagen. Ja, ich würde mal sagen, sie sollen das machen, was ihnen selbst am besten liegt und was ihnen am meisten Spaß macht. Ah ja, das ist die Antwort, die auch dann in der Frauenzeitschrift immer ganz gut kommt. Aber eigentlich, man hat ja, wenn man ehrlich ist, hat man ja trotzdem so Wünsche, ne? Selbst bei meiner Freundin denke ich mir immer so, aber ein Glück macht die nichts mit Medien. Ja? Und immer wenn sie sagt, eigentlich auch eine ganz interessante Branche, versuche ich auch immer ihr das auszureden, weil ich irgendwie keinen Bock habe, und auch noch eine Freundin zu haben, die was mit Medien macht, dann reicht ja, dass ich das mache. Und so denke ich mir, das ist das ja bei Kindern bestimmt auch, oder? Ja, da müsste ich wahrscheinlich mal ganz tief in mich reinhören und überlegen, was ich... Ja, aber das funktioniert halt. Das Problem ist, es kann nicht funktionieren, weil bis sich diese Frage stellt, vergehen mindestens, mein Gott, was habt ihr für Schulabschlüsse? Also was ist unterhalb der Matura in Österreich? Bei uns heißt es Realschulabschluss. Also. Das wäre wahrscheinlich die Hauptschule. Also in Österreich schaut es so aus, man hat nach den 4 Jahren Volksschule, ist glaube ich die Grundschule in Deutschland, hat man halt dann 4 Jahre Unterstufe, wobei die Unterstufe ist entweder Unterstufe vom Gymnasium oder Hauptschule. Ja. Und danach hat man entweder Lehre, vielleicht noch einen polytechnischen Jahrgang, also ein Jahr lang, und dann eben Lehre. Mhm. Oder eben Oberstufe Gymnasium oder eine berufsbildende Lehranstalt. Also beispielsweise HTL gibt es hier in Österreich, höhere technische Lehranstalt. Die sind dann meistens 5 Jahre und Gymnasium-Oberstufe ist 4 Jahre. Ah ja, okay. Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, das dauert einfach noch mindestens, weiß ich nicht, bis wann der erste Schulabschluss überhaupt erreicht ist, mit 16 oder so. Das heißt, es dauert noch mindestens 14, 15 ja. Jahre, bis sich die Frage überhaupt mal stellt, wo deine Kinder sagen, ich möchte gerne Astronaut werden und du dir denkst, ich hätte aber lieber einen Anwalt gehabt. Was jetzt maximal absurd ist, weil niemand will, dass sein Kind Anwalt wird. Außer vielleicht Anwälte, die nur mit Anwälten zu tun haben. Oder noch nie mit Anwälten zu tun hatten, wahrscheinlich eher so. Von daher, und man weiß ja nun gar nicht, wie die Welt in 15 Jahren aussieht. Das war das vor 15 Jahren, war das wahrscheinlich noch genauer vorherzusagen als heute, wie es in 15 Jahren ist. Von daher braucht man sich gar keine Gedanken darüber zu machen, was die Kinder in 15 Jahren werden. Ich meine, meine Devise dabei lautet halt einfach, die Kinder führen und ihnen halt die Möglichkeiten einräumen, sich zu entfalten, aber nicht in eine Richtung zu drängen. Sie sollen selber ausprobieren. Das ist auch was ich von meinem Vater gewissermaßen mitgekriegt habe. Also der hat uns auch immer finanziell unterstützt bei den etwaigen, sage ich mal, Sackgassen, in die wir gelaufen sind. Ja, das machen Eltern immer, oder? Meine machen das auch. Es hat sich bisher nie als echte Sackgasse rausgestellt. Von daher, aber meine Eltern haben auch immer, sagen die heute noch, wenn es ein Problem gibt, sag Bescheid, dann geben wir dir ein bisschen Geld dazu und so. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe schon so Geschichten gehört, wo es halt darum geht, schau, dass du mit der Schule fertig wirst oder schau, dass du Lehre machst, weil wir wollen dich nicht mehr länger auf unserer Geldtasche sitzen haben quasi. Ja. Gibt schon auch. Insbesondere wahrscheinlich hier im ländlichen Raum ist es wahrscheinlich eher ausgeprägter. Ja klar, da fängt man auch, normalerweise fängt man im ländlichen Raum auch früher an, Verantwortung zu übernehmen, oder? Also ist so meine Wahrnehmung. Und wenn es nur ist, Holzhacken. So blöd das klingt, aber... Das weiß ich nicht, das könnte ich schwer sagen. Also wir wohnen ja nicht auf einer Landwirtschaft oder so, es ist halt ein ehemaliger Hof, aber der ist halt nur als Wohnhaus in Verwendung. Verstehe. Stinkt's da noch? Nee. Bitte? Stinkt's da noch? Nach Schweinestall oder so? Also. In unserem Haus nicht mehr, nein, das ist alles... komplett rausgebaggert worden. Also die ganzen Schweinestallanlagen und so weiter ist alles mit Presslufthammer rausgearbeitet und weggefahren. 2-3 Mal im Jahr stinkt es, wenn die Landwirte in der Umgebung die Senkgruben ausleeren. Die Gülle ausbringen. Die Gülle, genau, die Gülle ausbringen. Einmal ausbringen ist eigentlich auch ein sehr schönes Wort, das man öfter benutzen sollte. Ja. Was hatte ich neulich? Es ist mir wieder eins eingefallen, das hatte ich weiß gar nicht, ich habe es sogar in der Öffentlichkeit benutzt, dass ich Wasser abschlagen müsste. Ich weiß nicht, woher das kam, aber fand ich ganz schön zu sagen, so, ich muss jetzt mal Wasser abschlagen. Wo ist denn hier der Abtritt? Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das war, aber es hat. Aber mit welchem Sinn jetzt? Wasser abschlagen? Ja. Pissen gehen. Okay, gut. Ja, ich habe es jetzt vermutet, aber ich weiß nicht ganz sicher. Ich finde, das ist eine sehr schöne Formulierung, sein Wasser abschlagen zu müssen. Ja. Ja, ich kenne den Ausdruck, bei unserer Stange Wasser in den Wald stellen oder so. Genau. Ja, das ist so das Normale. Ja. Was anderes noch, weil du vorher über Bussysteme gesprochen hast. Ja, der Bus. Stimmt, der Bus, davon sind wir dann auch sehr schnell abgewichen, wieder abgeschwiffen, abgeschweift. Naja, weißt schon. Ja. Ja, im Prinzip ist eigentlich alles, wo Computerkomponenten miteinander kommunizieren, ist ein Bussystem. Einfach gesagt, USB ist ein Bussystem, heißt ja auch. Universal Serial Bus, stimmt. Genau. Die Sache dran ist, bei einem Bussystem gibt es meistens irgendeine Koordination von den Geräten miteinander. Das heißt, wenn jetzt USB... sagen wir mal, du hast USB-Maus dranhängen und hängst noch ein Keyboard dazu, dann koordiniert der Computer diese beiden Geräte zusammen. Mhm. Das heißt, es ist unterschiedlich ausgeprägt, je nachdem, welche Busse man hat. Also es gibt dann, sage ich mal, in so Produktionshallen gibt es Bussysteme, wo viele Sensoren, Ventile, Motoren jeweils angesteuert werden. Und das ist dann statisch konfiguriert. Also da kann man nicht einfach jetzt sagen, okay, ich nehme da einen Motor raus und hänge irgendwo anderen einen rein, sondern da muss man halt dann die Konfiguration auch wirklich ändern. Aber das Grundprinzip ist eigentlich in den meisten Fällen, man hat eine Leitung, eine Datenleitung, an der hängt alles dran. Genau. Anstatt eine Leitung zu jedem Gerät. Das habe ich ja bei USB, das ist echt ein schönes, anhand von USB begreife sogar ich das, weil ich kann ja drei USB-Geräte an einen USB-Port hängen. Genau. Ja. Im Hintergrund funktioniert es dann so, dass USB, also bei USB der Host immer die Geräte der Reihe nach durchfragt, hast du Daten für mich? Und dann fragt er den nächsten, hast du Daten für mich? Und der antwortet entweder, ja, ich habe Daten für dich oder nein, ich habe keine Daten. Das heißt, das ist zeitlich getrennt einfach, die können nur nacheinander kommunizieren. Universal Serial Bus, ansonsten würde es nicht USB, sondern UPB heißen. Ja, genau. Ah, so langsam begreife ich's. Und wenn es parallel wäre, dann würde aber auch eine Leitung zu jedem einzelnen Gerät laufen und die würden parallel angesprochen werden können, was sie ja gar nicht können, wenn es nur eine Leitung zu allen Geräten ist, die hintereinander hängen. Ja, in diesem Zusammenhang, glaube ich, geht es eher um die Daten. Wenn ich jetzt, eine Datei wenn ich jetzt einen Buchstaben schicken möchte über dieses Protokoll, ja, dann schicke ich jedes Bit, also der besteht aus 8 einzelnen Bits, schicke ich jedes Bit nacheinander. Mhm. Das heißt, ich wirfe ihm hin, du hast jetzt eine 0, das Gerät bestätigt, okay, 0 erhalten. Dann sage ich, jetzt hast du eine 1 und dann bestätigt das Gerät wieder, jetzt habe ich eine 1 erhalten. Das mache ich 8 Mal hintereinander, dann habe ich ein Bit übertragen. Mhm. Wenn ich parallel habe, dann habe ich 8 Leitungen für, oder mehr Leitungen halt. Aber einfach gesprochen, dann habe ich 8 Leitungen. Dann setze ich auf jeder dieser Leitungen eine 1 oder 0 und sage dem Gerät so, und jetzt nimm dir die Werte. Wie sage ich dem Gerät das? Beispielsweise über eine Steuerleitung. Also es ist eine zusätzliche Leitung. Und wenn die von 0 auf 1 springt, dann weiß das Gerät, jetzt sind die Daten fertig, bereit für mich, und dann hole ich sie mir. Ah, okay. Die geht dann wieder runter auf 0 und dann wartet es auf den nächsten. Mhm. Also darauf, dass das nächste Mal hochgeht. Aber wie ich dem Gerät das sage, habe ich immer noch nicht. Ich merke immer wieder, dass ich immer noch nicht verstanden habe, wie Computer funktionieren. Ja, also, es hat bei mir auch eine gewisse Zeit gedauert im Studium. Also es war irgendwie anfangs im Studium waren das lauter so Inselbereiche. So, da lernt man Basissachen in der Elektrotechnik. Dann lernt man irgendwo, wie so eine einzelne Speicherzelle funktioniert, wo man genau einen Wert speichern kann. Und am anderen Ende lernt man irgendwie, wie die Programmiersprache umgewandelt wird dann in Maschinensprache und so. Und ja, in einem späteren Semester lernt man halt dann, wie so Mikrocontroller aufgebaut sind, und schön langsam schließt sich so das ganze Puzzle zu einem Gesamtbild, das man halt kriegt. Aber das hat halt insgesamt auch 5 Jahre gedauert, das Studium. Ja, vielleicht ist das auch dann einfach dazu da. Also vielleicht ist die ganze Geschichte auch einfach so gedacht, dass so Typen wie ich gar nicht verstehen, wie die Maschine funktioniert, sondern eben für den Content verantwortlich sind, der mit dieser Maschine verbreitet wird, und andere dafür verstehen, wie das funktioniert. Also vielleicht ist das, vielleicht kann ich das auch gar nicht verstehen. Ist ja durchaus möglich. Ja, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich könntest du das schon verstehen, wenn du anfängst, so die Theorie anzusehen mit den Lochkartenmaschinen und so weiter, mit den ganz einfachen Beispielen, wie man halt das früher gemacht hat. Das ist auch genau das, was wir im Studium gemacht haben halt. Also einfach die ersten Maschinen anschauen, weil letztendlich ist das Grundprinzip in den meisten Fällen noch immer das Gleiche. Es ist halt perfektioniert und optimiert bis ins letzte Detail, und das ist das, was es halt letztendlich dann auch kompliziert und umfangreich zu verstehen macht. Mhm. Ja, zumal man es sich auch nicht angucken kann, ne? Ja, also wenn man dann sagt, dann Speicheradressierung, da schreibt man dann was rein, wo ich dann denke, das würde ich jetzt gern sehen. ja, eingeschränkt, sage ich mal. Also man kann schauen, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Entwicklerboard hat, also so einen kleinen Computer mit auf einer Platine, dann weiß man halt aus dem Schaltplan, welche Leitungen, welche Funktion haben und dann kann man halt mit dem Oszilloskop sich dranhängen und das schon nachvollziehen. Das geht schon. Ja, aber dazu muss man natürlich dann auch verstehen, was das Oszilloskop einem sagt. Weil mir sagt das Oszilloskop, ja. Das ist, was das Oszilloskop mir sagt, aber mehr sagt mir ja. Das auch nicht. Und ich sage ja. Da zum Oszilloskop in der Regel, wow, cool. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Naja. Ja. Irgendwann werde ich mal über jemanden stolpern, der in der Lage ist, den ich in der Lage bin, so zu verstehen, dass ich hinterher weiß, wie ein Computer funktioniert. Ich gebe die Hoffnung nicht auf, wir haben ja noch viele Ferngespräche vor uns. Vielleicht meldet sich immer jemand, der das weiß. Ja, was heißt weiß, der es für Doofe erklären kann. Ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Name geheißen hat, aber wir haben da im Studium so eine kleine Software gehabt, die hat einen 4-Bit-Mikrocontroller dargestellt. Mhm. Und zwar mit sämtlichen Verbindungsleitungen. Wenn du am Eingang irgendwo einen Wert angelegt hast, ja, dann hat er sämtliche Verbindungsleitungen entweder dick leuchtend oder halt grau angezeigt, je nachdem, welcher Wert dort gelegen ist. Dann hat man einzeln durchschalten können. So, jetzt kommt wieder ein Taktzyklus. Das ist ja mittlerweile, sind wir da im Gigahertz-Bereich. Das heißt, das sind, weiß nicht, wie viele pro Sekunde so Taktzyklen. Mhm. Aber da hat man halt wirklich jeden einzelnen Taktzyklus der Reihe nach und ein nachvollziehen können. Ein Taktzyklus ist genau was? Strom an, Strom aus? Oder? Ja, auf der sogenannten Clockleitung, mhm, ist es einmal Strom aus. Die Clockleitung, die läuft die ganze Zeit nur Strom an, Strom aus, Strom an, Strom aus. Und wenn jetzt du die Gigahertz oder Megahertz beim Rechner siehst, dann ist das genau die Taktfrequenz, wie oft diese Clockleitung ein- und wieder ausgeschaltet wird in der Sekunde. Mhm. Ich meine, das ist natürlich schon faszinierend, wie viele so Operationen dann in der Sekunde ablaufen. Ja klar, wenn du so oft an- und ausschalten kannst, ja. Ja, genau. Und in jeder dieser Operationen macht der Rechner irgendetwas. Beispielsweise Daten an den Bildschirm schicken oder Daten übers Netzwerk schicken oder Eingabe verarbeiten. Also ja, nicht in jedem Taktzyklus. Es gibt einige Sachen natürlich, die brauchen mehrere Taktzyklen. Mhm. So, also wenn der Rechner jetzt zwei Zahlen zusammenzählen will, dann muss er zuerst im ersten Taktzyklus eine Zahl aus dem Speicher laden, dann im nächsten Taktzyklus die zweite Zahl aus dem Speicher laden, im dritten Zyklus dann das Ergebnis wieder woanders hin in den Speicher schreiben. Also das sind drei Taktzyklen, je nach Rechnerarchitektur unterschiedlich natürlich. Also da gibt es auch unterschiedliche Varianten. Aber das ist so diese unterste Ebene, wo dann das Ganze mal, ja, wo man das Ganze mal nachvollziehen muss selber. Ja, also vielleicht sogar selber mal was bauen. Vielleicht ist ja, das genau. Wir haben auch im Prinzip genau das gemacht. Zwar nicht physikalisch gelötet, aber im Computer einen anderen, also einen Computer quasi im Computer programmiert und simuliert. Mhm. Ja, wahrscheinlich ist das der sinnvollste Weg. Da muss ich muss mal gucken, ob ich irgendjemanden mal dazu angestiftet kriege, mit mir was zu basteln. Vor allen Dingen, wenn ich Zeit dazu habe. Ja, du hast ja die besten Kontakte, oder? Ja, genau. Ich wohne in Berlin, da laufen so viele Nerds mit Zeit rum. Das sollte sich ja, genau, mal regeln lassen oder sowas. So, jetzt müssen wir mal weitermachen hier. Warte, ich würde jetzt nämlich gerne den Max dazu holen, wenn du nichts dagegen hast. Ja, sicher. Okay. Das ist echt faszinierend, dieses Skype. Vor allen Dingen, wie ich so langsam, aber sicher auch ein bisschen lerne, mit diesem Skype-Dings umzugehen. Guten Abend, Max. Guten Abend, Holgi. Hast du wirklich einen halben Bart, so wie auf dem Bild, das ich von dir sehe? Nein, das ist speziell fürs Bild. Also, okay, ich dachte, das sieht nämlich echt beknackt aus. Ja, das ist gewollt. Weißt du, wie so eine von diesen Killer-Emanzen, die sich so die Haare auf der einen Kopfhälfte lang haben, so schulterlang, und auf der anderen Kopfhälfte rasiert. Ich kenne so eine. Na gut. Nee, das ist gewollt fürs Bild. Das war eben, ja, es soll auch beknackt aussehen. Es soll auch beknackt aussehen, ja, aber dann hättest du noch, na gut. Ich hatte einen Kollege von mir, der hat tatsächlich ein Foto von sich, da hat er einen Schnäuzer. Das ist alles so Verkettung unglücklicher Umstände, da sieht er drauf aus wie Hitler. Ja? Also wirklich, das hat er auf der Bahncard. Ja? Und als ich die mal gesehen hatte, meinte ich, sag mal, Alter, was passiert denn, wenn du die zeigst? Und dann sagte er, naja, das Beste, was ihm bisher passiert wäre, wäre ein Schaffner gewesen, Entschuldigung, Zugbegleiter, der gesagt hätte, ach, das ist noch gar nichts. Neulich hat hier einer gesessen, der sah aus wie Hitler. Auch nicht schlecht. Fand ich auch. Du bist übrigens noch da, Wolfgang, ne? Nur falls du denkst, dass du nicht mehr da bist. Ja, ja, nein, ich krieg's schon mit. Zu dem Foto fällt mir ja eh so. Ach, du siehst Geschichte das ja jetzt auch, ne? Ja, ja, ich habe die Seite auch offen. Ich weiß nicht, wie das in den deutschen Medien angekommen ist. Gibt es einen Österreicher, der ein Nudelsieb als Kopfbedeckung im Führerschein hat? Ja, ging über Twitter. Das ist zumindest, ist, also zumindest, ist ich sag mal, in Deutschland. Ja, das zumindest in der Ecke, wo die Skeptiker wohnen, da ist das angekommen. Als Kopfbedeckung der Pastafari, ja. Ja, genau. Da ist das also wo es um Religionskritik und ähnliches geht. Also, ja, genau. Da ist das sehr gut angekommen, sogar mit sehr viel Amüsement aufgefasst worden. Ja. Großartig sowas. Ja, sehr schön. Vor allen Dingen, wie lange hat er darauf warten müssen, das anerkannt zu kriegen? 2,5 Jahre oder sowas? Ja, ich glaube irgendwie so. Also falls es jetzt nicht alle mitbekommen haben, in den Shownotes gibt es bestimmt einen Link dann dazu. In Österreich hat einer durchgesetzt, dass er sich mit einem Nudelsieb auf dem Kopf fürs Führerscheinfoto fotografieren lassen darf, weil dieses Nudelsieb eine Kopfbedeckung, eine religiöse Kopfbedeckung ist. Und die Religion heißt Pastafari. Das ist Das ist eher, die Religion ist die des fliegenden Spaghetti-Monsters. Ja, ja, aber wer ist denn dann, was ist denn dann Pastafari? Sind doch die Leute, die Religion dann ausüben, oder nicht? Ja, das sind die Ausübenden, also quasi die Gläubigen. Ach so, ich dachte, die Religion hieße auch so. Okay. Na, siehst du, wieder was gelernt. Die Religion des fliegenden Spaghetti-Monsters, die eigentlich eine Spaßreligion ist, um darauf hinzuweisen, dass Religion absolut beliebig und willkürlich ist. Und man jede beliebige Religion gründen kann, wie man gerade lustig ist. Sie muss halt nur konsistent genug sein. Und das fliegende Spaghetti-Monster ist konsistent genug, um alle Merkmale einer Religion aufzuweisen. Und darum kann man nicht sagen, dass es keine Religion sei. Und irgendwie hat er durchsetzen können, dass er diese religiöse Kopfbedeckung tragen darf. Und das finde ich schon sehr bemerkenswert. Aber es ist leider Gottes insofern bemerkenswert, als es eigentlich ein Hack des Systems ist. Also das ist ein absurdes juristisches System gehackt worden. Leider nicht die Herangehensweise der Menschen an Religion. Ja, es ist wahrscheinlich leider auch das Problem, dass die Aufnahme in den Massenmedien halt ja, als Spaßprojekt quasi. Ja. Und abgestempelt wird und nur als solches. Ja, wobei das natürlich auch immer so ein bisschen den Vorteil hat. Also dadurch ist es prominent, aber sie haben nicht wirklich Angst davor. Ne? Also das ist jetzt nicht, wenn es nicht als Spaßprojekt aufgefasst worden wäre, hätte sich sicherlich wieder irgendein wild gewordener Bischof gefunden, der den Untergang des christlichen Abendlandes daran hätte erkennen wollen und ein riesiges Rad gedreht hätte. Ne? Und jetzt hast du eben so auf dem Umweg über ein Scherzchen, ja, das ist ja alles nur lustig, ja, lustige kleine Kinder, hast du aber diesen Gedanken in der Welt. Und ein Gedanke in der Welt, der ist halt in der Welt. Ne? Und das finde ich dann schon wieder ganz cool. Also, weil früher oder später wird sich jemand fragen, warum? Warum geht das? Warum ist das möglich? Warum mussten die das anerkennen? Und macht sich dann vielleicht mal Gedanken über das irrationale System, dem er möglicherweise anhängt. Ist ja eigentlich auch ganz gut. Ja, beziehungsweise, dass man überhaupt einmal auf die Idee kommt, da noch zu forschen, was es denn überhaupt ist, diese Religion. Und dann durch diese Kritiken, die eben aus diesem Umfeld kommen, auch selber auf Ideen kommt, noch zu denken. Weil es ist halt immer relativ schwierig, auch Religionskritik zu formulieren, weil dir sofort unterstellt wird, dass du ein aggressiver Ideologe seist, der auch nur einem Glauben anhängt. Und das hebelt der Typ mit seinem Foto im Führerschein natürlich komplett aus. Ne? Weil er sagt, wieso, ich habe nur einen Spaß gemacht. Aber der Spaß ist halt in den Köpfen der Leute und ja. Eigentlich müssen die Religiösen, vor allen Dingen die Profiteure von Religion, es gibt ja immer sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Schafe, darum heißen sie Schafe, also die Anhänger und Mitläufer und wenige Profiteure von religiösen Systemen, die müssten eigentlich sich vor Angst in die Hose machen vor so einem Typen wie mit dem Führerschein, weil da können sie überhaupt nicht mehr kontrollieren, inwieweit sich diese Idee der Religionskritik verbreitet. Wenn meine Freunde von der Giordano-Bruno-Stiftung sich hinstellen und sagen, ja hier, wir machen jetzt mal Religionskritik, was soll der Quatsch, der hier passiert? Ne? Und die Buskampagne machen beispielsweise, ich weiß nicht, ob ihr die mitbekommen habt. Das waren Busse, die sind rumgefahren, da stand drauf. Es gibt möglicherweise, es gibt mit an Sicherheit, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit gibt es keinen Gott. Hört auf, euch Sorgen zu machen und lebt euer Leben, so in etwa. So eine internationale Kampagne, die ist, viele Verkehrsbetriebe haben sich geweigert, dieses Ding zu drucken, weil die drucken zwar gerne religiöse Missionsversuche auf ihre Busse, aber nichts, was sich damit irgendwie kritisch oder spaßig auseinandersetzt. Kannst du natürlich sofort gegen angehen. Ne? Da kannst du die Verbreitung kannst du sehen, du siehst, wie viele Medien schreiben drüber und was die Leute darüber denken und so. Aber wenn du so ein Witzchen machst, das hast du nicht mehr unter Kontrolle. Sehr gut. Ja. Das ist ja das Prinzip, auf dem Inception beruht. Inception, eine Idee oder ein Gedanke verbreitet sich viral. Ja. Ja, und vor allen Dingen unkontrollierbar. Ja. Ja, weil jetzt haben wir schon wieder irgendwie mit ein paar hundert Leuten darüber geredet oder vor ein paar hundert Leuten darüber geredet, die es möglicherweise nicht mitbekommen haben. Ja. Zieh dich warm an, Bischof. was willst du denn eigentlich hier? Ich wollte dir ein wenig über ein bisher relativ unbekanntes, mittlerweile nicht mehr gehandhabtes Filmmedium berichten, was sich allerdings dann sehr gut eignet, um daraus da wieder abzuschweifen, und zwar Laserdiscs. Laserdiscs? Meine Fresse, wie alt bist du? Ich bin 22. Wir haben am letzten Dienstag schon mal telefoniert, allerdings in der Late Line. Ah, da wo es beim richtigen Radio. Beim richtigen Radio, genau. Laserdisc ist doch, meine Güte, ist das alt. Ja, das kam 1978, wurde das entwickelt und kam quasi parallel zur CD raus. Ist im Grunde eine riesengroße CD, wo Bild mit drauf ist. Ja, und es hat eben die Schallplattengröße. Ja. Ach echt, das war genau Schallplattengröße? Das war genau Schallplattengröße, hat sich eben an der Schallplatte orientiert und ist natürlich für Sammler ein wahnsinnig schönes Medium, weil es natürlich erstens mal schön aussieht durch die sehr großen Cover. Und Laserdisc zeichneten sich schon damals dadurch aus, dass sie eben wahnsinnig viel Bonusmaterial und so Zeugs drauf hatten, was Videos damals, also VHS-Kassetten oder andere Dinger eben nicht hatten. Und außerdem war die Qualität natürlich... Auf den VHS-Leihkassetten, da war total oft, waren da am Abspann, also nach dem Abspann noch Werbung für andere Filme und so weiter drauf. Das ja, aber das ist ja kein Bonusmaterial. Nee, stimmt, ich rede von... Audiokommentaren vom Regisseur, ich rede von Trailern, ich rede von Making-of und so wirklich, also das, was heutzutage fast auf jeder DVD drauf ist. Ja. Und das gab es damals halt schon. Aber sammelst du sowas? Hast du sowas zu Hause? Ich sammle sowas. Ja, geil. Ja, das steht hier zu Massen rum. Zu Massen, also auch Abspielgeräte oder was? Ja. Wow. Wie bist du da drauf gekommen? Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, aber ich hatte ja den James Rolfe erwähnt. Nee, ich erinnere mich grundsätzlich an nichts. Das macht überhaupt nichts. Dann sage ich das nochmal. Also ist ein bekannter Internetkritiker, Internetreviewer, wie man das auch nennen möchte. Und zwar James Rolfe, bekannt als Angry Video Game Nerd, hat auf seiner Seite, auf seinem Blog, ein Video gepostet mehrere Videos über alte Videoformate. Und unter anderem eben auch Laserdisc. Und das hat er so lustig aufgezogen und hatte so einen Laserdisc-Player da stehen und hat erstmal nur das CD-Fach aufgemacht. Dann hat man erst gesehen, ach ja, so groß ist eine CD. Und dann fährt er die riesen Schublade von der Laserdisc raus und man denkt sich, leck mich am Arsch, was ist denn das für ein Riesending? Und dann nimmt er das Ding in die Hand und hat wirklich so eine 30 cm Silberscheibe in der Hand. Ja. Und man denkt wirklich, das kann doch unmöglich real sein, das gibt's doch gar nicht. Doch, das gab Sachen damals. Wir hatten damals ein Videosystem, das hieß Video 2000. Ja, das habe ich auch noch hier rumstehen. Mit Wendekassetten. Ja, genau. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Es gab früher Video mit Wendekassetten. Ja, erzähl weiter. Auf jeden Fall fand ich das dann wahnsinnig interessant, weil ich dachte, das habe ich noch nie im Leben gehört. Habe mich dann schlau gemacht und habe dann mal so ein bisschen bei eBay rumgesucht und habe dann gedacht, ah ja, gut, kaufst du mal was. Und war da dann sofort begeistert, weil ich habe auch vorher immer schon Filme gesammelt, halt vorher auf DVD oder VHS. Und habe ich wirklich, sagen wir mal, den Charme davon entdeckt, weil es eben wirklich viel Bonusmaterial drauf hat, was man mittlerweile nicht mehr so findet. Oder stellenweise wurde für die DVD dann anderes Bonusmaterial ja, produziert oder sowas, was, was die Laserdisc dann relativ einzigartig macht. Zum Beispiel gibt es auf Laserdisc oder gibt es nur auf Laserdisc noch Filme, die mittlerweile in Deutschland beschlagnahmt sind. Also so Filme von Fulci oder Fulci, je nachdem, wie der sich ausspricht, also Italiener. Von Romero, also Dawn of the Dead, gibt es da noch ungeschnitten und auch in verschiedenen Fassungen und dann auch mit Making-of dabei und mit Audiokommentar. Und das ist wirklich großartig, wenn man sich dafür interessiert. Aha. Und wie viel von diesen Scheiben hast du zu Hause? Ich weiß nicht, wie viel ist denn damals davon produziert worden? Ich habe das halt auch nur als Kind fasziniert zur Kenntnis genommen. Es kommt drauf an. Also je nachdem, also diese einschlägigen, also hauptsächlich diese Horrorgenre, die waren, also die wurden so von Astrofilm und so weiter produziert, die sind stark limitiert. Also die waren auf 500 oder stellenweise auf 250 Stück so limitiert. Allerdings gab es natürlich auch Massenpressungen so von Pioneer und anderen, die gibt es dann zuhauf. Also die kriegt man dann fast nachgeschmissen. Wobei die waren selbst damals auch immer noch saumäßig teuer. Also ich habe welche, da sind noch, die sind noch original verschweißt und da stehen noch die Originalpreise von damals drauf und dann hat man halt für einen Film zwischen 80 und 140 D-Mark bezahlt, für einen einzigen. Und ich habe zum Beispiel die Zurück in die Zukunft Trilogie komplett auf Laserdisc und die hat sogar, ich glaube, 240 D-Mark gekostet. Heftig. Bis wann war das im Handel überhaupt, das Zeug? Bis 1999 in Deutschland. Da wurde das ist die aber letzte, lange. Da wurde die letzte produziert. Also für diejenigen, die es interessiert, dass die letzte deutsche LD war Sado, stoß das Tor zur Hölle auf. Ja, das war halt so, dass die deutschen Labels haben sich alle auf das spezialisiert, weil man das eben sonst nicht gekriegt hat. Und international gab es das bis 2001 sogar noch. Also in Japan ging, glaube ich, die letzte LD 2001 aus dem Presswerk. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die hätten das früher eingestellt. Weil gab es relativ lang, aber wie gesagt, in Deutschland hat man dafür nie so das Bewusstsein gehabt. Also in Amerika und in den asiatischen Ländern war das schon mehr der Bringer, aber in Deutschland hat sich dafür keine Sau interessiert, vor allem dafür, deswegen, weil es eben so teuer war. Ja, teuer und auch. Da haben die Leute eben eher zu VHS oder Video 2000 gegriffen, was auch verständlich ist. Ja, zumal du auf Video also ja dann auch noch selber aufzeichnen konntest. Also hat im Grunde dann ein Kombigerät zu Hause stehen. Ne? Ja, genau. Seit wann gibt es denn eigentlich DVDs? Ich weiß es gar nicht. Müsste auch so, ich glaube 97 kam die erste DVD raus, oder 98. So spät. So um den Dreh. Okay. Ich hätte die jetzt viel früher verortet, aber meine Zeitwahrnehmung ist ja eh gestört. Was zahlst du denn heutzutage für so ein Ding, also für so eine Laserdisc? Es kommt ganz drauf an, wie der Seltenheit oder der Liebhaberwert liegt bei dem Ding. Also die meisten kriegt man so für 1-2 Euro bei eBay. Ach Gott. Und Geräte sind wahrscheinlich teuer, oder? Also die noch funktionieren. Das kommt drauf an. Also es gibt drei Kategorien von Geräten. Ja. Und zwar gibt's, weil es gibt ja zwei Systeme. Es gibt ja entweder die Discs mit PAL oder mit NTSC, also die amerikanischen und die japanischen. Und die rein deutschen Geräte, die nur, oder europäischen Geräte, die nur PAL abspielen, die kriegt man relativ günstig. Also mit Glücksgriff kriegt man die bei eBay zwischen 10 und 30 Euro oder so plus Versand. Und dann gibt es die beides lesen, PAL und NTSC. Mhm. Die fangen so bei 50, 60 an und können bis 100 gehen. Und so ab 140 so fangen dann die an, die eine Wendemechanik drin haben und die beide Seiten der Disc lesen. Ich gucke gerade auf eBay. 1500 Euro, Pioneer HLD 1000, High Vision Laserdisc und LD-Player. Das ist nochmal ein Spezialfall, das ist ein Elite-Player. 2500 Euro, wow. Ja, aber also das sind wirklich Elite-Player, das sind wirklich die allerletzten Geräte, die rauskamen und das sind wirklich High-End-Geräte. Ah, okay. Und also die mit Wendeautomatik, die kriegt man schon für, ab 140 Euro kriegt man die. Cool. Das ist sowas wie, ich will das haben. Habt ihr ein paar Doppel rumstehen? Also ich wollte es sowieso. Nee, ich brauche ja so ein Gerät noch. Ich fand das als Kind immer so geil. Und jetzt hast du mir den Flo wieder ins Ohr gesetzt. So ein Scheiß, was soll ich denn damit? Das steht nur hier rum. Und sieht cool aus. Stimmt, ja. Ja, also ich wollte sowieso an euch, also an dich und Tim, dann mal ein Paket losschicken, wo eine Laserdisc von Loriot mit drin ist. Geil. Ja, aber dann muss ich mir jetzt einen Laserdisc-Player kaufen. Das darf doch nicht wahr sein. Was ist denn das hier? 72 Euro? Ein Pioneer? Nee, der ist hässlich. Mhm. Ach, der Laserdisc und DVD-Player. Der Kombigerät? Ja, Kombigerät gibt's auch. Das ist der DVL 909 oder der 919E. Stimmt, DVL 909 heißt er. Ja. Funktioniert der? Ich weiß gar nicht. Gerät stammt aus einem haustierfreien Nichtraucherhaushalt. Ja, das ist schon mal gut. Was kostet der? Der ist im Moment, also läuft noch 4 Tage und ist im Moment bei 73 Euro. Das geht noch, aber der geht hoch bis 230, 240, echt? Sowas. Ah, nee, ja, das heißt, ich sollte mir lieber den kaufen, der hier für sofort kaufen, Pioneer CLD515. Der will 180 Euro Sofortkauf haben. Soll ich lieber den nehmen? Das ist zu teuer, da kann ich dir einen billiger verkaufen. Ja, super. Ja, das mal. Mach mir doch mal ein Angebot. Genau, mach mir mal ein Angebot und dann gucken wir mal. Also so ein Ding will ich haben. Ich will einen Laserdisc-Player haben. Das ist sowas, was ich auch völlig vergessen hatte irgendwie, dass es das mal gab und dass ich das mal cool fand. Was das jetzt für ein Licht auf mich wirft, jetzt kommt das so rüber, als hätte ich nur hier angerufen, genau. Um dir Zeugs anzudrehen. Ja, du bist nämlich in Wirklichkeit, bist du wahrscheinlich auch einer von diesen Werbespassemacken, die nichts anderes machen den ganzen Tag, als ein Bedürfnis zu erzeugen, das man nicht hat, um einem Dinge zu verhökern, die man nicht braucht. Ne? So sieht's doch mal aus. Dummerweise leite ich das selbst drunter. Ich habe ja, wie gesagt, also ich habe, weil du ja gefragt hast, ob die bei mir rumstehen, also ich habe hier ungefähr 1200 Laserdiscs rumstehen. Und das ist ganz nett, weil die wiegen über eine halbe Tonne. Du hast also nach dem nächsten Umzug keine Freunde mehr, ja? Nee, das lohnt sich gar nicht, damit umzuziehen. Weil wer transportiert denn eine halbe Tonne nur Filme und dann noch den Rest der normalen Wohnung, also sprich Möbel und so weiter, was eigentlich naja, das wegnehmen sollte? Also Umzugsunternehmen machen sowas, ne? Und wenn die Dinger halt so da so aufgereiht stehen und die denken, das wären Schallplatten, ja, Pech. Machen Sie mir mal ein Pauschalangebot. Oh, wie übel. Ja, aber das ist ja eine geile Idee. Was ich ja auch noch hatte in meinem Elternhaus, da gab es ein Videosystem. Also auch Home-Video, das hieß VCR und das waren Kassetten, die waren fast quadratisch. Und naja, ich hab das auch mal gegoogelt, als du das bei NSFW erwähnt hast. Und das ist wirklich, da läuft das Band von oben nach unten. Da sind die Spulen übereinander, genau. Und das läuft nach unten. Genau, von oben nach unten. Und jedes Mal, wenn du das Ding aus dem Schacht geholt hast, also jedes Mal, wenn du das Band, also das wurde ja dann um den Kopf gewickelt, abgespielt und dann zurückgewickelt. Und jedes Mal beim Zurückwickeln hat das so 15 Zentimeter Band zerknittert. Das heißt, du musstest dann immer wirklich maximal zurückspulen oder vorspulen, bevor du die Kassette rausgeholt hast, damit die nicht innen drin, also in der Mitte irgendwo. Damit so er nicht noch mehr zerknittert. Genau, damit er nicht noch mehr zerknittert. Das war echt vollkommen abgefahren. Ja, gibt's so Laserdisc-Brenner? Gab's sowas, dass man zu Hause auch hätte aufnehmen können damit? Es gab Laserdisc-Rekorder. Also ich habe hier, warte mal, ich greife mal gerade zu meiner Linken. Ich habe hier und zwar eine RLV, Recordable Laser Video Disc. Dafür gab es tatsächlich auch Brenngeräte, die waren aber auch schweinesteuer. Mhm. Und hier habe ich einen Film, den irgendjemand aufgenommen hat. Und zwar einen Werbefilm von, keine Ahnung, A Day in the Life of Asbach. Das ist ein Asbach-Uralt-Werbespot. Geil. Das war bei irgendeiner Sammlung mal dabei, die ich aufgekauft hatte. Und das ist einfach brutal gut. Hast du sonst noch Hobbys? Oder ist das so das Ding, wo du dein gesamtes Vermögen reinsteckst? Nö, das ist ja relativ günstig. Ja, stimmt, wenn die 2 Euro kosten, ein Stück. Ja, also DVDs sind teurer. Ja. Sind die Geräte denn reparabel? Also angenommen, ich kaufe dir jetzt so ein Ding ab für einen Hunderter oder so. Und dann geht es irgendwie kaputt. Wenn ich damit zum HiFi-Laden gehe, die gucken mich so an, als hätte ich sie nicht mehr alle, oder? Oder gibt es ein geheimes Netzwerk von Menschen, die diese Geräte noch reparieren können? Ja, mich. nee, ich hab mich zusammen mit meinem Vater für das Thema eben begeistert und wir haben auch schon einige defekt gekauft und einfach auf Spekulation so, wir machen die jetzt wieder flott und haben das dann auch hingekriegt. Hat sich das so richtig zum Geschäftsmodell entwickelt für euch? Oder? Nee, das ist rein Hobby. Ah, okay. Also für Geschäftsmodell lohnt sich das nicht. Also das, dafür gibt es einfach zu wenig Abnehmer für das Thema. Also dafür sind Laserdiscs für die große Masse immer noch zu uninteressant. Mhm. Weil die meisten, die sind halt so die normalen Konsumenten, die wollen sich halt einfach beriesen lassen, die wollen die DVD da reinlegen und fertig oder sonst irgendwie was oder wollen eben über YouTube was gestreamt haben. Und wenn man denen dann kommt mit, hier, du musst aber die Disc rumdrehen, da drehen die ja völlig am Rad. Super rumdrehen, ey, das macht man ja überhaupt nicht mehr. Das machen die Nostalgiker mit ihren Schallplatten spielen. Ich muss einen Laserdisc-Player haben. Da führt jetzt kein Weg dran vorbei. Ich würde sagen, weil wir sowieso schon fast 4 Stunden jetzt am Senden sind, beenden wir diese Sendung mit Laserdiscs im Hintergrund oder sowas ähnliches, wenn es recht ist, oder wollen wir noch über irgendwas reden? Siehst du? Also. Du könntest mir ja das Angebot machen, dass wir irgendwann nochmal telefonieren und dass ich dann über was anderes rede. Das kannst du ja sowieso. Also einfach nur rechtzeitig in halbautomatischen Einbeinigen eintragen. In der Regel arbeite ich den von oben nach unten ab und wer erster auf die Skype-Anfrage reagiert, kommt als nächster dran sozusagen. Dann machen wir das Weshalb doch so. Weshalb beispielsweise der Julius, der möglicherweise gerade noch zuhört, jetzt auch nicht mehr drankommt, denn der hat nicht schnell genug reagiert, was irgendwie auch doof ist, weil irgendwie muss ich, genau, vielleicht hat ja der ein oder andere von euch eine Idee, wie ich das machen könnte, dass ich Leuten frühzeitig mitteile, dass ich sie in der Sendung haben will. Weil wenn du dich nämlich nachmittags um 3 einträgst beim Einbeinigen und ich mich vor 20, 21 Uhr gar nicht melde, weil ich das eben im laufenden Betrieb mache, die Leute anzupingen, ist ja auch Quatsch, da die ganze Zeit zu sitzen, weil im Zweifelsfall willst du ja was ganz anderes machen. Naja, klar. Also ne, ich bin da für Ideen offen. Die könnt ihr gerne dann auch im Blog hinterlassen. Also wie ich Leuten mitteilen kann, dass ich mit ihnen sprechen wollen würde. Früher anpingen. Müssen wir nicht jetzt erörtern. Mein lieber Max, mein lieber Wolfgang, bist du überhaupt noch da? Ja, ich bin noch da. Okay. Vielen Dank fürs Mitspielen. Ja, ich darf noch ganz schnell was sagen. Du darfst, warte mal, währenddessen tue ich schon mal Musik rein, so in den Hintergrund. Wahrscheinlich also funktioniert das wieder. Mal kurz erwähnt worden ist von dir. Achso, mach mal, bevor ich die Musik anmache. Ja. bei unserem Haus werden wir Garage anbauen, von der man direkt ins Haus reingehen kann. Ich hasse dich. Ohne raus zu müssen. Ich hasse dich. Ist es eine Doppelgarage? Ja. Super, weil Männer mögen Doppelgaragen und Zutritt vom Haus von innen. Vielen Dank. Frauen mögen auch Doppelgaragen, aber es muss getrennt das Tor sein. Ach so, warum? Ja. Kommen die mit beiden Toren nicht klar? Da fahren die immer in der Mitte rein, weil sie nicht Auto fahren können. Ne? Keine Ahnung. Hätten wir das jetzt auch gelernt. Frauen können nicht Auto fahren und Holgi braucht einen Laserdisc-Player. Vielen Dank, Männer. Jetzt gleich macht es bei euch im Skype Kavum, weil ich Musik mit drauf gebe und ich die nicht richtig regeln kann, weil sonst, ich kann die regeln. Ich mache die einfach aus. So, jetzt kriegt ihr keine Musik bei euch aus. Hört ihr gerade Musik? Nein. Sehr gut, dann hört ihr nämlich keine Musik. Dann gibt es die Musik nur für alle, die den Stream und hinterher den Mitschnitt hören. Ich danke fürs Mitspielen und verabschiede mich in aller Freundschaft. Auf Wiederhören. Tschüss. Immer wieder gerne. Tschüss. Das war's. Ferngespräche 7 sind vorbei. Mein lieber Julius, vielleicht möchtest du beim nächsten Mal mitmachen. Fände ich sehr interessant, was du zu erzählen hast. Liest sich sehr, sehr gut beim halbautomatischen Einbeinigen. Falls ihr euch fragt, was das denn Komisches war, was ihr hier gerade gehört habt, dann guckt doch einfach mal im Internet nach. Diese Sendung hier hat nämlich eine Webseite und die Webseite heißt wrint.de. Wer redet, ist nicht tot. Das versuche ich wöchentlich mit euch zu machen, habe allerdings keinen richtigen Rhythmus, weil die Sendetermine auch immer ein bisschen davon abhängen, wann meine Freundin abends Zeit hat, beziehungsweise wann sie keine Zeit hat, weil die sehe ich auch sehr, sehr gerne und die arbeitet allerdings mehr tagsüber und ich arbeite ja mehr abends und irgendwie müssen wir das koordiniert kriegen, aber ich bemühe mich. Ich bin Holger Klein und danke euch für die Aufmerksamkeit. Eine gute Nacht noch oder was auch immer gerade für eine Uhrzeit ist, während ihr das hier hört. Tschüss.